Perlen und Schweine sind meiner beraubt. Lang und mühevoll war meine Straße. Ich war verloren in den Städten, allein in den Hügeln. Keine Sorge und kein Mitleid, weil ich gegangen bin, fühle ich. Ich bin nicht deine rollenden Räder, ich bin die Autobahn. Ich bin nicht dein Ritt auf dem Teppich, ich bin der Himmel. In dieser Woche vor 5 Jahren, am 18. Mai 2017, starb Chris Cornell. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Da, am Darsten. Bin ich auch da? Hallo, hallo. Hallo, Onkel Mammon. Seid ihr alle da? Ja. Schönen guten Abend, hallo. Ist alle. Wie viele sind alle? Ich weiß es nicht. Können wir jetzt den Affen rocken. Genau. Nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache. Mhm. Und wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist. Und ahnt ihr schon, was heute für ein Tag ist? Heute ist der Andenkentag für Sherlock Holmes. Es ist nämlich der Geburtstag von Sir Arthur Conan Doyle, dem Autor. Ja, der war halt auf der Spur, wie immer. Das ist schon Weltkalenderspruchtag. Ja, den hat Weltverschwörungstheorientag oder so. Also es muss so Metal sein, wenn du als Zweitnamen Conan hast. Es ist außerdem der Welt-Goth-Tag. Ne? Ihr kennt ja diese dunklen Gestalten, die rumlaufen. Oh, da habe ich keine Lust drauf. Oh, ist doch doof, so ein Welt-Goth-Tag. Per se. Oh, ist alles so traurig. Lass uns Sisters of Mercy hören, Freunde. War nicht Sisters of Mercy je beim EU Song Contest Vision de la Chanson Française? Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber die hätten da auch bestimmt gewonnen. So wie, hieß denn die norwegische Band da damals? Lordi. Nee, Lordi, genau. So ein Überraschungscoup hätten die vielleicht auch gelandet. Ja, Lordi. Wir haben gerade festgestellt, dass es von TikTok gesponsert wird, also von den Chinesen. Ja, marokkanisches Öl und chinesische Social Media präsentieren euch ein ureuropäisches Ritual. Den Grand Ronson de la Paris de Chanson Moulin Rouge avec Sauce Chinoise. Ja, ich denke mal, jeder war überrascht, wer gewonnen hat. Wer hat gewonnen? Ich habe schon wieder vergessen. Es war so irgend so ein Land, über das keiner redet, niemals. Albanien? Ist ja auch nicht wichtig, weil das Wichtige, warum wir die Nachricht eingereicht haben, es hat gar nichts mit der Musikqualität zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie die Stimmen abgegeben werden. Nämlich die Organisation vom Eurovision Song Contest hat einfach mal die Votings der Jurys von Aserbaidschan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumänien und San Marino außer Kraft gesetzt und durch ein eigenes, nach irgendwelchen Kriterien aufgrund von Vergangenheitsdaten ausgerechneten kalkulatorischen Wert ersetzt. Ne? Also ich meine, so laufen Abstimmungen ja ab. Ne? Alles vollkommen richtig, also den Regeln entsprechend des Eurovision Song Contests. Darum geht es. 5 dieser 6 Länder wurden von den 15 Jurys anderer Nationen nicht unter den Top 7 eingestuft. Gegenseitig sah man sich aber weit vorne. 4 der 6 nun betroffenen Jurys wählten jeweils die 5 anderen Länder in ihre Top 5. Eine weitere Jury wählte dieselben 5 Länder in die Top 6. Und die letzte der 6 Jurys vergab alle ihre ersten 4 Plätze an 4 der betroffenen Länder und setzte ein weiteres auf Rang 7. Hinzu kommt, dass 4 der 6 Jurys einem der betroffenen Länder jeweils die Höchstpunktzahl 12 zukommen ließen. Ja, also steht der Verdacht im Raum, dass sich Jurys dieser Länder gegenseitig Punkte zugeschoben haben. Also nicht auf Grundlage von qualitativen Maßstäben geurteilt haben. Wer hätte es gedacht? Nein! Also, Preis, jetzt erschütterst du aber mein Weltbild. Ja, aber echt. Ne, ich meine, das ist ja noch nie vorgekommen, dass die, was weiß ich, dass die Polen für die Tschechen gestimmt haben oder irgendwie die Griechen für was weiß ich wen in ihrer Nähe oder über Länder, wo es verschiedene Völkergruppen gibt, die irgendwie, dass sie zum Beispiel Deutschland immer Punkte an die Türkei vergibt, aus irgendeinem komischen Grund. Ist noch nie aufgefallen, dass da irgendwie. Ist auch mehr geworden, seit die Jurys das machen und nicht mehr nur die Zuschauer, ne? Ich denke, es handelt sich um russische Wahlbeeinflussung. Da hat der Urtiger im Chat schon sehr recht. Also, Bots. Ich denke, dass Putin da, weil man ihn ausgeladen hat, dann gesagt hat, gut, dann werden wir aber mal Montenegro und San Marino anschreiben. Ja. Ja, das hatte lustige Sachen zufolge, wie beispielsweise, dass Rumänien keine Punkte an Moldawien gegeben hat, was, also wie gesagt, es wurde ja gesagt, zum Einsatz kam eine Art Ersatzergebnis, das auf Basis anderer Länder mit ähnlichen Voting-Ergebnissen in der Vergangenheit berechnet wurde. Aber ich meine, Rumänien hat Moldawien in der Vergangenheit immer eine sehr hohe Punktzahl gegeben, aber da haben sich die Rumänen ein bisschen gewundert. Und ich meine, auch während der Live-Sendung wurde das nicht wirklich artikuliert. Das Einzige, was halt seltsam war, ist, dass die Leute, normalerweise gibt es ja irgendwelche Repräsentanten von diesen Ländern, die dann das Ergebnis vortragen, die sind dann wohl nicht erschienen, sondern da hat das der Moderator gemacht. Ich habe selber tatsächlich gar nicht gesehen. Deswegen war ich auch nicht, wer gewonnen hat. Ne? Das Land ohne Namen hat gewonnen. Ja. Ich dachte, das ist das Pferd ohne Namen. Warst du denn gestern mal vorher weg? Ah, nee. Nee, auch nicht? Nee, ich war lieber im Wald. Nee, gut. Ich muss Feuer ja, ja Baumgeschädigter, deswegen. Ja, eine lustige Meldung aus New York. Law restricting rap lyrics in criminal cases passes. Ja, es geht im Endeffekt darum, dass öfters mal Rapper, Hip-Hopper, vor Gericht stehen und denen wird zur Last geworfen, dass sie irgendwelche Straftaten getätigt hätten. Und einige dieser Rapper, Hip-Hopper, die sagen ganz, ganz böse Sachen in ihren Liedern und sagen in ihren Liedern, sie hätten irgendwie Straftaten verübt. Und das könnte denen ja negativ ausgelegt werden irgendwie. Ne? Zum Beispiel, wenn irgendjemand wegen Mordes vor Gericht steht und dann bringt er kurz, nachdem er angeklagt wurde, ein Lied raus mit Songtext wie I killed his man in front of his mama. I killed this man in front of his mama. Ne, da kann man ja, das ist ja von der Kunstfreiheit gedeckt und sowieso ist das ja sowieso eine Sache, die nur unproportional gegenüber Schwarzen und Latinos angewandt wird. Ja, weil das hat natürlich nur was damit zu tun. Und deswegen gab es jetzt mehrere Aktivisten, unter anderem halt auch aus der Musikszene, die da diese Legislatur auf den Weg gebracht haben und die ist jetzt durchgekommen. Also im Endeffekt dürfen Songtexte, von Künstlern nicht mehr im Rahmen von einer Gerichtsverhandlung dargelegt werden, weder als Beweismaterial noch irgendwie, um den Charakter von einer Person irgendwie einzuordnen. Ist irgendwie schon ein bisschen verrückt, würde ich sagen. Ja, it would not ban the practice, but prosecutors could only present such material to jurors if they can show that an expressive work is literal rather than figurative or fictional. Also wenn da wirklich, wenn wirklich in dem Lied gesagt wird, okay, ich habe die Straftat, die mir zur Last gelegt wird, tatsächlich getan, dann dürfte es noch verwendet werden, aber es darf halt nicht mehr verwendet werden, um den Charakter einer Person zu charakterisieren oder wenn es irgendwie verklausuliert ist, dann darf es auch nicht mehr als Beweismittel genutzt werden. Ja. Mutter, ich habe gerade einen Mann getötet. Ich habe eine Knarre an seinen Kopf gehalten und den Abzug gezogen. Ja, dann kommen Sie mal bitte mit. Wir haben da einige Fragen an Sie. Ja, in der Vergangenheit gab es nämlich zum Beispiel, dass genau solche Sachen halt vorgekommen sind und dass dann quasi die Ankläger gesagt haben, okay, er hat das in dem Lied gesungen. Das ist ja sowas wie ein Schuldeingeständnis. Das darf man jetzt nicht mehr machen. Es sei denn, es wird explizit gesagt mit Namen, Adresse und solche Sachen. Ne? Und Uhrzeit wahrscheinlich. Ne? Ansonsten wären ja arme schwarze Leute benachteiligt vor Gericht. Ja, Zeichen. Eigentlich sind ja Leute vor Gericht benachteiligt, die halt in ihrer Musik über Straftaten prahlen. Aber das sieht wieder keiner. Wird wieder nur die Hautfarbe gesehen aus irgendeinem Grund. Ja, ich weiß auch nicht aus welchem Grunde. Aber finde ich auch lustig. In der Begründung hieß es: Critics say lyrics can have a prejudicial effect on jurors, tapping into existing biases towards young black men. Also nicht, dass die sagen, singen, dass sie Straftaten verüben, macht irgendwie das Vorurteil, sondern das Vorurteil ist schon da und wird natürlich nur bestätigt, wenn das als Beweismittel vor Gericht eingebracht wird. Vorurteil, dass die selber davon singen, das macht überhaupt gar keine Stereotypisierung aus. Nein. Und vielleicht ist es auch ein ganz gesundes Vorurteil, dass man sich halt in der Gesellschaft nicht ständig mit Mutter oder irgendwie sowas anredet und alle Frauen als Haus bezeichnet. Vielleicht muss man auch mal für seine Life-Choices einstehen, anstatt immer nur zu jammern, wenn einem schlechte Entscheidungen ins Gesicht fliegen. Die bösen Rassisten. Tja, ja, also gut, ich meine, Freiheit, Kunstfreiheit ist ja eine Sache, aber ja, es ist eine etwas seltsame Angelegenheit. New York hat da jetzt eine Vorreiterrolle. Mal gucken. Vielleicht wird das ja bald auch ganz USA-weit irgendwie so umgesetzt. Schon eine lustige Sache. Hallo. Ne? Den Gericht wird nicht einfach gemacht. Das sieht man hier auch. Es sind Johnny Depp und Amber Heard Wochen bei Kentucky Schreit Ficken. Darf ich Sie hier mal bei mir ins Bett kacken? an die Theke bitten? Ja, jetzt haben wir hier irgendwie sowas. Also ich würde fast sagen, dass die Fülle an Artikeln, die wir diese Woche zu dem Thema eingereicht haben, zeigt wieder mal, und auch, dass sie vor allem von den üblichen Verdächtigungen kommen, zeigt wieder mal das sogenannte Gamers are Dead-Prinzip. Also wir haben einen Haufen progressive Medienhäuser und die sehen einen Missstand, wie zum Beispiel Spieler, die sich über mangelnde Ethik im Journalismus beschweren. Und da muss dann mit der Rechtsextremismus, Alt-Right, Trump, Christchurch, was weiß ich, Shooter-Geschichte draufgehauen werden. Und genau das passiert jetzt auch in dem Fall. Wir werden gleich wahrscheinlich noch ein paar mehr Artikel dazu haben. Ich weiß nicht, ob du die alle hintereinander sortiert hast. Oh ja, das habe ich. Und es gibt auch welche in deutscher Sprache. Ja, freut euch schon mal. Also wir haben hier jetzt Polygon, seines Zeichens eigentlich ein Spielemagazin, aber wie aufmerksame Zuschauer wissen und Veteranen von 2014 auch wissen, ist Polygon 1 der Magazine gewesen, die knallhart Anti-Gamergate-Propaganda gefahren hat. Und hier haben wir jetzt halt die Behauptung, toxische Fans hätten diesen Prozess unentrinnbar gemacht, weil nämlich diese toxischen Fans sind hingegangen und ihr werdet es nicht glauben, die machen Content über diesen Prozess. Obwohl da eine Frau auf der Anklagebank steht. Ganz böse Maymays. Ja, und böse Maymays werden natürlich auch gemacht, ja. Auf TikTok scheint es ganz viele Leute zu geben, die sich damit befassen. Ich dachte, da ist mehr so Chicky und Bum Bum, aber da ist wohl auch Johnny Depp, keine Ahnung. War das nicht so ein zeitbegrenztes Ding auch auf TikTok, wo du nur irgendwie ein paar Sekunden Zeit hast oder so? Ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich mit dem Scheiß ja nicht. Fandom isn't new. You can trace it all the way back to reading clubs for Sherlock Holmes. But fandom in the internet age has a different level of intensity and coordination. Ah, Koordination. Kennen wir aus dem Deutschen von, es gibt eine koordinierte Hasskampagne aus der rechten Ecke gegen mich. Social media has morphed into something closer to online gangs or cults, protecting and policing each other in lieu of real moderation happening on large platforms like Facebook or Twitter. In fact, these platforms have spent years rewarding and training users to operate as swarms, share content connected to their favorite actors and franchises, and go to war with each other for clout. Ich wage das zu bezweifeln. Also, ich glaube eher, dass ihr da ein Problem mit Leuten habt, die halt wieder mal sagen, zum Beispiel, wir haben keinen Bock, dass unsere Lieblingsfranchise woke wird, wie es den Leuten von Star Trek passiert ist oder Ghostbusters oder Star Wars. Ja, Ja, um nur ja. einige zu nennen. Aber so ein Fach. Natürlich auch, Chris. So ein Fachmagazin, da kannst du nicht einfach anderer Meinung sein. Bitte dich. Ja, man sieht halt die Weltsicht. Ne? Es ist die Leute, auch dies mit den Fans schon wieder, das begegnet uns gleich in den anderen Artikeln auch noch, dass sie es halt so hindrehen, als ob es da diese Leute gibt, die halt einfach reflexartig sich sagen, der Johnny, das ist ein Utah, ne? Die überhaupt nichts mitbekommen haben von dem ganzen Prozess und der auch total verkürzt dargestellt wird in den ganzen Artikeln, ne, wo man sich immer nur so ein paar Brocken wieder rausnimmt, um ohne zu lügen, mit Auslassungen halt Sachen falsch darzustellen. Brandon said she was disturbed by what she's seen online over the last few months. She said that users are treating Depp, the real person, like he's one of his characters. There's no through line of where Johnny Depp ends and his characters begin, she said. There's so many of these memes that I've seen that have been people dressed in Jack Sparrow cosplay, which it blows my mind. Leute, die Cosplay machen für eine unglaublich erfolgreiche Filmserie, blows your mind. Und dass man halt diese Fotos, die vielleicht sogar schon existiert haben, dann irgendwie mit einem Text oder irgendwas zu dem Prozess unterlegt oder das geht ja nicht in den Kopf, Expertin. Ne? It blows my mind. How do they do it? It's distressing to see, Brennan said, identifying with this person who possibly did very terrible things to someone else and had very, very terrible things done to them. Okay. Naja, klar, ich meine, Johnny muss schuld sein am Ende, weil er ist ein Mann, das verstehe ich schon, in euren Augen ist das so, aber man könnte meinen, ihr habt einen anderen Prozess gesehen als das, was ich darüber gelesen habe bei Polygon. Ja, aber macht nur, also wieder 100% Narrativ, kein bisschen Gehalt und natürlich ist es wieder irgendwie organisierte Fans, die die Demokratie bedrohen oder was auch immer. Oh ja, und da haben wir den nächsten. Why the Depp Heard trial is so much worse than you realize. Amber Heard is just the first target of a next new extremist playbook. Also sie ist nur das erste Ziel eines neuen extremistischen Handbuchs zur Zerstörung von Frauen online. Ja klar, erster Schritt Johnny Depp, ne? Irgend so ein Lebemann mit Schauspielerei und der sich die Augen schminkt und so. Und am Ende Faschismus. Normal, oder? Oh, to put it mildly, this surreal explosion of internet culture vilification of Heard feels dispiriting and troubling. What made so many millions of people feel so justified in treating such a personal, toxic relationship like popcorn fodder? At what point before the bot armies and men's right activists poisoned the well of discourse around this trial could a reasonable assessment of the evidence and the facts have been made? Did this point ever exist? Da möchte ich an so viele Vergewaltigungsprozesse wie zum Beispiel gegen Herrn Kachelmann oder Herrn Türk erinnern, wo Leute auch öffentlich zerlegt worden sind, ohne jeden Beweis. Und hier möchten wir halt bitte, dass im Zweifel für die Angeklagte praktisch nicht der Verlauf kommentiert wird. Und bei Türk und Kachelmann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass sie unschuldig sind. Ich weiß nicht, was sich bei Frau Hört rausstellt, aber ja. Ich ja, als jemand, der selber Misshandlungen und Missbrauch von einer Frau erlebt hat, habe, sehe hier sehr viele rote Alarmglocken. Aber das ist natürlich nichts weiter als anekdotische Evidenz. Ja, das schreiben sie ja auch eigentlich selten in diese Artikel mit rein. Das ist ja im Endeffekt jetzt, das ist jetzt kein Strafrechtsprozess über irgendwelche häusliche Gewalt, sondern es ist ein Verleumdungsprozess über diesen Artikel, den die Heard bzw. die ACLU geghostwritet hat für sie in größten Teilen. Und irgendwelche Anwälte geprüft haben sogar extra, damit man da den Depp nicht direkt mit in Verbindung bringt. Aber der wurde halt damit in Verbindung gebracht. Und ja, dadurch hat er ja da seine ganzen Rollen verloren. Und Darum geht es ja im Endeffekt. Und das ist ja auch der Grund, warum jetzt einige Leute schon auch gesagt haben, dass bei allem, was da so an Eindeutigkeiten darüber kommt, eigentlich hat die Hört halt, eigentlich ist das gar nicht so schwer, was sie machen muss, weil die kann halt so irre sein, wie sie will. Wenn sie das irgendwie nachweisen kann, dass irgendwas da dran ist an den Vorwürfen, die sie gegen den Typen hat, dann kann er diesen Prozess durchaus verlieren, ne? Also. Ja, aber halt hier, dann ist ja auch wieder Ad New Extremist Playgroup Book. The Depp Heard Trial has refined the Gamergate Playbook in a way that will Ding, haunt ding, us for ding, years ding, to ding. come. It has proven to extremists that if you rally around the right beloved public figure or institution, blanket them in a protective sphere of outrage and misinformation, and Natürlich. weaponize fandom culture, already so prone to ideological radicalization and irrational groupthink, you can successfully push whatever media narrative you want into the mainstream. Und genau davor habt ihr Arschlöcher Angst. Iron Law of Woke Projection, ey. Das ist genau Aber die davor Scheiße, haben die die sie Angst, machen. genau vor dem Moment haben sie Angst, in dem, und das ist jetzt wieder so ein Kippmoment, in dem es passieren könnte, dass irgendwann der Mainstream sagt, wisst ihr, dieser ganze Scheiß, was ihr unseren Kindern erzählt und den Leuten in den Unis und dieser ganze Unsinn, der muss jetzt mal aufhören. Ja, Ich aber ja hoffe, dass es passiert. nicht so, Ich wie Sie hoffe, und meinen, die dass haben es. Panik davor, dass das passiert. Dass das irgendwie in den Mainstream Ja, gerät. da muss man Deswegen dann. schreien sie rechts, rechts, rechts, damit der Mainstream Ja. Angst hat, das anzufassen. Ja, aber das meine ich, das hat mit Radikalisierung überhaupt nichts zu tun. Radikalisiert ist deren Truppe. Das sind die Leute, die sich über jeden Scheiß immer versammeln und auf die Leute losgehen. It's not a coincidence that this spectacle is playing out against the backdrop of perpetually escalating racist violence and the rapid erosion of decades of human rights for women, queer and trans people. In welcher Welt lebt ihr, Vox? Das hat alles Rapid miteinander zu tun. erosion. Das hat alles miteinander zu tun. Wacht auf, schlaf, schlafe. The Depp Heard trial has just trained millions of people to discard their own empathy, their own rational judgment in exchange for the gleeful mockery, rejection and belittlement of a woman making herself vulnerable in public. If you don't think that training will be weaponized against vulnerable targets, you haven't been paying attention. Ja, es Discard ist. their own empathy. Nein, eben nicht. Die Leute haben ja Mitgefühl, aber halt mit dem Falschen für euch. Das ist das, was euch wirklich ärgert. Dass es jemand wie Johnny Depp geschafft hat, die Sympathien auf seine Seite zu bringen, weil er sich wie ein normaler Mensch benimmt und nicht wie ein psychotisches Frettchen wie andere Leute. Vox, ey. Vox. Geh weg. Vox. Geh dahin, wo Webseiten sterben. Ja, kommen wir nun zu einer eigentlich guten Zeitung, die aber auch jede Menge Müll publiziert, haben wir auch schon mehrfach gesagt, was ja auch soweit in Ordnung ist, dass sie halt nicht nur den Müll publizieren, aber das hier ist mal wieder so ein bisschen Müll. 1:0 für den Mann, wir verfolgen den Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard wie einen Wettkampf. Sollten wir es nicht besser wissen? Im Streit zwischen dem ehemaligen Schauspieler-Ehepaar Johnny Depp und Amber Heard hat die Öffentlichkeit geurteilt. Sie ist die Täterin und er das Opfer. Da läuft einiges schief. Ja, weil es besser umgekehrt sein sollte. Wahrscheinlich. Schreiben sie zwar nicht, aber es ist halt Sand in die Augen streuen. Es geht hier los mit irgendwelchen Sachen, die er geschrieben hat, da wo dann diesen einen anderen Schauspieler hoffentlich verwaist ihre Leiche im verdammten Kofferraum eines Honda Civic. Aber. Und das war ja auch irgendwie, hat er mir auch irgendwie geschrieben, lass uns sie verbrennen oder irgendwie so. Aber das sind halt Worte. Und ja, so wie der angegriffen wurde von ihr, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man sowas da irgendwie schreibt. Was war hier irgendwie, also. Sie rekapitulieren das, aber hier steht halt auch nichts drin von. Ich glaube, hier hatten sie auch diesen Auszug aus dem. Ah ja, genau. Ausschlaggebend war unter anderem im Laufe des Prozesses gegen die Sun geleakte Audiodatei, in der Hurd zugibt, Depp geschlagen zu haben. I didn't punch you, I was hitting you. Depp-Fans und Männerrechtsaktivisten waren wild auf die Aufnahme. Depp wurde zum Aushang gestellt für männliche Missbrauchsopfer. Ja, was sie hier nicht drin haben, ist dieses Ding, was ja eigentlich der absolute Hammer ist, dass er da, dass sie ihn damit aufzieht, dass er das, ihm das keiner glauben würde. Ne? Sowas steht hier in so einem Artikel nicht drin. Weil er ein Mann ist. Ja, bla bla bla. Im Gerichtssaal tritt Depp als der etwas verpeilte, aber liebenswürdige Gentleman auf. Er zieht seine Anwältin den Stuhl vor und grinst während des Plädoyers immer wieder verlegen in die Tischplatte, als würde er gar nicht verstehen, wie er in diesem Schlamassel hatte reingeraten können. Was soll das bedeuten? Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, es gibt ja auch Vorbilder dafür, für diese Geschichte. Wir erinnern uns damals an Paul McCartney, der dummerweise diese nette, einmalige Lady getroffen hat, die er ganz toll fand und die dann überschwänglich geheiratet hat. Und am Ende hat sie sein halbes Vermögen mitgenommen nach anderthalb Jahren. Ja, aber das, was so die ungefähr hier damit meinen, also, mit diesem Absatz, ist aus meiner Sicht so nach dem Motto, ja, der ist ja mitschuld, der muss ja verstehen, warum er da ist. Wenn ich da mit meiner anekdotischen Evidenz kommen darf, gerade weil ja hier auch steht, dass es sich hier dass die Gutachterin der Dame halt diverse Probleme im psychischen Bereich zugeschrieben hat. Am Anfang einer Beziehung mit so jemandem merkst du das nicht. Im Gegenteil, es ist doppelt und dreifach so schön, wie du es jemals gesehen hast. Und das kommt dann erst später, wenn der Haken tief genug drin ist und du den nicht mehr rausziehen kannst, ohne dir den halben Brustkasten rauszureißen. Ja, dazu schreiben sie hier, dass die Gutachterin von Depps Team beauftragt und bezahlt wurde, geht in der Richterstattung gerne vergessen. Ja, aber ich meine, so ist es nun mal. Wenn du ein Gutachten haben willst, musst du ja mit dem Gutachter bezahlen. Ja, und vor allen Dingen an dieser Stelle ist eigentlich ausschlaggebend aus meiner Sicht der Grund, warum die Leute, also diese Sachen, die die da sagt, die kann man beobachten. Die kann man schon in diesem Prozess, kann man das beobachten. Ja. Ja. Das ist das Wichtige. Und nicht, wer die bezahlt hat, sondern das ist für jeden, der das sich mal 5 Minuten angeguckt hat, ist das nachvollziehbar, diese Diagnose. Und ich habe mir diese Beurteilung von der Psychologin zum Teil angeguckt und das war ja auch grotesk. Also, waren Sie jemals bei Herrn Depp? Ja. Hat er Sie mal zu was zu essen eingeladen? Ja, wir waren mal mit dem Team bei einer Besprechung bei ihm, da gab es auch Essen. Hat Herr Depp gekocht? Weiß ich jetzt nicht. Oh, gab es Drinks? Gab es da Drinks? Da gab es auch Drinks, ja. Haben Sie Drinks getrunken? So, okay. Die hat aus einem Arbeitsessen da, wollte sie unbedingt irgendwie was machen, dass sie da irgendwie ein Tete-a-Tete hatten oder was weiß ich. Das ist aber eine andere dann gewesen. Eine andere Gutachterin. Oder das war diese blonde Psychologin. Nee, ich meine jetzt die ihr ja diese Persönlichkeitsstörung. Das war meiner Meinung nach die, ja. Nee, das war nicht die. Die ihr die Persönlichkeitsstörung da attestiert hat, die das ganz sachlich erzählt, wie sie da auf diese. Ja, das schon, aber das war dann ihre Cross-Examination. Ach so. Als dann die Anwältin vom Depp ihr Fragen stellen. Ja, gut, das habe ich dann nicht gesehen. Fragen stellen durfte. Das war wirklich so. Okay. Die wollte mit aller Gewalt, dass die sagt: Ja, ich habe einen Drink von Johnny Depp bekommen. So, der hat mich gekocht und deswegen habe ich mir jetzt was ausgedacht. An was festzuhalten können. Das war erbärmlich, wirklich. Ja, und auch hier haben sie halt genau dieses Narrativ. Genau, wieder. Muffins. Der Chat erinnert mich dran. Es gab nämlich Muffins. Ah, okay. Wer hat diese Muffins gebacken? Der Prozess zeigt, was passieren kann, wenn komplexe Sachverhalte in den sozialen Netzwerken diskutiert werden, anstatt sich an einem differenzierten Bild, und das ist hier wieder so ein Ding, wo ich ausflippen könnte, wie sie diese Begriffe hier differenziert. Und denk doch mal, es hat doch alles zwei Seiten. Das ist nur Sand den Leuten in die Augen wirbeln, aber sich damit brüsten, dass man ja das andere zu einseitig wäre oder so. Und man bringt da jetzt ein bisschen Differenzierung bei, indem man sagt, hier, guck mal, der ist doch eigentlich auch ein schlimmer Finger. Und eigentlich sind doch alle nur ganz gemein zu der anderen. Verschuldeten Beziehungszerrüttelung orientieren, könnte besser von allem lesen, was einem gehört, als betrügerisch verlogen und falsch sein soll. Ja. Die Hälfte davon hat sie selber zu verantworten, auch ihre komischen komischen Anschuldigungen, die aus irgendwelchen Filmen irgendwie entlehnt sind und lauter so ein Kram. Das war ja auch so, die steht in solchen Artikeln auch nie drin. Der Rückfall in dieses alte misogyne Denkmuster ist für die Gegner der MeToo-Bewegung eine Was Genugtuung. ein Unsinn. Was gibt es denn für Gegner der MeToo-Bewegung? Es gibt Gegner der Auswüchse der MeToo-Bewegung, ja. Aber grundsätzlich kann ja keiner was dagegen haben, wenn es weniger Missbrauch gibt. Aber das muss wie immer so laufen, dass jemand jemanden anklagt und dann kommt ein dafür bestelltes Gericht und das entscheidet das. Und es geht halt nicht, wie ihr denkt, dass das alte Miso ist ja eigentlich, aber Entschuldigung, Gerichte und Beweise und so, das ist ja ein altes misogynes Denkmuster. Ich Ja. bringe mich selber raus. Macht's gut. Sie sehen sich bestätigt in ihrer Wahrnehmung. Wie kommen die da nur drauf? Der bösen Ex-Frau, die einem unschuldigen Mann aus Rachsucht oder anderen niederen Antrieben etwas unterstellt. Und wir haben hier in den Jahren, in denen wir das machen, schon so viele Artikel gehabt, wo genau solche Sachen passiert sind. Aus was für niederen Motiven teilweise Frauen anderen Leuten irgendwas andichten, nur um sich wichtig zu machen oder solche Sachen, das hat ja alles schon gehabt. Und das bedeutet natürlich nicht wieder, ne, das ist für dieses Schwarz und Weiß und es geht nur 100%. Ne? Entweder du glaubst der Frau immer oder du glaubst ihr gar nicht. Und es gibt kein vernünftig sein, kein erstmal abwarten oder so, das gibt's alles nicht. Es gibt nur entweder ganz oder gar nicht. Und deswegen ist auch, sind das auch Gegner der MeToo-Bewegung und diesen ganzen Scheiß, weil die genauso nämlich denken, während sie von Differenzierung faseln. Dabei hätte der Prozess das Potenzial, ein neues Kapitel der MeToo-Bewegung aufzuschlagen. Lange Zeit hat die Bewegung eine klare und paradoxerweise traditionelle Rollenverteilung zementiert. Männer sind die Täter, Frauen die Opfer. Ja, das, was ihr die ganze Zeit fordert, auch in diesem Artikel hier wieder. Aber jetzt ist irgendwie im Gehirn eine Kreuzung passiert und dieser Satz hier irgendwie rausgepurzelt. Dass Männer auch von Frauen unterdrückt und misshandelt werden, galt bis dahin als etwas, das dem Mann peinlich sein musste und worüber lieber geschwiegen wurde. Ja, und wenn solche Artikel hier recht behalten, dann bleibt das auch so. Das war eitel, könnt ihr mal aufhören, darum zu klackern oder euch muten, danke. Oh, Entschuldigung. Das war eitel eine Diskussion darüber, dass es auch an Missbrauchsfällen unterschiedliche Rollenmuster gibt und nicht immer können Täter und Opfer auseinandergehalten werden. Ja, und jetzt haben wir wieder. Also entweder der Mann ist schuld oder beide sind schuld. Aber die Frau ist auf jeden Fall nicht schuld. Da. Schon jetzt steht fest, dass in diesem Wettkampf nur Verlierer geben wird. Nee, wenn Johnny Depp seinen Verleumdungsprozess gewinnt, dann ist er der Gewinner. Das ist schon eine ziemliche Aber hallo. Shitshow, der ganze Prozess. Und wir alle haben da auch was von. Das ist jetzt eigentlich auch dem Letzten aufgefallen sein würde. Und hier ist es denen ja auch halb aufgefallen, aber dann kriegen sie es wieder irgendwie mit, hier, wie heißt das Wort? Irgendwas mit Dissonance, Cognitive Dissonance, wie auch immer man auf Deutsch sagt. Und ja, kriegen sie es dann wieder zurechtgedreht. Und hier die Frau Passmann war auch unterirdisch. Genau dasselbe Scheiß. Frauenschläger, Heiratsschwindlerin, die sozialen Medien spielen beim Scheidungsstreit zwischen Amber Heard und Johnny Depp kräftig mit. Habt ihr es gemerkt? Ne? Merkt ihr das Narrativ? Die sozialen Was Medien ist das für eine Aussage, ne? sind schuld. Ich habe bisher zu wenig die Worte koordiniert und rechtsextrem Ja. gelesen, aber sonst. Ja. Aber es ist halt auch so viel Passmann. Ja, es ist schon wahr, aber mich hat es trotzdem aufgeregt. Weil ich meine, das ist die Frau, ne, die bei ProSieben ja hier Klaas und so weiter ihr komisches Männerwelten-Ding gemacht hat, wo sie da irgendwie so ein, ja, das ist halt hier Pathologie von den Typen halt, ne? Die schicken uns halt irgendwelche Dickpics und so, da könnte man jetzt auch noch ewig drüber reden. Da hatten wir ja auch mal diesen schönen Artikel, wo da drin stand, dass die meisten Leute, die das machen, das aus dem Grund machen, weil sie wollen, dass die Frauen dann irgendwie sich sexy fühlen oder so dadurch. Und selbst in diesem Artikel haben sie es aber selber nicht gepeilt, was sie da hingeschrieben haben und dann irgendwas von Machtstrukturen und so Bullshit geredet. Und ja, und die hat ja so ein Aufheben, jetzt könntest du diese Scheiße nehmen und irgendwie, keine Ahnung, Frauenhirne machen und dann irgendwie so tun, als wäre die Spinnerei von der Hört den Leuten ins Bett kacken und sowas, als wäre das irgendwie pathologisch für Frauen. Das wäre dann so das Level, was ihr Männerwelten-Scheiß da irgendwie war. mit umgedrehten Geschlechtern, so wäre das. Fand ich widerlich. Ein Grimme-Preis hat die dafür gekriegt für den Bullshit. Oh, oh. Der arme Grimme, ey. Ja, also soziale Medien und alle sind ja nur Fans von Johnny und deswegen machen die das natürlich. Und hier steht halt auch irgendwo drin, dass ja irgendwelche Videos geteilt werden, wo Sachen weggelassen werden, ja, aus dem Gerichtssaal. Aber die Videos, diese Audioaufnahmen von ihr, was ich halt das Wichtigste finde mit diesem ganzen Kram von wegen, ja, erzähl das doch den Leuten hier, dass du Opfer von Gewalt bist und so, guck mal, ob sie dir glauben. Sag ihnen doch, ich, ein Mann, bin Opfer. Ah. Und das hat diese Psychologin ja auch gemeint, dass diese Leute da mit ihrer Diagnose auch ja, das System, mit dem System drohen halt, ne? Mit solchen Sachen gerade drohen, mit irgendwelchen Falschanschuldigungen und so schon. Und sowas ist wichtig, sowas ist von Belang. Es steht in solchen Artikeln nicht drin. Das heißt nur Sand in die Augen schippen und ja, schauen Sie hier hin und ja, schön unsere Ideologie weiter. Ja, das fand ich auch geil. Das Paradoxe daran ist, dass Feministinnen seit Jahren mit dem Vorwurf zu kämpfen haben, sie würden sich reflexhaft auf die Seite der Frau stellen, wenn die nur laut genug Vergewaltigung rufe. Ja, also auch bekannt Nein. als Feminismus, das, was ihr die ganze Zeit fordert. Listen and believe. Listen and believe, Sophie. Das war wörtlich die Forderung. Ich guck mal, was da drunter steht. Ja, das überhaupt die Feministinnen würden sich auf Webseite schlagen. Das ist so mit dem Believe All falsch. Women stand übrigens in einem neuen Züricher Ding auch drin, dass das doch so gut wäre. Scheiße. Wenn mehr. Es massenweise Beweise für seine Taten gibt. Genau. Warum habe ich die bisher in dem Beweise? Ja. In dem Beweis, in dem, weil ich meine, ja, der Prozess könnte morgen kommt vorbei drauf sein. An, dass die mit... Das ist ja wieder diese Wieselei-Sache. Wenn du sie jetzt fragst, ja, welche Taten denn? Ja, der hat dem Paul Bettany oder wie der heißt, dieser Schauspieler, der hat dem ja 3 SMS geschrieben, wo er gesagt hat, lass die mal verbrennen. Oder so. Und das sind dann halt seine Taten. Ja, ich kann solche Gedanken durchaus nachvollziehen. Also, dass man so bitter ist, dass man solche Sachen schreibt, kann ich durchaus nachvollziehen aus eigener Erfahrung. Und auch die Drohung mit den öffentlichen Gewalten kann ich auch absolut nachvollziehen. Also, so, komm, schlag mich doch, schlag mich. Du gehst in den Knast, schlag mich doch. Ja. Das ist am Ende nicht die Dummheit der Leute, die dazu führt, dass öffentlich ausgetragene Fälle sexueller Gewalt zu Events verkitscht werden. Ja, so wie Team Gina Lisa. It's okay when we do it, stupid. Ja, ätzend. Event verkitscht, das ist immer ein Ding gewesen. Auch, ich ne? möchte daran erinnern, dass die Bild-Zeitung Frau Schwarzer als Reporterin eingestellt hat damals, extra nur, um über den Kachelmann-Prozess zu berichten. Wobei völlig klar war, dass die Frau Schwarzer den Herrn Kachelmann schon lange, bevor sie diesen Job angefangen hat, vorverurteilt hatte. Ich möchte nur nochmal deswegen, also wegen verkitschen und in die Öffentlichkeit zerren, Frau Palsmann. Stapelchips. Ja, genau. Kollege Stapelschütz hat ja auch einen Artikel geschrieben. Ich dachte mir, ich reiche ihm eine. Hat er, glaube ich, ist ja ziemlich intensiv auf die Amber Heard eingegangen, auf ihre psychischen Probleme und dass sie eben irgendwie eigentlich sich mit allen anlegt. Unter anderem mit ihren eigenen Anwälten, mit seinen Anwälten, mit ihm und mit dem Richter und eigentlich mit allen irgendwie. ja, das hat Stapel so geschrieben. Fand ich aber auch gut, den Artikel. Ja, empfehlenswert. Ja, würde ich auch unterschreiben. Der ist absolut lesenswert, auch da, weil er halt eben nicht Johnny Amber ist, sondern er ist nachdenklich und fragt sich auch, was das halt mit den eigenen Gedanken macht. Finde ich schon gut. Ja, und so ein bisschen hat man ja bei der Hört auch das Gefühl von too female to fail, ne? Also, wenn die damit jetzt so durchkommt. Ja, das ist ja auch eine Dimension, die dann selten beleuchtet wird. Ich habe das ja eben schon angesprochen. Die war als Botschafterin für die American Civil Liberties Union, hat die ja quasi diesen Artikel da damals verfasst, wo sie sich irgendwie als häusliche Gewalt Opfer da dargestellt hat. Und die haben das ja für sie geschrieben, auch diesen Artikel. Und das muss man sich mal vorstellen, ne? Ja, und dann soll die ja angeblich den irgendwie 3 Millionen oder irgendwie sowas zugesichert haben an Spenden, wo sie irgendwie nur 100.000 von bezahlt hat oder irgendwie sowas, oder da waren es 300.000. Ja, irgendwie so. Und ja, also, ne, das ist eigentlich irre, so dieses Missverhältnis. Du hast hier so eine Wahnsinnige, die aber von diesen ganzen Institutionen, ne, da habt ihr eure Struktur, euren Scheiß, eure Voreingenommenheit und dieses ganze Zeug, da habt ihr das. Na, das fällt da so hin, das passt in das Beuteschema, das wird genauso, läuft das dann und alle stellen sich dahinter und kümmern sich darum und alle möglichen Leute sind dabei involviert, sowas irgendwie loszukriegen und rauszutun und das fällt dann wieder auf den Tisch von allen möglichen anderen Aktivisten, die damit dann wedeln können und irgendwas fordern können und diese ganzen Geschichten und dann fällt das alles in sich zusammen mit dieser Geschichte jetzt. Und wovon redet ihr? Oh, die sozialen Medien, das ist die Vorverteilung. Da kann man echt Und wahnsinnig vor allem werden. in einem Prozess, wo halt überhaupt nicht klar ist, dass es so enden wird, wie Sie jetzt schon an die Wand schreiben. Ja. Könnte, wie hat jemand eben im Chat gesagt, ich glaube, Salaratus, der wäre für beide Sozialstunden, das wäre das Vernünftigste. Das sehe ich auch fast so. Ja. Ja, aber darum geht Aber es ja ich. nicht. Es geht ja, das habe ich ja gerade schon erklärt, es geht ja um den Verleumdungs. Also gut, sie hat ihn ja auch angeklagt, quasi als Gegenklage dann sozusagen. Aber es ist ja kein Strafprozess über die häusliche Gewalt, sondern es ist halt ein Ja, Zivilprozess ein über, Strafprozess könnte ja auch nicht in der Art und Weise gestreamt werden, oder? weiß ich Oder nicht, wo keine machen die da Ahnung. den Unterschied in Amerika? Da bin ich überfragt. Weiß ich nicht. Stapel hat noch geschrieben, dass es um eine Borderline-Störung ging, wenn man da hört. Ja, Das waren ey. zwei Sachen sogar, histrionisch und Ja, das Borderline, macht ja glaube sowieso glaube ich, zusammen. Aber ich. histrionisch darf man ja, glaube ich, nicht mehr sagen, was wie hysterisch ist, ne? Ja, dieser Herr hier auf jeden Fall, den kannte ich bis gestern noch nicht. Das hatte hier der Abi, unser Schweizer Gastaffe. Der hatte uns darauf hingewiesen, auf so ein Interview mit diesem Greg Ellis hier. Und der hat also auch so einen YouTube-Kanal, The Respondent heißt der. Und der wurde halt ganz übel von seiner Ex-Frau durch dieses ganze System dadurch gezerrt mit, also hat er halt auch so Sachen erlebt, wie Johnny Depp jetzt erlebt. Und außerdem kennt er auch Johnny Depp. Und ist also auch da irgendwie in Hollywood. Ich weiß nicht, was der beruflich genau macht. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber der hat auf jeden Fall auch mit irgendwelchen Filmen von ihm zu tun gehabt. Ich glaube, ein Schauspieler ist der nicht. Zumindest habe ich den noch nie irgendwo gesehen oder so. Wahrscheinlich dann irgendwie Produzent oder irgendwas. Und ja, auf jeden Fall erzählt er halt in seinem YouTube-Kanal eigentlich über diese ganzen Probleme mit diesem ganzen System. Und das System ist halt heftig, hat halt heftige Schlagseite in Amerika, halt zugunsten von den Frauen. Die können im Endeffekt machen, was sie wollen. Und dieses ganze System ist so angelegt, dass du dann deine Unschuld beweisen musst. Und auch an der Stelle wieder, das wäre jetzt eigentlich die perfekte Gelegenheit, weil in Deutschland, wir beobachten das ja hier ziemlich nah schon seit Jahren. Und das sind ja genau die Sachen, die sie bei uns jetzt alle immer noch fordern. Die wollen ja, dass die Leute automatisch in Gewahrsam genommen werden, wenn irgendwelche Anschuldigungen häuslicher Gewalt da ist. Die Leute wollen, dass die Leute aus den Häusern entfernt werden. Na, und er beschreibt das ja halt auch, wie du dann da plötzlich halt obdachlos bist oder so. Und diese ganzen Sachen. Und die wollen diesen Automatismus haben. Die wollen, da kann es denen gar nicht stereotyp genug sein. Na, die wollen das alles genauso haben. Das ist das, was dieses Aktivisten-Ding halt alles ist. Die wollen ihr Schema F haben, die wollen die maximale staatliche Gewalt haben, die wollen, dass der Staat sich in die Familie da reinmischt, die wollen keinen Konflikt schlichten haben, die wollen es nicht haben, dass sich die Leute wieder vertragen oder so. Das wollen sie alles nicht haben. Die wollen den totalen Staat, der sich darum kümmert, die wollen die super schlauen Experten mit Patriarchatsausbildung, die den Leuten unterstellen, wie patriarchal sie sind und diesen ganzen Scheiß. Und es gibt hier auch auf dem Kanal von ihm so ein Interview mit, ach ja, das sieht man ja auch an der Seite, mit Jordan Peterson. Das habe ich gestern geguckt. Das ist auch ein sehr gutes Interview. Wo Jordan Peterson dann halt eben auch meint, ja, das System ist korrupt, diese ganzen Aktivisten sind da drin, die haben ihre ganze Patriarchatstheorie und diesen ganzen Scheiß, wo es ja auch immer heißt, von wegen so, ja, hier Gender Studies und so, ist ja voll harmlos, die lernen da ihren Scheiß, die kriegen da nie einen Job und dann machen sie irgendwas anderes oder so. Nee, scheiße was. Die fließen alle in diese ganzen Institutionen da rein, ne? Das hat ja auch Überschneidungspunkte mit, gibt ja genug von diesen ganzen Intersektionalen und so, die aus dem Bereich Jura kommen, ne, Rechtswissenschaften und diese ganzen Sachen. Und das ist dann das Ding, ne? Die gehen in die Firmen, gehen sie rein über irgendwelche Diversity-Geschichten und in die Institutionen gehen sie rein über ja, sowas wie Jugendämter und solche Sachen. Da können die halt mit ihrem Dreck Sozialarbeiter-Kram da halt eben auch irgendwie Fuß fassen. Und da hast du diese Leute, die halt irgendwie meinen, ja, wir haben alles verstanden, hier, die Weltformel ist Mann böse und das ganze Zeug und so. Tragen die das dann durch und arbeiten da drin. Und das scheint in Amerika halt schon auf einem sehr üblen Punkt jetzt schon zu sein. Und in Deutschland ist es das aus meiner Sicht auch in vielen Fällen schon. Wir haben das ja hier auch schon gesehen mit dem Deleuze-Modell und so, wo hier auch keiner drüber redet, hatte ich ja schon mal eine Recherche gemacht und dieses Papier aus dem Familienministerium gefunden. Was ich auch schon seit Jahren, ja, es ist lange schwer beschäftigt, ist ja schon ewig mit diesen ganzen Sachen, Naja, die tun halt aber. so, als wäre diese einmal durchgeführte Gesellschaftsanalyse jetzt für immer gültig. Und selbst wenn sie mal gültig war, Ja. was auch noch nicht so ganz feststeht, Und du hast unsere dann ist sie das jetzt nicht mehr. Ne? Innenministerin, die irgendwas von Antifeminismus redet, den man jetzt bekämpfen muss im Kindergarten schon und lauter solche Geschichten. Ne? Und das ist dieses Ding. Vorurteile sind schlecht und Diskriminierung ist schlecht. Es sei denn, es sind Vorurteile in unserem Sinne und Diskriminierung, so wie wir uns das vorstellen, dann ist es das Beste aller Zeiten, was uns in die Utopie führt und wunderbar ist. Dann müssen wir das alles genauso machen. Und das ist, ja, also darüber, liebe Journalisten und Kollegen, könnt ihr euch vielleicht mal Gedanken machen. Aber das findet ja wieder nicht statt. Das findet in irgendwelchen YouTube-Channels statt, die 3000 Leute sich vielleicht angucken. Und ja. Und so weiter. Das war ganz schön frustrierend auf jeden Fall, diese ganzen Geschichten, weil die Leute sind auf jeden Fall da, ne? Aber die sind so nischig, dass so, also auch der hier hat halt seinen Kanal schon länger und das ist ein Typ, der irgendwo in Hollywood vernetzt ist und so. Und ich habe von dem auch bisher jetzt noch nie was gehört, aber ich hoffe mal, dass der jetzt, wo er jetzt auch mal im YouTube-Bereich so ein bisschen Publicity gekriegt hat, da auch mal ein bisschen mehr geschaut wird und mit dem Peterson und so. Der hat ja auch so einiges getan, ist ja auch von einigen Leuten mal auf dem Radarschirm erschienen. Und auch der Typ, ne, der hat überhaupt nichts Rechtslastiges irgendwie an sich. Der redet nie davon, dass irgendwelche, keine Ahnung, Leute wieder zum Christentum finden müssen oder irgend so ein Scheiß. Nicht in einer Weise. Ne? Aber es ist halt Familie und die man nicht zerstören soll, das reicht dann wahrscheinlich schon wieder. Keine Ahnung. Mal gucken. Aber kann man auf jeden Fall empfehlen. Ist halt auf Englisch natürlich, aber. Ganz guter Kanal. Dieses hier ist auch wunderbar. Das von Quillette. Hat mich auch sehr gefreut. Ist ja von einer Frau, die gerade promoviert, geschrieben. Promoviert zum Thema häusliche Gewalt oder Intimate Partner Violence, wie das hier in dem Artikel heißt. Domestic Violence is not the result of patriarchy, steht schon in der Überschrift. Research constantly finds that women in heterosexual relationships tend to perpetuate violence against intimate partners at least as often as men. Und das at least, was sie hier schreibt, also wenigstens genauso oft, das wird auch in dem Artikel nochmal mit einem kleinen in Klammern vielleicht sogar häufiger versehen. Und man merkt auf jeden Fall die Sachkenntnis von der Dame, ne, weil die dazu promoviert. Da sind nämlich sehr interessante Sachen, die in diesem Artikel drinstehen. Zum Beispiel beschreibt sie da zwei Typen von Persönlichkeiten, die quasi aufgrund von kindlichen Erfahrungen mit Bindungsangst und also dass sie nicht die Nähe und Wärme irgendwie gekriegt haben, die sie halt gebraucht haben und deswegen da halt Probleme haben. Und da gibt es dann so zwei Typen, die einmal. Das ist dann die Amber Heard eher, die dann immer Dauerangst hat, dass sie die Leute irgendwie verliert. Und dann gibt es noch so einen anderen Typen, und das wird wahrscheinlich Johnny Depp eher sein, die Leute gar nicht erst so richtig an sich ranlassen. Und wenn diese beiden Typen aufeinanderprallen, meinst du ja eben, das wäre so ein Fall, wo es halt besonders schlimm ist, weil diese beiden Ziele von ich brauche Nähe und ich brauche Eigenständigkeit natürlich überhaupt nicht zueinander passen. Und das ist dann halt so ein Perfect Storm von ja, halt Problemen in dieser Hinsicht. Aber die schreibt halt eben auch, dass es da, ja, wenn man sich dessen halt bewusst ist, dass es da auch Ansätze gibt und so, solche Sachen zu therapieren und solche Geschichten. Also da sind die Leute auf jeden Fall dran und die Wissenschaft hier an dieser Stelle scheint das auf jeden Fall empirisch ermittelt zu haben. Und man liest da einfach nichts drüber, sondern das, was hier in der Überschrift steht, Domestic Violence is not the result of patriarchy, das ist genauso, das ist das Gegenteil eigentlich von dem, was, ja, wo unsere Politik uns so hinsteuert. Das absolute Gegenteil davon. Ja, das sind ja nur Psychologen oder Soziologen oder so, die sind ja nicht so wichtig. Die Genderstudies sind ja wichtig. Die Ideologie. haben recht. Ja, genau. Da, hier, sowas hört ja kein Mensch. Auch wenn es das Gegenteil ist. Stimmt schon. Das ist es ja. Ja, das Video hat mir auch gefallen, hat mich gefreut, war auf jeden Fall balsam für die geschundene Seele nach dem ganzen Quatsch, den wir da gerade gelesen haben. Aus dem deutschsprachigen Raum gab es hier die Tamara Wernli mit einem Video, warum das Leid von Männern vielen egal ist. Und ja, also sie hatte die ganzen Beispiele bei mit Hillary Clinton und die Le Leute hier, Frauen sind am meisten betroffen von Krieg, weil sie ihre Männer verlieren und diese ganzen Sachen. Und Ihr Arbeitstier. da wird ja auch nie drüber geredet, ne? Also, und deswegen finde ich es mal wieder schön, dass die Frau Wernli, die hatte auf jeden Fall den, ja, die hat wahrscheinlich ähnliche Sachen schon gesehen und so wie wir. Ne? Also ich kam ja auch schon bei diesen Gamergate-Beispielen und so. Also, die ist, glaube ich, ganz gut informiert auf jeden Fall. Und da kommt man dann aus meiner Sicht halt auch auf diese Ansichten, auf die sie hier ja auch kommt, ne? Das muss man ihr natürlich auch alles wieder vorwerfen, sagt sie auch in dem Video selber, dass das dann wieder böser Antifeminismus und sowas ist, wenn man das Und irgendwie was hat das mit dem thematisiert. Klimawandel zu tun? Ja, das ist ein Beispiel in dem Video, dass sie sagt, also sie hat auch so ein Beispiel, Frauen sind am meisten vom Klimawandel betroffen, hat irgend so ein Magazin irgendwie behauptet und wenn man dann den Artikel weiterliest, dann steht da eigentlich nur, dass Leute in irgendwelchen sozial schwachen, benachteiligten armen Regionen am meisten vom Klimawandel betroffen werden, was überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun hat, aber die Überschrift ist halt eben Frauen am meisten vom Klimawandel betroffen. Und weil das Wort Klimawandel fällt und der Algorithmus blöd ist, haut er da jetzt irgendwie so ein Klimawandel, siehe die Definition in Wikipedia, Ding irgendwie Dann kriegen oben wir das jetzt drüber. auch. Klimawandel, Ja, kann Klimawandel, sein. Klimawandel. Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel. keine Ja, aber Ahnung. ich weiß ja nicht, was sie da gesagt hat, aber ist das nicht auch dieses, dass den Leuten das Leid von Männern egal ist? Das ist auch so eine Hierarchiegeschichte. Dass die Leute froh sind, dass sie wissen, wo die Loser sind oder so. Einfach fertig die Hierarchie. Wie bei den Lobstern. In Amerika gab es ja leider wieder eine Schießerei, die jemand auf Twitch gestreamt hat und wohl auch halt mit den üblichen Heldenverehrungen für Arschgeigen wie Anders Breivik oder den Christchurch-Attentäter. Und während die Leute denken, ja, es gibt irgendwie halt kaum Möglichkeiten, so einen Lone Wolf aufzuhalten und wie soll man so jemand auf die Schliche kommen? Ist Miro Dittrich, weiß nicht, ob er noch bei der Amadeo Antonio ist oder schon wieder in irgendeinem anderen NGO-Konglomerat mit Geld vom Staat. Aber er sagt halt, after every far-right terror attack, Steam-Users change their name and profile picture to the one of the shooter and every time Steam is just shrugging. Also, es gibt halt Leute auf Steam, die offensichtlich halt dann ihren Profilnamen ändern zu dem Namen des Schützen und auch ein Also Sam Profilbild. Hyde, ja. Ich weiß, Immer wieder ich. Sam Hyde. Ja. Und Steam tut dagegen nichts. Also, erstmal würde ich das in Frage stellen, dass Steam da nichts gegen tut. Zweitens wüsste ich gerne, wie viele Accounts handelt es sich, Miro? bist du dir darüber bewusst, dass man bei Steam auch halt Eingaben machen kann und sagen kann, übrigens, mir ist ja aufgefallen, dieser Account nennt sich nach diesem Attentäter, halte ich nicht für eine gute Sache. Ist dir das klar oder ist das Virtue Signaling, dass du da hingehst und du nimmst einfach mal an, es gibt diese Leute auf Steam und du nimmst einfach mal an, Steam tut nichts dagegen. Und du nimmst einfach mal an, du könntest diese Kontroverse, diese Tragödie dafür nutzen, Punkte in deiner Kontroverse zu machen. Viel Spaß beim in den Spiegel gucken. Was heißt denn jetzt? Profile Picture. Also, na gut. Und dann haben wir hier unten drunter noch den guten Hagen Teerschüren, den wir auch schon lange kennen, der dann sagt, die sind so beschäftigt, sicherzugehen, dass bloß keine erotischen Inhalte in Videospielen zu sehen sind. Whataboutism nennt man sowas, glaube ich, in gebildeten Kreisen. Hagen. Aber gut. Es ist ja auch genauso schlimm. Aber erotische Inhalte in Videospielen sind doch sexistisch, oder nicht? Ist doch Objektifizierung und so. Eben. Dachte ich. Eben. Instant-Drama-Serie. Aha. Becoming Charlie, die Neo-Original sechsteilige Insta-Drama-Serie vom ZDF Neo. Becoming Charlie erzählt von Charlies Suche nach Identität. Charlie fühlt sich weder als Frau noch als Mann. Doch was ist Charlie dann? Das Suchen und Finden der eigenen Nicht-Binarität? Ja? Charlie ist eine Frau. That's all, folks. Schön Feierabend. Das waren die Charlies waren die Vietnamesen früher. Aber ist auch geklärt. Lea Drinder. Also Deadnaming ist es nicht, das ist die Schauspielerin, ja? Ja. Basiert nicht auf einer wahren... Einzig im Rap findet Charlie eine Konstante und ein Ventil für die eigenen Gefühle. Im Gangster-Rap. Ich weiß nicht, ob wir den Trailer uns angucken, da ist halt Musik im Hintergrund. Aber jetzt nichts, was ich erkannt hätte. Ja, soll ich hätte, ohne Musik machen wird. Vielleicht einfach? Dass wir nur aber dann hören wir ja die cringigen Dialoge nicht. Okay. Und wir wagen das einfach mal. Es ist wirklich nur so Gedudel im Hintergrund. Aber ich kann ja mal wieder meinen Verhackstücker anmachen. Oder den Verzerrer anmachen, ja, das ist doch eine gute Idee. Ja, das ist doch ZDF, das muss doch barrierefrei sein mit Untertiteln. Kannst du mal aufhören, so zu tun, als wärst du ein Typ? Was wäre, wenn? Du bist so eine hübsche Frau, Charlie. Drama, viel Drama auf jeden Fall. Großes Drama. Also, richtig harte mitreißend. Brocken gleich auch. Ja. Was für ein Mädchen? Was für ein Mädchen? Sag mal, kannst du mich mit männlichem Pronomen sprechen? Also mit er. So. Mit Pronomen ansprechen, ja. Überhaupt nicht. Ist auch voll, also so stelle ich mir die Jugendlichen von heute vor, die treffen sich irgendwie an der Bude und holen sich jeder so ein Eis und dann sagen sie, kannst du mich bitte heute Männchenpronomen ansprechen? Also nicht du, sondern er? Was? Ich bin nicht so, ich bin kein Typ. Was? Du hast doch letztes Mal gesagt, dass du männliche Pronomen benutzt. Ach Gott. Es ist noch krasser, wisst ihr Leute? Wir haben jetzt schon die Luft angehalten, weil sie ein Mann sein will. Aber es ist noch krasser. ZDF Neo, ey. Du hast doch neulich gesagt, dass du männliche Pronomen benutzt. Okay. Jetzt wird detransitioniert, oder was? Ja, das sind die... Ja. Das ist dieses Menschenrechtsding, worüber die schon so lange reden. Oh Gott. Oh, Hilfe. Ja. Und überlegt euch mal, wie das wirken muss auf jemanden, der wirklich so eine Gender-Dysphorie oder sowas hat. Dieser oberflächliche Schwachsinn. Also. Ich weiß gerade nur, ich bin keine Frau. Und ich bin auch kein Mann. Ich fühle mich fremd, weil nichts davon für mich passt. Weder Mann noch Frau weiß nicht, wo ist mein Platz. Ich habe kein Konzept und keine Theorien. Becoming Charlie. Ich habe kein Konzept, deswegen bin ich beim ZDF und mache für die jungen Leute irgendwie so geile Serien, die sie sich dann reinziehen, wo sie was übers Leben lernen können. Ja, ja, lustig, dass sie sagt, sie hat keine Theorien. Es gibt doch ganz viele Theorien. Ja? Die musste sich mal weiterbilden. Werde ich mir bestimmt nicht angucken. Wo ist die AA-Stiftung, wenn man sie braucht? Becoming Charlie Chaplin. Ich bin ein Mann mit einem Bart und einer Melone. Was wollt ihr von mir? Sprecht mich mit den Pronomen Charlie Chaplin an. Hier haben wir Jan Pedersen. Postmoderne Zeiten dann, nicht mehr moderne. Ja, stimmt, postmoderne Zeiten. Ne? Und dann auch nicht mehr der Little Tramp, sondern der Little Trans. Jan Feddersen sagt, ja, das ist doch mal ein gutes Signal. Eine Transmedizinerin spricht Klartext gegen das Transfieber. Es geht hier darum, dass halt zum Beispiel, ich glaube, Schweden hat aufgehört, Minderjährige mit Hormonen zu behandeln und noch ein Land im skandinavischen Bereich. Es gibt also jetzt Reaktionen sozusagen, wo man halt sagt, nee, Moment, was machen wir hier? Wir geben Kindern Hormone, von denen wir gar nicht wissen, wie die Langzeitwirkungen sind, wie die Effekte irgendwie sind, die da passieren. Wir wissen nicht, wie das deren psychische und persönliche Entwicklung beeinflusst. Und das machen wir jetzt einfach mal nicht mehr. Also gesunder Menschenverstand sozusagen. Auch nicht jedem Spleen eines 14-Jährigen nachzugeben oder einer 14-Jährigen. Und dann haben wir hier unten Sven Lehmann, seines Zeichens der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, also jemand, der von unserem Steuergeld dafür bezahlt wird, irgendwie Lobbyismus zu machen, was ich schon mal von vornherein nicht verstehe. Und dann sagt er hier, du teilst einen Account, der einen richtigen Körper und eine stinknormale Familie im Header propagiert. Keine gute Quelle für nichts. Dafür wird unser Steuergeld ausgegeben, damit Herr Lehmann einfache Bürger darauf hinweisen kann, was eine gute Quelle für nichts ist oder keine gute Quelle für nichts. Da, keine Ahnung, warum ich da so einen Hals kriege, aber ich kriege einen gewaltigen Hals. Also wenn Politiker jetzt sich schon von oben runterbeugen und sagen, redet ihr da mal eure Pöbelgespräche, aber wir hier oben wissen das ja alles besser, dann. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob jemand weiß, was damals in Prag 1618 mit dem böhmischen Gesandten passiert ist, aber muss er vielleicht mal nachlesen. Ist ja Sache. Was ist denn mit dir passiert? Die wurden vom aufgebrachten Volk aus dem Fenster des Radschin geworfen. Allgemein sagt man, das sei sozusagen der Funke gewesen, der den 30-jährigen Krieg entzündet hat. Okay. Oha. Aber was für eine komische Aussage auch auf diesen relativ normalen Tweet, ne? Ja, ist ja nicht normal, gut. Weil das widerspricht ja. Aber ist ja schon. Sein Job ist im Endeffekt halt, diesen ganzen Kram jetzt zur einzigen Wirklichkeit zu erklären. Das ist sein Job. Deswegen ist er da in der Bundesregierung. Und wenn jetzt natürlich die Leute schon von der Linken taz, weil der Feddersen. Ist so ein Typ von der Taz, ne, der auch dieses Taz-Lab da irgendwie mit ausrichtet und so. Und also jetzt wirklich keiner, der jetzt irgendwie Birgit Kelle, keine Ahnung, Buch Verfechter ist oder so. Und wenn das bei diesen Leuten schon angekommen ist, weil der hat ja auch dieses Interview geführt, was wir vor 2 Wochen, glaube ich, hatten, dieses gute Interview mit dem grünen Wähler, Jugendpsychologen, wenn ihr euch erinnert. Und also der Feddersen hat das Interview geführt. Ich erinnere mich daran, ja. Und also das ist jetzt wirklich schon endlich, ne? Also da habe ich ja eigentlich auch schon eine Weile drauf gewartet und jetzt hatten wir am Freitag dieses Ding mit Bill Maher, der hat ja auch in seinem Schlusssegment das ist großartig. Darüber gewitzelt. Ich empfehle, sich das anzugucken. Das ist ein wirklich gutes Bill Maher-Segment. Klassik Maher. Ja, auch diesen Titel, den man gegeben hat, fand ich sehr gut. Das war ja irgendwie. Oh, ja, was war das? Oh, ich weiß es nicht mehr. Die Zeit ist so schnelllebig, man merkt sich nichts mehr. Oder ich werde alt, eins von beiden. Aber wie hat er gesagt, das ist auch ein Thema zum Abnicken, ne? To not, meine ich. Ja, er hat jedenfalls gezeigt, dass es halt Along gepusht for the wird. Ja. Pride war der Genau, Along Titel, for the genau. Pride. Along for the Pride. Ja, also es ist ein Trend und das merkt man auch, weil das halt regionale Auswüchse hat und Also, wie hat er gesagt, entweder in Tennessee irgendwie werden die verhindert oder Ohio war es. Kalifornien produziert sie. Ja. Eins von beiden muss die Lösung sein. Ja, ist ja auch. Also, wenn es halt schon so ein klares Gefälle gibt. Und er Ja. zeigt dann auch so eine schöne Grafik, wo zeigt, dass halt sich die LGBTQ-identifizierenden Menschen in jeder Generation verdoppelt haben und dass wir bald halt alle Alle schwul sind, ja. 2050, wenn wir alle gay sind. Freut euch schon mal Ja, drauf. und das liegt halt auch daran, weil dieses Ding mit der gesellschaftlichen Akzeptanz ist mittlerweile halt so, dass das schon mehr akzeptiert ist als Heterosexualität, also zumindest bei den Männern. Weil da haben wir ja immer wieder nur, wie toxisch das ist und dass sie sich alle schlagen und prügeln und keine Ahnung wie was. Und das andere sind halt super Ja, bunte. schlagen, prügeln, arbeiten, Steuern zahlen, Nachkommen zeugen, all diese schrecklichen Dinge tun Ja, diese wir werden gleich noch weißen lernen, dass Männer total Cis-Heteros. teuer sind. Typisches Ja, genau. Patriarchenverhalten, ey. Ja, Das man kommt könnte gleich ja noch. eigentlich 90% von denen locker wegmachen und die restlichen 10% ist auch noch genetisch genug da. Sag ich jetzt mal. Ist Das ist ja okay, sonst Dr. wäre besser für den Planeten Strangelove. vielleicht, ja. Ja, Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, oder wie? Mein Führer, Mr. President. Ja, Sven Lehmann soll in einem Remake, glaube ich, die Rolle von Peter Sellers spielen. Die richtige Frisur hat er ja schon für die Rolle als Dr. Seltzer. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor einer Weile gab es doch eine Meldung auch, dass ich glaube, eine Autorin ihren Verlag verklagt hat, weil die ohne ihr Wissen den Artikel, den sie geschrieben hat, gegendert hat. Einfach so. Ja, und das Gericht hat wohl jetzt entschieden, oder ein Gericht hat jetzt erstmal entschieden, dass es so auch nicht geht. Man muss schon, dass das die Autorin, der Autor schreibt, respektieren, so wie es ist. Zumindest nicht ohne Rücksprache oder so. Das sollte man es nicht so ändern. Ja, Das also ist eben auch was Kunst. genau passiert ist, ist, sie hat es eingereicht, die haben es gegendert, sie hat gesagt, sie möchte das nicht, sie haben sie quasi in den Glauben gelassen, dass es nicht gegendert wird und hinterher war es dann einfach gegendert. So ist es nämlich gelaufen. Und ich befürchte halt eben auch, also das wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder da jetzt irgendwie klagen können. Ich befürchte halt, dass der ausschlaggebende Punkt halt dieses Ding war von wegen eine Zusicherung, die dann gebrochen wurde. Wenn die jetzt, glaube ich, von vornherein sagen, entweder wir gendern das jetzt oder wir publizieren es nicht, dann wirst du da keine Handhabe haben. Ne? Ja, das ist richtig. Das ging mit Sicherheit um, ja, es ging halt eben darum, dass sie gesagt haben, ja, okay, dann und es dann einfach gegendert haben. Darum ging Ja, es. vor allem, nee. Sie haben ihren Ja, Artikel sicher. bekommen, dann hat sie gesagt, nee, ihr habt da Lernende eingebaut, wo ich halt irgendwie was anderes hatte. Und dann haben die gesagt, okay, das ändern wir, haben mir den korrigierten Artikel zugeschickt, sie hat den freigegeben und dann haben sie die Sachen wieder eingefügt hinter ihrem Rücken vor der Veröffentlichung und dann hat sie geklagt. Ja, meinte ich ja Ja, aber es auch. ist schon richtig, dass man das im Prinzip frei verhandeln kann und dann muss man sich natürlich auch dran halten. Wenn Ja, sie das kann ein nicht. Student das mit seiner Uni frei verhandeln? Ich Nee, das glaube natürlich nicht. nicht. Nee, Wo ich dann die wieder Idee den nicht. Punkt sehe, eigentlich müsste da halt mal jemand erfolgreich klagen, damit das gleich aus dem Fenster geht. Weil da können wir das Kind schon mit dem Bade ausschütten, sozusagen. Ne? Diesen ganzen Gender-Unsinn. Wenn die Studenten das frei wählen können, dann setzt sich das auch nicht in der Form durch, wie sich das bisher durchsetzt. Ja, kommt ein bisschen aufs Fach an, wahrscheinlich. Ja, gut, klar, in den Gender Studies nicht, in Queer Studies nicht, in den Black Studies nicht, in den Islam Studies nicht. Ja, ich In glaube auch in gibt's das alles, ne? Politikwissenschaften und so wird es wahrscheinlich auch schwierig sein. Also. Und Und Jura, in der keine Ahnung, da gibt es noch. Soziologie. Ja, ich verstehe nicht, dass man sich damit wohler fühlen kann mit der Sprache, aber gut. Der Ja, Gender-Sprache. letzte Woche haben wir über Netflix gesprochen und deren Addendum zu ihren ja, Company Targets, zu ihren Zielen für ihre Firma. Da hatten wir darüber gesprochen, dass sie gesagt haben, wir möchten auch eine Plattform für Leute wie Dave Chappelle zum Beispiel bieten, deren Content halt andere Leute dazu bringt, zu sagen, oh mein Gott, I'm offended, ich werde verletzt, ich werde unterdrückt, helfen Sie mir. Und Netflix hat da ziemlich deutlich klargestellt, dass sie halt in Zukunft künstlerische Freiheit höher bewerten als das ständige Gemecker aus bestimmten Ecken darüber, dass der eine Charakter nicht woke genug ist und der andere wieder zu woke oder ups, verdammt, ich habe der Artikel ist bei mir nicht aufgegangen oder was. Archive nervt. Das ist doch echt zum Kotzen. Ja, also es geht um 150 Mitarbeiter. Ich kann dann jetzt leider nicht aus den Tweets, die da weiter unten sind, du kannst vielleicht runterscrollen, bis die Tweets kommen. Also es wurden 150 Leute gehen gelassen. Es wurden einige Projekte eingestellt. Unter anderem, was wir hier gerade kurz im Bild gesehen haben, wir haben ja mal über das Buch The Anti-Racist Baby hier auch schon gesprochen von Ibrahim X. Kendi. Und das sollte jetzt auch bei Netflix eine Zeichentrickserie bekommen, die laut Beschreibung vignettenhafte Skizzen praktisch darstellt, die sich mit Rassismus in Amerika beschäftigen. Also genau das, worauf Kinder total abfahren und was man da halt Kindern irgendwie reinstecken kann. Und noch andere, zwei oder drei andere woke Zeichentrickprojekte sind im Endeffekt gecancelt worden. Es tut mir leid für die Leute, die da jetzt wirklich nur an den Sachen gearbeitet haben, die da gezeichnet haben. Aber um die Leute, die halt meinen, man müsste Kinderserien und Zeichentrickserien mit Ideologie überladen, die tun mir nicht besonders leid. I am one of the Tudum layoffs. I did a lot of work. I'm proud of. Met a lot of really awesome writers and editors. Made great friends. It's the cycle of media life as always. I'm definitely open to job opportunities. Just good vibes and gifts. I was also laid off by Netflix today. I really loved my job and my colleagues and I'm a little heartbroken. Ja, also da scheint also einiges unterwegs zu sein. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, wenn das wirklich Netflix jetzt auch sagt, wir wollen uns an das, was wir sagen, auch halten und wir machen nicht nur hier Lippenbekenntnisse und machen dann weiter mit irgendwelchen schrecklichen, nur auf Social Justice ausgerichteten Sachen. Und hier haben wir gleich natürlich, oh, is Netflix only laying off the teams associated with making and promoting content for marginalized viewers? That's what it seems like. Netflix hired a powerhouse team of creators from a variety of marginalized communities and they were performing exceptionally well. Had us all invested in their work. They were then the first people they showed the door at the first financial difficulty. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass auch so kalt und böse wie Netflix ist, dass die eine Bewertung vornehmen, Carla Montero. Ja, eben, das ist ja auch, da sollten die Leute mal drüber nachdenken, ne? Weil ich meine, im Endeffekt, ja, die erste Financial Difficulty, mit anderen Worten, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Was machst du dann? Wirfst du Leute raus, die du unbedingt brauchst? Oder wirfst du Leute raus, die du eh nur angestellt hast, damit du dich damit schmücken kannst, dass du so divers und keine Ahnung wie was bist? What a great day for Netflix to announce they're giving Ron Howard, a millionaire with no experience in animation, full control of an animated project, while simultaneously snuffing out projects specifically focusing on marginalized groups. Funny timing, huh? Yeah, Ron Howard. Ein Mann mit gewissen Merits, sage ich jetzt mal, wenn man überlegt, was der so schon für so Filme gemacht hat. Und dann, ja, dem kann man Creative Control geben. Ja, und die haben jetzt bitter gelernt, Racism, Anti-Racism and You. Das ist halt nichts, was die Leute sehen wollen. Und das, ja, ist kein Regards vom Kindergarten. Ich weiß nicht, warum das in so komischen gotischen Lettern geschrieben ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch gecancelt. Ja, ich hoffe, dass das... Es tut mir wirklich leid für die Menschen, die da ihre Jobs verlieren. Aber ohne Schmerzen scheint die Unterhaltungsindustrie das nicht zu lernen. Dass es nicht darauf ankommt, was ein paar Aktivisten von ihr wollen, sondern dass es darauf ankommt, was der zahlende Kunde von ihnen möchte. Es kann doch echt nicht so schwer sein, das zu begreifen. Und das überhaupt auf diesen Zug aufgesprungen wurde. Vielleicht hat man den Leuten auch so sehr die Augen vernebelt, dass die geglaubt haben, da draußen sind die Leute, die warten nur auf Anti-Racist Baby. Oh nein. Das direkt danach, oder was? Oh mein Gott. What? Oh mein fucking Gott. Ein Gastbeitrag von Mohammed Amjahid im Spiegel. Hollywood macht Druck aufs deutsche Fernsehen. Studien zeigen, die besten Kunden bringen Shows, die divers besetzt sind. Studien zeigen, Mohammed. Ich kann dir einen Haufen divers besetzte Shows zeigen, die komplett, aber auch so komplett gescheitert sind, dass es einem schwindelig wird. Ich sag nur Bad Girl. Ich sag nur Watchmen und all diese Sachen, die unglaublich viel Geld gekostet haben für die IP, für halt den Aufwand, den du beim Film von der Superhelden-Serie hast. Und das ist alles für nix. Weil die Leute sehen durch diese Sache durch, die können diese hölzernen Dialoge schon nicht mehr hören. Es hat nicht lange gedauert und die haben alles gehört, was ihr zu sagen habt. Und jetzt haben sie keinen Bock mehr drauf. Netflix und Co. haben deshalb schon länger umgestellt und zeigen immer mehr queere und nicht weiße Charaktere. Aber was ist mit Deutschland? Ja, bla bla bla, James Bond, bla bla. Viele Zuschauer beschweren sich, wenn klassische Kinohelden wie James Bond durch weibliche Figuren überstrahlt werden. Überstrahlt. Die Tante ist ihm auf den Sack gegangen die ganze Zeit und hat schlechte You-Go-Girl-Witze gemacht. Das ist nicht überstrahlen, Mohammed. Das ist, wenn man eine Figur so schreibt, dass sie ein politisches Sprachrohr ist. Aber ja, wenn die Queen in der Netflix-Serie Bridgerton von einer schwarzen Schauspielerin verkörpert wird. Ja, aber auch da, der Trick ist so schnell ausgespielt. Oh, guck mal, sie haben eine schwarze. Ah, sie wollen sagen hier, guck mal. Ah ja, Unterschiede, Dingens, historische Unterdrückung, ist noch was. Und Bridgerton war ja eine sehr erfolgreiche Geschichte, ja? Aber für mich halt nicht das richtige Genre. Oder die Ghostbusters plötzlich Frauen sind, das ist ein Strohmann, Mohammed. Denn niemand hat sich über die Ghostbusters jetzt in Afterlife aufgeregt. Und da sind auch Frauen oder Mädchen oder wie auch immer du es sagen willst dabei. Es ging nicht um die Frauen, Mohammed. Es ging um die völlig seelenlose Ausweidung einer beliebten Serie. Um dann halt irgendwie Muschifurzwitze zu machen. Das ist den Leuten auf den Sack gegangen, Mohammed. Eine immer sichtbare Diversität und Komplexität in Unterhaltungsformaten überfordert viele Menschen. Du bist ganz schön arrogant, Mohammed. Oder bringt sie sogar in Rage? Und dann fragt er, woher das kommt. Und dann sagt er, es kommt aus Amerika. Was bla, bla, bla, bla. Komplexität? Zu viel Diversität. Ach so. Ja. Auch weiße und heterosexuelle und Männer schauen lieber die Shows mit den divers sexuell und hautfarbig diversen Teams. Im Umkehrschluss, je homogener und weißer das Team, desto schlechter die Quote, weil der Humor und Geschmack des breiten Publikums verfehlt wird. Oh ja, Gott. Deswegen sind so Filme wie Manche mögen's heiß, Inspektor Clouseau, der Flick mit dem irren Blick und was weiß ich, welche beliebte Komödie noch, die sind ja echt voll gescheitert, ne? Die haben auch im Ausland keinen Pfennig Geld eingespielt, ne? Mohammed, ne? Du bist eine derartige eindimensionale Pappfigur. Dich kann man umpusten, da muss man nicht mal irgendwie Luft holen für. Nichts von deinen Argumenten stimmt. Nichts von deinen Argumenten ist mit Fakten hinterlegt. Nichts. Unter anderem wegen der besseren Vermarktungszahlen setzen die noch meist weißen und männlichen Manager in der US-Unterhaltungsindustrie nun also vermehrt auf Vielfalt. Komisch. Der Artikel über Netflix von eben kommt mir gerade in den Sinn. Hatten die da nicht Leute rausgeworfen, die an genau solchen Inhalten gearbeitet haben? Ja, der Amtsrichter ist nicht der Verhörer. Ja, aber der ist doch Journalist. Der müsste doch eigentlich am Puls der Zeit sein. Tja. Je homogener und weißer das Team, desto schlechter die Quote, weil der Humor und Geschmack des breiten Publikums verfehlt wird. Unter anderem wegen der besseren... Ach, das hatte ich schon. Sorry, haltet mich doch auf, wenn ich so einen Unsinn mache. Doch die neue, inhaltlich wie auch wirtschaftlich lohnende Ausrichtung auf Repräsentation entfaltet bei einigen Produktionen einen negativen Effekt auf die Qualität. Wie Emanzipation nach hinten losgehen kann, zeigt zum Beispiel die jüngste Fortsetzung von Sex and the City unter der neuen Marke And Just Like That. Weiterhin sind die Hauptfiguren der Serie auf der Suche nach Liebe und sexueller Erfüllung. Doch die alte Geschichte von weißen, reichen, heterosexuellen Frauen, die ihre persönlichen Krisen, sind die alle heterosexuell? Ich dachte, da wäre eine Lesbe dabei gewesen. Überwinden müssen, passt nicht mehr in die 20er Jahre des neuen Jahrtausends. Das etwa entscheidet wer? Ein schwuler Mann aus Marokko? Der Hauptwitz an der Sache ist, dieses Ding war doch auch unerträglich Vogue. Die haben doch diese ganze Scheiße da reingeballert. Ja, genau, das sagt er aber. Moment, also, da muss ich ihn in Schutz nehmen. Im 10-Minuten-Takt geht es in ein Just Like That ungefähr so. Antischwarzer Rassismus, check. Transfeindlichkeit, check. Altersdiskriminierung, check. Nicht-binäre Geschlechteridentitäten, check. Toxische Männlichkeit, check. Periodenshaming, check. Migration, check. Pandemiepolitik, check. Unter dieser hohen Taktung aktueller Kampffelder litt die Erzählung selbst. Warte mal, Mohammed. Warte, ja, jetzt nicht bewegen. Du bist ganz nah dran, Mohammed. Wenn du jetzt noch den einen Schritt machen würdest. Aber nein. Tja. Was ist hier der Brennpunkt? Beim Topfschlagen. Jeder, der weiß. Er hört den Topf schon. Das macht ping, ping, ping. Er schlägt auf den Topf drauf. Aber dann dreht er sich um und rennt wieder raus aus dem Zimmer. Als hätte er es nicht gehört, ne? Wir haben es alle gehört, wie der Topf bang, bang gemacht hat, aber machen wir das nicht gehört. Jede der weißen Charaktere bekam außerdem zwei und nicht weiße und oder queere Sidekicks hinzugestellt. Diese neuen Figuren konnten sich wiederum nicht entfalten. Die TV-Kritik und die Reaktionen der Fans, auch jene, die Minderheiten angehören, was die Leute, die keine Möhren mögen oder die Reiter oder die Surfer oder was, waren gnadenlos, erzwungene Diversität, bla bla bla, unangenehmes Anbiedern an politische Relevanz. Repräsentation als Selbstzweck funktioniert als Unterhaltung selten. Mohammed, jetzt aber, komm, jetzt hast du aber einfach, ey, du hast den Topf in der Mitte getroffen, wenn du es jetzt nicht raffst. Zumindest kommt sie bei einem diversen Publikum nicht so gut an. Ja, es ist halt durchschaubar und langweilig. Weißen Menschen, die mögen das, weil sie sich dann zurücklehnen können, Mohammed, ne? Weil sie dann sagen können, guck mal, ich bin ihr habt doch hier die schwarze Königin aus Bridgerton. Hm? Zwei meiner Lieblings-TV-Charaktere sind schwul. Na, Mohammed, was willst du denn von mir? Ja, klar. Dann kommt ein Abschnitt über RuPaul's Drag Race. Im Publikum sitzen vor allem weiße, heterosexuelle Frauen und jubeln den Drag Queens zu. Diese Frauen werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass ihre queeren Kinder ein einfacheres Leben haben werden. Über die Comedy von Drag Queens... Nein, werden sie nicht. Die werden dafür sorgen, dass ihre, in Anführungsstrichen, queeren Kinder kein einfaches Leben haben. Auch die Sendung Legendary trägt zu einer höheren Sichtbarkeit von queeren Menschen im Mainstream bei. Da treten queere Tanzgruppen gegeneinander an. Die Gruppen performen vor einer Jury und kämpfen in der Reality-Show Woche für Woche um eine goldene Statue und Anerkennung. Im Studio sind im Publikum queere Menschen deutlich in der Mehrheit. Sie fiebern und tanzen mit, feiern sich selbst. Das ist so wie die Dart-WM. Das verstehe ich auch nicht. Da sind 100.000 Leute in dieser Halle drin und das ist eine Riesenstimmung. Und vorne werfen Leute mit Pfeilen auf ein Brett. Verstehe ich genauso wenig wie den Unsinn, Mohammed. Aber das hat auch nichts mit Massenkultur oder so zu tun, sondern es sind sehr spezielle Interessengebiete, wo halt dann nur die hingehen, die es interessiert, Mohammed. What the fuck? Dann geht es darum, ach ja, um Leute wie Scarlett Johansson oder Quentin Tarantino, die gesagt haben, ja, man könnte halt schon vielleicht aber gar keine Witze mehr in die Richtung machen, weil man dann sofort angegriffen wird. Oder Dave Chappelle, der in einem Netflix-Special queerfeindliche Klischees bedient hat und so weiter und so fort. Wie immer lohnt ein genauer Blick auf den Einzelfall. Chappelles Witze über schwule Lesben und Transmenschen seien, so sagen viele queere KritikerInnen, einfach nicht lustig gewesen, sondern nur verletzend. Ja, das ist so ein bisschen, als würden Ostfriese sagen, so ja, fand den Witz jetzt nicht so gut, aber ich fühle mich doch echt extrem verletzt, dass jemand einen Witz über meine. Ja. Ich glaube, dass Witze von Dave Chappelle niedrig hängendes Obst sind. Er ist lustig, aber seine Witze über LGBTQ sind es nicht. Sie sind unter seiner Würde. Siehst du, Dave? Wenn du uns nur zuhören würdest, könntest du einer von uns sein. Du könntest hier runterkommen zu uns, Dave. Wir können hier alle fliegen. Aber in Deutschland ist es natürlich noch viel schlimmer. Frauen kommen selten vor, die werden nach 30 Jahren aussortiert, wenn sie 30 sind, aussortiert, weil sie dann nichts mehr aussehen. Ja, wir Deutschen haben da eine lange Tradition des Frühaussortierens von Heidi Kabel über Trude Herr und Brigitte Mira und wie sie alle heißen, die haben wir alle aussortiert, Mohammed. Vielleicht das nächste Mal kurz recherchieren, bevor du einfach irgendeinen Unsinn schreibst. Natürlich ist es für Frauen schwieriger, Rollen zu kriegen, aber einfach auch, weil Filme oft von Entwicklung handeln und Entwicklung findet nun mal halt eher in der Zeit statt, in der man noch nicht 50 ist. Ja, oder später dann nochmal, ne? Da gibt es ja schon... Ja, aber dafür gibt es ja halt dann Judi Dench oder irgendwen, den ich fantastisch finde, auch als alte Frau, einfach vom Schauspiel her und von der Verkörperung einer Figur. Das hat ja auch nichts mit Deutschland zu tun. Ne? Das ist ja ein Ding, was sie in Amerika ja auch immer haben. Ne? Dass die Leute dann irgendwie, aber mit 40 ist es eigentlich dann eher, wo sie dann noch irgendwelche Tantenrollen kriegen oder so, wenn überhaupt. Die aktuellen Filme und solche Fernsehen sind auch nicht viel besser. Und das ist halt so das Ding. Ja, klar, die reden dann natürlich wieder drüber, als wäre das alles so eine furchtbare Unterdrückung oder so. Aber das ist halt sowas, was sich dann da halt ergibt, ne? So wie die Menschen halt mal gestrickt sind. Und wenn die Leute da halt in ihrer Jugend nichts anderes haben als ihre Jugend und die dann irgendwann vorbei ist, dann ist die halt vorbei. Und dann gibt es so ein paar Leute, die dann eher Charakterschauspieler sind, wo dann halt die Männer, die das machen, vielleicht eher dazu gezwungen sind, weil sie mit ihrem nur hübschen Aussehen vielleicht nicht so viel da irgendwie rausholen können oder die dann halt einfach besser altern. Ne? Das ist halt leider nun mal so. Das kann man ja ungerecht finden, meinetwegen von früh bis spät. Aber so ist das nun mal. Und dann müssen sich die Leute halt entweder eine andere Karriere dann überlegen, die sie danach irgendwie machen, oder sich halt nicht so von vornherein schon nicht so einen oberflächlichen Job suchen. Aber das immer so hinzustellen, als wäre das irgendwie, ja, ist halt wieder so, du musst dich halt die Gesellschaft ändern, weil es ist ja so ungerecht für die Leute. Die armen Frauen, ändere dich doch mal, Gesellschaft. Man fragt sich ja dann zwangsweise, wie Mohammeds ideales Fernsehen aussieht eigentlich. Und im letzten Absatz kommt er dann sogar mal und sagt, das gucke ich gerne. Außer aber gut, RuPaul's Drag Race mochte er auch. Was guckt er denn? Polizeiruf? Ein aktuelles Beispiel, dass es auch besser geht, ist die deutsche Adaption der amerikanischen Netflix-Show Queer Eye. Auch hier gibt es also einen US-Vorläufer, aber das Format ist mit Berliner Queens und Schwulen mit türkischer Familie als ModeratorInnen keins, das so auch in den USA gemacht werden würde. In der Sendung wird pro Folge das Leben einer einzelnen Person auf den Kopf gestellt. Mit einem neuen Styling, einer ausgewogenen Ernährung, einer neu eingerichteten Wohnung und Coaching. Verantwortlich dafür sind queere Influencer, die sich diese wichtigen Bereiche aus dem Leben eines Protagonisten vorknöpfen. Klingt nach Bodyshaming und überhaupt Shaming und so. Klingt nach einem scheiß Konzept für Unterhaltung. Entschuldigung, aber ich will dann... Ich weiß, es gibt Leute da draußen, die gucken sich diesen Reality-Mist an und glauben, sie hätten irgendwie... Ja, man nennt sie auch Frauen. Gesehen. Also nicht alle ja, natürlich, aber... Mohammed ist ja keine Frau. Ja, aber dann dreht sich doch alles um die Charaktere und nicht mehr um die Geschichte. Ist doch klar, ja, und es geht vor allem auch darum, dass die da alle total queer sind. Und es geht nicht darum, irgendwie einfach zu sagen, hier, dem Menschen geht's schlecht. Dem helfen wir. Nein, der Mensch muss queer sein. Damit ist aber auch total still erschöpft. Oder das sind halt die besseren, sind halt die besseren Leute mit dem besseren Geschmack und so natürlich. Die wissen, wie man ein richtiges Leben führt und so. Ja, aber warum, selbst wenn das so wäre, warum sich dann auch auf einen queeren Kundenpreis beschränken? Und das ist also ja genau das, was sie sonst ja immer kritisieren. Das wäre doch viel interessanter zu sagen, wir gehen zu Heteros mit so einer mit so einer queeren Truppe und gucken, was kann denn da für ein Austausch stattfinden? Wäre das nicht vielleicht viel interessanteres? Ja, aber im Endeffekt ist es ja genau dieses Ding. Sie beschweren sich ohne Ende darüber, dass irgendwelche Leute sagen, hier, was wir irgendwie im Westen machen mit unserem Rechtsstaat und so, das ist eine gute Idee, ne? Die sollte man adaptieren. Und wenn wir in andere Länder gucken, dann sagen wir da auch, ja, nee, ihr macht das falsch, ihr müsst es so machen wie wir. Das ist alles Rassismus und so weiter und so fort, ne? Aber umgekehrt dann, wenn die dir erzählen, dass es richtig ist, was sie machen und besser und so, dann ist es total super und klasse und allen geht's besser und so weiter und so fort. Ne? Also es ist immer wieder lustig. Und wie gesagt, kein einziges Wort zu der Änderung von Netflix Kultur-Pamphlet, da kein Wort zu den jüngsten Entlassungen. Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, schlampig recherchiert. Aber vielleicht lag der auch schon ein bisschen länger. Ja, oder war schon fertig, der Artikel, dann wollte ich nicht noch umschreiben. Ja. Na, da kann man dann halt auch nicht nochmal einen Absatz drüber anfügen. Das geht nicht. Nee, das tschüss, Mohammed. Mirna Funk. Dieser Name wird bei besonders begabten, also memetisch begabten, also Leuten, die sich gut erinnern können hier, einen Lacher auslösen. Das war die Dame, die damals diesen wunderbaren Artikel darüber geschrieben hat. Das war ein Interview. Das war ein Interview, genau. Ja. Aber sie hat da drin das Statement gebracht, die alten weißen Männer bäumen sich nochmal auf, so wie Tiere kurz vorm Tod. Und weil sich Leute darüber aufgeregt haben, haben sie dann im Nachgang noch einen in Klammern lacht dahinter eingefügt. Und sie hat das, glaube ich, auch irgendwie letztens erst irgendwann, weil die ist jetzt bei der Welt gelandet, aus irgendwelchen Gründen. Also in meinen Augen ist die Frau ein Troll seit damals, ich nehme die nicht mehr ernst. Und ja, da hat sie dann auch irgendwie gemeint, das wäre ein rechter Shitstorm irgendwie gewesen gegen sie. Ja, weil können sich ja nur Rechte dran ärgern, ja, an so einer Aussage. Was sonst? Seit 10 Jahren lebe ich in Berlin und Tel Aviv. Romantisch bin ich ausschließlich an Israelis interessiert, weil sie eine Sache besser können als Deutsche. Ich lag am Strand. Wahrscheinlich Hebräisch sprechen. Das ist Hebräisch sprechen. Mein Hebräisch ist furchtbar. Ich lag am Strand von Tel Aviv auf einer orangefarbenen Sonnenliege. Rechts von mir Franzose. Links von mir, Franzosen. Das passiert, wenn man am sogenannten Frischmont Beach abhängt. Hier sind die Strände nach Nationen aufgeteilt. Freshman wie F für France. Es waren 34 Grad mitten im April. Die großen Pessachferien. Die Kellner vom Lalaland hatten alle Hände voll zu tun. Einer allerdings kümmerte sich ganz besonders um mich. Umsonst Wasser hier, umsonst Wein dort. Woher ich sei, wollte er wissen. Wo habe ich den Artikel denn hier zum Mitscrollen? Was ist denn heute los? Na, woher ich sei, wollte er wissen. Und als ich ihm erzählte, dass ich aus Berlin komme und 2014 angefangen hatte, Alia zu machen, verstand er die Welt nicht mehr. Ich sei doch nicht älter als 18 oder 19 Jahre. Mein Tag war gerettet. Ich lachte ihn aus, erklärte ihm, dass ich 41 sei, und dann tat er so, als würde ich ihn verarschen wollen. Sogar meinen Ausweis wollte er sehen. Das nenne ich Flirting Skills. Und Flirting Skills haben die Israelis drauf. Period. Wie man im Englischen gerne einen Satz beendet, um die Behauptung zu untermauern. Wahnsinn, oder? Ja, very good. Ich finde das schon mal einfach ein Einstieg, der mich mitnimmt. Ich stehe selber an dieser, ich kann das, die Sonnenmilch riechen. Ich ja. Wollte noch lieber jemand sagen, was Flirting Skills. Das Schicksal so. Schenkt mir einen Wein, damit ich das nachvollziehen kann. Ja. Flirting Skills. Ich lebe seit rund 10 Jahren zwischen Berlin und Tel Aviv und genauso lange date ich ausschließlich Israelis. Zwischendurch mag mir immer mal wieder ein Deutscher durchgerutscht sein. Aber die kann ich an einer Hand abzählen. Das liegt nicht daran, dass ich irgendeine Obsession mit israelischen Männern habe. sondern daran, dass mich deutsche Männer überhaupt nicht aushalten. Und ich sie auch nicht. Ich bin ihnen zu dominant, zu bestimmt und viel zu erfolgreich. Gleichzeitig wollen sie dann aber die Rechnung teilen, mir keine Tür mehr aufhalten und würde mich doch ernsthaft nach einem Date alleine nach Hause laufen lassen. Am besten noch, nachdem sie total emanzipiert die Tür vor meiner Nase zugehauen haben. Moment, Kuchen essen, Kuchen behalten, das sind zwei Sachen. Du kannst also hier nicht irgendwie, ich bin die moderne Frau und der Feminismus und so. Und dann möchtest du aber doch, dass dir Türen aufgehalten werden, Rechnungen nicht geteilt werden und dass dein Kellner dich nach Hause bringt, oder was? Ich hab so einen leichten Anflug von kognitiver Dissonanz gerade, aber gut. Ja, deutsche Männer überhaupt scheiße. Also deutsche Männer auf Dating-Plattformen schreiben sie nicht, sie lehnen sich zurück und warten, dass man sich auf sie setzt. Bloß keine Arbeit investieren, bloß kein Geld verlieren und landet man in einer Beziehung mit ihnen, dann merkt die Frau schnell, von Geschirrspüler ausräumen und Wäsche waschen haben sie noch nie etwas gehört. Gleichberechtigung, das ist, ich gebe nichts und nehme alles hier in Germany. Und bevor jetzt wieder eine Gruppe selbsternannter Männerrechtler auf Twitter zusammenfindet, um wie einst im Frühling 2017 ach, da war das doch da drin. Eine Sammelklage gegen mich einzureichen, hört mich erstmal an. Klar, nicht alle sind so, aber leider sehr, sehr viele. Nun ja, Mirna, das ist ja genau das, was Rassisten auch sagen, Mirna. Die sagen auch immer, ja, nicht alle sind so, aber halt schon viele. Das ist schon komisch, ne? Wie man so Muster bei auf allen extremen Seiten wiederfindet. Ja, und die Israelis haben es halt besser begriffen, weil die machen den ganzen Emanzipationskram mit und halten weiter die Tür auf. Irre, oder? Irre. Voll cool. Also, ich finde das einfach, ja. Ich kann gar nicht verstehen, warum sich kein Mann traut, die anzuschreiben. Die wirkt doch so sympathisch. Ja, die bäumen sich nicht nochmal auf. Aber sollen die das doch? Kurz vorm Tod. Meine ostdeutsche und meine jüdische Mentalität bringe ich mit zu meinen Dates. Bei westdeutschen Männern stoße ich damit auf enorme Befremdlichkeit, weil meine dominante Art nicht zum Narrativ der abhängigen Frau ohne Handlungsspielraum passt, mit der sie aufgewachsen sind. Bei israelischen Männern stoße ich damit auf Annahme, weil meine Persönlichkeit der Persönlichkeit der israelischen Frau ähnelt. Moment, jetzt wird es aber langsam wirklich sehr völkisch, ne? Die ja, Mentor, die Persönlichkeit der israelischen Frau. Liest die Welt das gegen? Oder wer liest das bei der Welt gegen? Nur mal so eine Frage. Persönlichkeit der israelischen Frau ähnelt, die wie ich ursprünglich aus einer sozialistischen Gesellschaft stammt, in der Männer und Frauen gleichberechtigt Seite an Seite arbeiten und kämpfen. La la la la, ich mach mir die Welt, Sozialismus. Ja, fantastisch. Der Kellner vom La La Land fragte mich nach einer Stunde nach meiner Nummer, schickte mir 3 Stunden später eine WhatsApp-Nachricht und vögelte mich 5 Stunden später mit multiplen Orgasmen ins Nirvana. Das steht da wirklich. Auch weil ich, unabhängig wie ich bin, ohne Angst erklären konnte, wie, wo und was gemacht werden müsste, damit ich hier auf meine Kosten komme. Schließlich habe ich nichts zu verlieren, weil alles, was ich habe, mir gehört. Und ich kann Frau sein, weil Frau sein nicht mit Abhängigkeit gleichgesetzt wird. Das ist so ein bisschen das Äquivalent zu diesem grauhaarigen Menschen mit wenig Haaren, der sich in Thailand mit einem jungen Mädchen fotografieren lässt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, Mirna. Hauptsache, du bäumst dich nicht auf, sag ich jetzt mal. Lacht. Ja, aber dieses Ding Ja. ist auf jeden Fall schon so ein bisschen so ein Klischee. Frau über 40, die irgendwie sagt so, ja, die Männer kommen mit mir nicht klar, weil ich einfach zu dominant bin und zu erfolgreich. Also, das ist so das. Ja, ich meine, in Männern in Deutschland haben sie schon das mit dem Tür aufhalten und so einigermaßen abtrainiert. Das ist ja richtig, ne? Aber dann sollte sie sich doch bei der vorgängigen Generation der Frauen beschweren und nicht bei uns. Ja, auch da wieder, das würden sie halt natürlich nicht einsehen, aber es gibt ja diese ganzen Studien dazu, wo das halt Männer in ihrem Alter, die erfolgreich sind, die brauchen halt keine Frauen in ihrem Alter, die erfolgreich sind. Die haben halt auch, die legen da keinen Wert drauf, auf diesen Erfolg. Und das Ja, haben das habe ich auch die. schon gedacht, dieser Prozess da zwischen der Hürde und dem Depp, der könnte auch als negatives Beispiel nochmal dienen, ne, dass man sich nicht in sowas hineinbegibt oder so erst. Also, keine Ehe machen oder so. Generell, oder? Ja, dass das so rüberkommt, ja, dass wenn man sich das besser knickt, ne? Ehe ist ja auch eine lateinische Abkürzung, das wissen die wenigsten, die steht für Errare humanum est, irren ist menschlich. Ja. Okay. Ja, aber ich würde mal Ja. sagen, dass die Leute wahrscheinlich keine große Mühe in die Dame rein investieren. Ja, weil sie halt über 40 ist, also. Das könnte natürlich auch sein. Und Ansprüche hat, ne? Was ist Ja, das denn für Propaganda aus der rechten Ecke? hier haben sie eine Umfrage, glaube ich, gemacht. Habe ich nicht so richtig gelesen, den Artikel leider. Es ging um eine repräsentative INSA-Studie, kann ich mal kurz anlesen. Die Bild exklusiv vorliegt. 10.000 Erwachsene wurden gefragt also in einer Woche im Februar, zum Internationalen Tag der Familie. Und ja, ganz viele Leute haben gesagt, dass die Familie ihnen ganz wichtig ist und ganz viel Halt gibt und das Leben schöner macht und so weiter. 3/4 sagen, dass Familie einen positiven Einfluss auf ihre Zufriedenheit hat. 80% der Familie Einfluss auf das Glücklichsein, mit Kindern sogar 87%, ohne Kinder nur 70%. Ja, also das gilt wohl über alles, also auch für Männer ungefähr. 2/3 der minderjährigen Kinder wachsen nach unserer Befragung bei ihren miteinander verheirateten Eltern auf. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter, Kind ist das am häufigsten praktizierte Modell. Ja, immer noch, ne? Und die Leute wollen das ja auch am liebsten halt so machen. Ja, das steht dann dagegen, gegen die inneren Bestrebungen, alles aufzulösen. Ja, hier haben wir mal wieder die FDP. Nee, oder nicht mehr die FDP, oder niemand weiß es so genau. Auf jeden Fall die Frau, die aus ihrem Innenleben gerne ein Außenleben macht. Mareile, die Höllenaufsicht auf Twitter. In den USA hängt die Diskriminierung von Homosexuellen und der Kampf gegen Abtreibung ganz elementar mit der rassistischen und im Kern auch antisemitischen Erzählung vom großen Austausch zusammen, die auch in der rechten Szene in Deutschland zur Propaganda gehört. Tauschen Homosexuelle Heterosexuelle aus? Oder wie soll man es verstehen? Und Abtreibungen würden doch dann genau das Gegenteil auch erzeugen. Ich dachte, es geht darum, beim großen Austausch so viele Kinder und hier Kalergi-Plan und solche Sachen. Wir müssen ja extrem aufmerksam bleiben. In den USA glaubt dank Fox, Tucker Carlson und den Republikanern mittlerweile jede dritte Person an diesen Müll. Und auf legislativer Ebene ist man ja auch bereits sehr umtriebig. Roe vs. Wade, Don't Say Gay Bill. Die USA sind auf dem Weg, ein Land brutaler Unfreiheit zu werden. Mag nicht an die Midterms und 2024 denken. Ja. Ja, Mareile sagt Worte, die sie gelesen hat, Ich sage finde es ich dazu. fantastisch. Krasser Auch Artikel, dass da sie bin das ich inzwischen erstaunt. halt die gesamte Rhetorik drauf hat, ne? Also Ja. noch vor 2 Jahren hat sie diese Sachen abgelehnt und hat gesagt, das ist Unsinn und seid doch mal lieber ein bisschen liberal. Und jetzt kann sie eins zu eins die Jetzt Anita mitbeten, ja. Sarkeesian geben, Ja, ey. sie hat Das ja ist. neulich mit der Strobel und so hat sie ja gemeint, dass sie früher noch anders drauf war und hat das dann irgendwie so als dass sie jetzt Das war in besser meiner drauf Jugend. ist, gelernt, gesagt, irgendwie so. Da dachte ich mir auch so, nimm mal Als rein, denn ich früher erst warst du großartig. 40 da war ich ja noch 40 Jahre, da ist wäre jung. Früher war Marale großartig. Viel, viel besser auf Aber jeden sie Fall. wurde auf einem Wahlfest der FDP in Nordrhein-Westfalen Gesichtet, ja. gesichtet, Da ja. hatten sie auch ordentlich was zu feiern. Ja, da haben sie richtig, richtig Oh Spaß Mann. gehabt, glaube ich. 7,7% verloren und etwas fast 7. Die Hälfte, ja. Juhu. In der rechten Szene gehört das zur Propaganda. Ja, und Elon Musk ist jetzt auch rechts, weil er hat ja gesagt, die Demokraten sind die Partei der Spaltung und des Hasses. Und das hat er natürlich einfach nur gesagt, um Rechten zu gefallen und nicht, weil man sich das anguckt und sieht, oh, ich sehe hier jede Menge Spaltung und Hass. Er Und twittert erzkonservative Ansichten. ja, sowas Was wie ist mit Vogue. dem Da hat mich Niveau? Vogue gesagt, Sachen werden Vogue. Und da wissen wir ja, dass Vogue natürlich einfach nur, was hier auch wetterte, der 50-jährige Chef des Elektroautoherstellers Tesla gegen die Elite-Uni Yale als Epizentrum des geistigen Vogue-Virus, das versucht, die Zivilisation zu zerstören, über die sogenannte Vogue-Kultur zu schimpfen, bei der es im Kern um den Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung geht, gehört zum festen Repertoire von Erzkonservativen in den Was USA. ist das für eine Zeitung? Tagesspiegel. Ah, okay. Keine weiteren Fragen. Ist Ihr Zeuge. Ja, blablabla, irgendwelche Leute sagen, er hat recht und Und die haben das. mal mit dem Trump zu Abend gegessen und Ja. deswegen sind sie am Aufstieg der Alt-Right-Gamer-Gate, hast du nicht gesehen. Also das Übliche. Wahrscheinlich, ja. Interessant, dass er ja auch explizit Yale erwähnt. Oh ja, der Thread war auch gut von Aus Dr. Kalle Michael Bones Blume. oder Nee, bei Yale war doch auch irgendwer von den Verrückten war doch auch irgendwie in Yale, die Critical Race Theory irgendwie mit erfunden haben. Ich weiß noch nicht mehr Ach welcher. so, ach so. Ja, und ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich hatte auch einen Artikel eingereicht, da spielt die Yale University auch eine Rolle. Okay, kann Mal ich mich gucken, gar ob nicht der dran kommt. erinnern, aber gut. Nur so nebenbei. Dr. Michael Blume, seines Zeichens der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, dem habe ich einen frechen Tweet geschrieben. Hoffentlich kommen nicht die Polizisten morgen. Ja, wir hatten ja auch schon mal einen Artikel von, also er legt sich regelmäßig auch mit irgendwelchen jüdischen Leuten an. Ich glaube, er hatte sich irgendwie mit dem Wolfsohn oder so gestritten. Ist so ein Historiker. Also ganz komisch und es weiß auch keiner so richtig, was ihn dazu qualifiziert. Also er ist halt irgendwie Theologe und er ist mit einer Muslima verheiratet und er ist Antisemitismusbeauftragter. Okay. Ja. Auf jeden Fall schreibt er, die Affäre Elon Musk ist übrigens längst nicht mehr harmlos. Habe schon im Februar vor der Twitter-Kaperung vor dem antidemokratischen Dualismus des Rechtslibertären gewarnt. Hey, die witzige, was meint er denn damit? Damals verhöhnte er Kanada Trudeau durch Gleichsetzung mit Hitler. Ja, und Leute mit Hitler gleichsetzen oder irgendwie in die rechte Ecke schieben, das hasst ihr ja wie die Pest, ne? Würden die nie tun. Nee, würde er auch nicht tun, direkt in dem nächsten Artikel, der Total verlinkt abwegig. ist. Im digitalen Libertarismus werden Demokrat, Doppelpunkt, Innen und Republiken mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt. Im Deutschen zum Beispiel durch Roland Bader plus Verschwörungsmythen breitet sich derzeit Extremismus der Mitte libertärer Antisemitismus aus. Ja, den Artikel habe ich mir durchgelesen von Spektrum der Wissenschaft und das ist Kaffeesatzlesen erster Güte. Also es ist quasi dieses Ding wieder, ja, da hat irgendwer gesagt, Sozialisten, Nazis sind auch Sozialisten, zwei Sozialismus, die wir irgendwie gehabt haben in Deutschland, hat der Bader irgendwie gesagt. Und das bedeutet natürlich, und irgendwer hat von Pharisäer gesprochen und das ist natürlich antisemitisch, und das Wort Pharisäer benutzt und lauter so ein Ja, nee, Scheiß. das ist auch überhaupt kein stehender Begriff Nee, für überhaupt gar jemanden, der nicht. irgendwie Ja. sich über Sachen hinwegsetzt. Und, ja, also es ist Kaffeesatzleserei, übelste Kaffeesatzleserei und ja, also wirklich einer ernsthaften Diskussion absolut unwürdig. Es ist Schmiererei, es ist Kaffeesatzleserei, es ist Verteidigung von Linksextremismus und komplette Verklärung und Beiseitewischen von den ganzen Problemen. Es wird nur wieder gesagt, so ja, hier Demokratie und Gerechtigkeit und so. Und die Leute, die irgendwie sagen, dass so ein Staat, wo irgendwie Sozialleistungen gezahlt werden oder so, dass wir das nicht haben wollen, also die Libertären halt eben, und die sich dann darüber aufregen, dass Nationalsozialismus auch irgendwie Sozialismus war, weil da ja auch alles verstaatlicht war und so weiter und so fort, das ist dann alles böse und rechts und aus Gründen, ne? Weil Logik, also es hat keine Logik, aber es ist halt eben Ablehnung von der super tollen Gerechtigkeit, die wir ja nur erreichen wollen und Gleichheit und so weiter und so fort. Schöne Worte, die wir da drin haben, die wir aber selber nicht leben, weil wir ja ständig irgendwie gegen alle möglichen Leute vorgehen und ständig irgendwie Identitätskrempel fordern überall, den wir sonst irgendwie ablehnen oder so und dann irgendwie meinen, dass das gut laufen wird oder so oder dass nicht dann irgendwelche Gegenbewegungen dann irgendwie aktiviert, weil die Leute dann sagen so, ja, hier, wenn die alle hier irgendwie jetzt rassisch identitär sind oder so, warum dürfen wir das dann nicht sein oder warum sollten wir das dann nicht sein oder solche Geschichten. Na, aber das ist alles bla bla bla, tralala, lülülülülü. Das ist, ja, super Arbeit, Herr Blume, auf jeden Fall. In den USA begann der Niedergang der Republikaner, in Klammern GOP, mit der rechtslibertären Tea Party Bewegung. Also wenn du meinst, dass die rechtslibertär waren, dann bist du, glaube ich, ein paar Jahrzehnte zu spät mit Reagan und solchen Geschichten. Also Vorläufer von QAnon. Nee, tut mir leid, Alter. Das hat nichts miteinander zu tun. Genau dorthin driftet auch Elon Musk, wirft Demokratenverschwörung vor. Ja, Verschwörung, was für eine Verschwörung. Die spalten die Leute, die machen dort da Bullshit da mit Identitätspolitik. Und übrigens auch Identitätspolitik mit ganz heftiger antisemitischer Geschichte da, weil Black Lives Matter Kram und so, die haben ja auch ihr Ding da drin, von wegen die Palästinenser und die sind ja auch dunkelhäutig oder so. Oder diese ganze von dieser ganzen Scheiße mit hier. Mit Louis Farrakhan. Louis Farrakhan, genau, mal ganz zu schweigen. Und von denen kriegen sich die Demokraten auch nicht losgesagt, so richtig. Und das ist auch dein Ding mit von wegen, ja, hier ist ja nur Gerechtigkeit und so. Ja, so eine sexuelle Belästigungsgeschichte hängen sie mir jetzt auch schon an, ja. Da stecken sie ins Rohr, sozusagen, um es abfeuern zu können. Ja, aber er hat ja schon recht souverän geantwortet, fand ich. Hat er gemeint, wenn diese Stewardess ihn doch angeblich nackt gesehen hat, soll sie mal seinen Körper beschreiben. Es gibt da irgendwie Merkmale, die man halt kennen müsste, wenn man ihn nackt gesehen hat. Also, ja, schauen wir mal. Würde Musk die Kontrolle über Twitter erlangen, wäre mit einer Rückkehr Trump und massiver Förderung von Freund, Feind, Dualismus, Verschwörungsmythen, Antisemitismus zu rechnen. Ausrufezeichen, Antisemitismus von Trump. Auch schön, Freund, Feind, Dualismus. Was macht der Herr Doktor denn gerade hier? Ist auch irgendwie Freund-Feind-Dualismus. It's okay when we do it, Price. Ja, und vor allen Dingen Donald Trump, der mit seinem komischen hier Schwiegersohn da die Beziehung von Israel zu Nachbarstaaten in der Zeit, wo er Präsident war, so gut hingekriegt hat, wie noch keiner vor ihm. Der ist dann verantwortlich für den neuen Antisemitismus, oder wie? Oder ja, was? Da hast du das Narrativ aber nicht mitbekommen. Der Schwiegersohn, der ist doch nur, damit man ihm das nicht mehr vorwerfen kann. Mhm. Alles Taktik, alles Taktik. Ja, und seine Tochter, die konvertiert ist, ist auch egal, ne? Oh Mann, ey. Aber das ist auch wieder das Ding. Der ist so doof, dass er so richtig intelligent ist, der Trump. Ne? Das ist ja. Achso, ich dachte, du meinst der Blume. Der ist so intelligent, dass er so richtig doof ist. Andersherum. Damit wisst du auch, aus welcher US-Ecke die täglichen Trollangriffe gegen meine interreligiöse Familie und mich kommen. Genau, da haben wir es wieder. Rechtslibertäre und rechtsextreme Trump-Fans wollen Demokratien zerstören, indem sie Herrn Blume für unqualifiziert halten. Jedes Zusammenleben in Vielfalt attackieren. Bist du bescheuert? dann würde sich jedes Wochenende ein Mob in Ostdeutschland zusammenrotten, der nach Berlin zieht. Wenn, ich meine, wo siehst du das denn, dass jemand Zusammenleben in Vielfalt attackiert? Das ist wirklich unglaublich. Ja, das ist Sophismus ohne Ende, was der Typ betreibt. Das ist wirklich. Trump-Fans sind sie so auch. Ne? Kreuz, quer, quer, kreuz und dann ist er irgendwie da. Ne? Ist halt wirklich dieses Ding von wegen, ja, Demokratie ist gut, Gerechtigkeit ist gut. Da gibt es Leute, die sagen, der Staat sollte diese Gerechtigkeit, die ich mir überlege, nicht herstellen. Mit anderen Worten, die wollen alles abschaffen und sagen dann auch noch, dass die Nazis Sozialisten waren. Und das ist ja wohl die Höhe, dass der Bader das natürlich nicht positiv meint, in keinster Weise. Und auch Spektrum der Wissenschaft-Ding, da meinen ja auch junge Libertäre haben Bader-Zitate in ihrer Twitter-Bio. Und was er damit wahrscheinlich meint, ist dieses Ding von Wendt Rechtgen. Und was hat der da drin stehen? Die beste Definition von Liberalismus ist, nicht Gott spielen zu wollen. Oh Gott, ja. Wie rechtsextrem und Sachen ablehnend und demokratiegefährdend. Ich finde beim Namen Bader. Wir müssen doch Gott spielen, hallo? Wir sind doch die Allerschlausten, wir sind doch die Allerbesten, wir wissen doch alles. Wir wissen doch genau, wo es hingeht. Wir müssen doch einfach nur unsere Ideologie zu 100% durchsetzen und alle, auf alles andere beiseite schieben und an den Rand schieben und illegal machen und mit einem Hammer draufhauen oder weiß ich nicht was für unsere Utopie, ne? Ja. Und ich meine, gerade wenn man mit der Linken spricht über jemanden, der Bader heißt, gucke ich mir halt an, wie sich gerade Fridays for Next Generation da irgendwie in ihren RAF-Wahn steigern. Dass immer mehr Angriffe gerechtfertigt sind aus ihrer Sicht. Ja, kann man sehen, wie man will. Bader. Hm. Ja, und hier haben wir eine Dokumentation, der Fall Telkamp, Streit um die Meinungsfreiheit von Dreisat, beziehungsweise ZDF produziert. Habe ich mir diese Woche angeguckt, fand ich auf jeden Fall ganz gut. Also es geht hier halt um das neue Buch von Herrn Telkamp am Rande und es geht natürlich auch um sein Buch, wo er so viele Preise für bekommen hat. Der Turm hieß das. Das habe ich mir jetzt auch mal bei Audible geholt. Habe ich auch schon ein bisschen was von jetzt angehört. Gefällt mir auch bisher ganz gut. Und da gab es ja diese Kontroverse um Herrn Telkamp, dass er da damals bei so einer Podiumsdiskussion mit einem Herrn Grünbein, wo es um Flüchtlinge auch ging und dieser Herr Grünbein meinte halt so, ja, aber die Leute sind geflohen und wir müssen ihnen helfen und so weiter und so fort. Und der Herr Telkamp meinte dann halt, dass viele von denen halt gar nicht geflohen sind. Oder er hat das dann halt, er hat nicht gesagt viele, er hat gesagt irgendwie alle oder so oder 90% oder irgendwie so. Das relativiert er hier in der Dokumentation auf jeden Fall auch. Aber dass es halt ja auf jeden Fall nicht gesagt sein kann, dass die alle halt irgendwo jetzt vom Krieg geflohen sind oder so. Das ist natürlich auch so und das meinte er halt auch und da gab es ja dann so einen Shitstorm und die Leute haben gefordert, dass er nicht mehr verlegt werden darf und so weiter und so fort. Und in der Dokumentation hier geht es auch noch um so eine Buchhändlerin, die jetzt auch Verlegerin ist, die da so einen Buchhandel hatte, wo sie auch das kritisiert hat, dass diese rechten Verlage, in Anführungsstrichen rechte Verlage, da von der Buchmesse ausgeschlossen werden sollten, wenn es nach irgendwelchen Aktivisten gegangen wäre oder generell dieses Ganze dagegen demonstrieren und so, fand die halt nicht gut. Und dann hat sie halt auch also es dabei nicht belassen, sondern auch Kooperationen dann gemacht mit diesem Antoias Verlag und so. Dann kann man natürlich so stehen, wie man will, aber das geht halt alles natürlich schon zu weit, jetzt nach Sicht von vielen Aktivisten, dass die dann da irgendwie entscheiden, ne, müssen ja alle die Plattform werden, so, weil die ganz furchtbaren Ideen der Leute, die darf man ja nicht prüfen, ne, die darf man ja auch nicht hören, sondern die müssen ja einfach nur weggecancelt werden, weil wir alle schon alles wissen und so weiter, das Übliche halt. Und das wird halt in der Dokumentation alles nochmal halt aufgegriffen gearbeitet, diese ganzen Sachen, die da passiert sind. Die Leute kommen alle selber zu Wort. Es kommen auch Leute zu Wort, die es halt anders gesehen haben und so. War aus meiner Sicht auf jeden Fall ganz fair. Und sind auf jeden Fall auch ein paar gute, also Tellkamp in den Sachen, die er dann so sagt, fand ich auf jeden Fall alles ganz, ganz interessant, so als ja, also generell ganz gute Gedanken, wo man sich dann einfach so denkt, ja, es ist doch schön, muss man doch alles mal drüber nachdenken und so. Und dann auch so seine Sicht halt, dass er dann meint, dass die da im Osten halt irgendwelche Wessis dann da sind, denen dann da alles gehört und die mit ihren Wertvorstellungen da irgendwie sind und so. Und dann da schlau die Leute mal belehren wollen und so auch von den Lebensrealitäten der Menschen keine Ahnung haben und solche Dinge. Ja, das muss man halt mal sagen, so, ne? Also, ob das so stimmt oder nicht stimmt, ich finde das auf jeden Fall gut. Ja, dass man einfach mal drüber redet und man sollte halt mal auch meinen, in einer gesunden Gesellschaft, da gibt es das halt auch, dass man darüber redet, über solche Sachen und selbst wenn diese Dinge dann falsch sind oder meinetwegen dumm oder irgendwas, was ich jetzt diesen Sachen auch gar nicht unterstellen will, aber mal angenommen das, dann ist es halt trotzdem immer noch richtig, dass man das einfach mal auf den Tisch packt. Ne? Das muss man ja nicht immer machen, zu jeder Zeit oder so. An jedem Ort, wo das, was ja immer gerne so strohmannmäßig dann irgendwie gebracht wird, so nach dem Motto, ja, aber hier und da und tralala, aber aus meiner Sicht halt irgendwo kann man halt alles irgendwie diskutieren. Ne? Nicht immer und überall, aber auf jeden Fall irgendwann, irgendwo kann man das auch alles dann mal diskutieren. Und ja, und am Ende gibt es dann auch noch einen Einblick in das neue Buch von ihm jetzt, was auch ziemlich interessant klingt. Auf jeden Fall, da geht es dann darum, wie so ein Land halt abrutscht. Und also ein fiktives Land so abrutscht. In ja, wieder so eine Art DDR quasi. Und ja, wird auf jeden Fall auch interessant, denke ich mal, das neue Buch von ihm. In Ungarn gibt es eine neue Stiftung praktisch, das Matthias Corvinus Kollegium. Und nach eigener Aussage ist das eine Aussage der Konrad-Adenauer-Stiftung, also der CDU-Stiftung. Es ist eine einzigartige Wertegemeinschaft, die sich für wertvolle Ziele engagiert. Vision des MCC ist es, die nächste patriotische Generation vorzubereiten. Und da gehen natürlich bei uns hat ordentlich eine Medienvertretern die roten Lichter an. Man kann ja eine Generation nicht irgendwie patriotisch erziehen, auch in Ungarn nicht. So weit reicht die Peitsche von Tante Ursula. Das lassen wir nicht zu. Deswegen steht da auch rechte Kaderschmiede oben drüber, ja. Genau. Ja. Zwar gibt sich das MCC als akademische Einrichtung, es ist aber weder Hochschule noch Universität. Es bietet Zusatzqualifikationen für rund 4000 Studierende an, veranstaltet politische Talkrunden und verlegt Bücher. Die Ideologie, die dort gepflegt wird, sei es auch unter einem intellektuellen Deckmantel, ist radikal, ist nationalistisch und ist gefährlich für eine pluralistische, multiethnische Gesellschaft, sagt die Konfliktforscherin Annika Brockschmidt, die ein Buch über die religiöse Rechte geschrieben hat. Jetzt auch noch auf die Ungarn losgehen, Frau Brockschmidt. Da müssen wir uns mal unterhalten, glaube ich. Also, waren Sie schon mal in Ungarn? Ein Sprecher des MCC bestreitet auf Anfrage, dass die Institution rechtsextrem sei. Man sei partei- und ideologisch unabhängig. Was ist das für ein komischer Satz? Man sei partei- und ideologisch unabhängig. Das ist kein Satz, ARD. Zahlreiche Äußerungen und Veröffentlichungen aus dem Umfeld des Instituts sowie Geldflüsse nähren jedoch Zweifel an der Unabhängigkeit. Und jetzt wird es ganz schlimm. Von der Sache her ist es so, dass ein großer Teil der am MCC Tätigen mit Fidesz sympathisiert oder Fidesz angehört, also der Regierungspartei von Viktor Orban. Das ist bei uns ja ganz anders in solchen Stiftungen. Und also da sitzen ja nie Parteileute drin. Gott sei Dank, total staatsfern ist das. Ich möchte da in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass sich die neuen Ampelparteien, also die haben nicht nur wie immer die AfD-Stiftung, die Desiderius Erasmus-Stiftung von der Finanzierung durch den Bund ausgeschlossen, wie sie das ja jetzt schon seit Jahren machen, was ich zutiefst undemokratisch finde, egal wie man die AfD findet. Und auf der anderen Seite haben sie die Zuwendungen für die Parteistiftungen, die Geld bekommen, dieses Jahr um 23 Millionen erhöht. Euro. 23 Millionen Euro insgesamt für alle Stiftungen zusammen. Da fragt man sich manchmal schon, diese ganzen Appelle, den Gürtel enger schnallen, mal weniger heizen gegen Putin und nur noch die Sachen mit dem Auto fahren, die man soll, aber 23 Millionen mehr, um auf eine milliardenschwere Finanzierung für eure Spaßvereine, die halt auch nichts anderes machen als Bücher herausgeben, Leute indoktrinieren und Veranstaltungen veranstalten. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist. Ihr kauft euch immer mehr Kuchen und die Leute wissen nicht, wo sie Mehl herkriegen sollen. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht, aber das ist nur am Rande. Wozu wir dann eigentlich kommen, ist die Frau Barley, die ist ja die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, fordert die sinngemäße Sprengung des Systems Orban. Hallo A. Becker, S. Duwe, D. Laufer und D. Schmidhäuser. Die Sprengung des Systems Orban. Was haben die gemacht? Haben die Westerplatte angegriffen? Oder was genau? Eine Sprengung des Systems. Ja, angeblich hat der Orban auch mal seiner Familie so Jobs zu oder so ein paar Aufträge, Staatsaufträge. Sind die etwa im Helikopter mitgeflogen? Das macht bei uns auch keiner. Nein, die sind nicht im Helikopter mitgeflogen. Die haben auch keine Masken gekauft oder so. Mm-mm. Gut, dann kommt die Frau Barley nämlich und sagt, das MCC ist eine Bildungseinrichtung und Bildung muss von ideologischer Indoktrinierung freigehalten werden. Da ist mir gleich die Bundeszentrale für politische Bildung eingefallen. Witzig, ne? Was man so für Assoziationen hat. Und was das für ein verlotterter, was das für eine verlotterte Ideologieschleuder geworden ist in den letzten 20 Jahren. Frau Barley soll von ideologischer Indoktrinierung freigehalten werden. Funk, Frau Barley, ist Ihnen das ein Begriff? Der Sender, der uns heute wieder mit Informationen über Vaginalsekrete erfreut hat. Ist der Ihnen ein Begriff, Frau Barley, oder stoße ich da auf taube Ohren? Auch Friedrich Merz hat übrigens auch den MCC lobend erwähnt, nur am Rande, damit ihr wisst, ne, also wie schlimm die CDU, FDP, AfD inzwischen ist. Es ist wirklich, ja, ihr habt hier Vollversorgung für Millionen, ich übertreibe, oder für, sagen wir, Zehntausende Aktivisten Vollversorgung. Ob bei Tante Anita früher oder Anetta früher oder irgendwo anders auf dem Lande, wo man sich für queeres Leben oder gegen Diskriminierung einsetzt, zahlt ihr jedes Jahr über 100 Millionen, damit diese Leute ihre Sache unters Volk bringen können. Aber ihr werft Ungarn vor, dass sie das auch machen, aber in ihrem Sinne. Es ist wirklich erbärmlich. It's okay when we do it. Teil 2835. Tolles Land übrigens, Ungarn. Kann ich nur empfehlen, da mal hinzufahren. Ja, würde ich auch hinmachen. Wunderschön, gutes Essen. Wenn man im Sommer fährt, tolles Wetter. Ja. Der Plattensee, wie heißt der, ist ja schön niedrig. Da kannst du auch praktisch nicht ertrinken. Ja, aber der ist ein bisschen überlaufen. Da würde ich eher ein bisschen ins Landesinnere fahren und mal quer durch die Pushta rollen oder so einen guten Roadmovie machen. Weil die russischen Touristen sind dieses Jahr bestimmt nicht da. Dann wird es, glaube ich, nicht so überlaufen sein. So. ja, weißt du, hattest du denn auch eingereicht, Chris? Ich sehe noch. Nö, ich habe die nur gelesen, von dir halt. Ne? Also, ja, Wirtschaftswissenschaftler, Männer verursachen enorme Kosten, der Roboter, die ich sagen, Männer dominieren bei Straftaten und die kosten dann so viel Geld, weil wir sie wegsperren müssen, bei Verkehrsunfällen und bei der Drogensucht, sagt der deutsche Autor irgendwas. Und wir müssen das Rollenbild natürlich überdenken, weil die Männer sind halt kaputte Frauen und die müssen mal heile Frauen werden. Dann geht das auch alles. Das übliche Gewäsch. Und natürlich wird alles weggeduriert, was da an Steuer, dass die meisten Netto-Steuerzahler halt auch Männer sind und so. Das ist natürlich alles vollkommen egal. Ne? Wir haben uns halt irgendwelche Sachen rausgesucht und sagen ja, jetzt halt, wir sind noch nicht lukrativ genug, wir sollen mal mehr rausdrücken. Wir hängen uns mehr, nur mehr auf der Tasche. Ja. Oh Mann, weniger ey. Unfälle machen, dann mehr Geld abdrücken. Wirtschaftswissenschaftler, ja. Ja. Rolle ja, Rückwärtsbilder, sag ich dann nur. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, und Rolle rückwärts machen auch die amerikanischen Geheimdienste. Da hat jetzt die ganze Diversity-Diskussion richtig Fahrt aufgenommen. Es ist ja ein relativ in der Realpolitik verankerter Sektor, so Geheimdienste. Allerdings gibt es da halt jetzt auch ja, ziemlich viel Aktivismus schon seit einigen Jahren. Racism and cultural misunderstandings inside America's largest intelligence services is intolerable. Gerade nach George Floyd gab es da sehr viele unbestätigte Geheimdienstquellen, die sich halt darüber beschwert haben, dass innerhalb der verschiedenen Geheimdienste ja, abfällig über irgendwelche People of Color geredet wird. Ne? People of Color remain underrepresented across the intelligence community and are less likely to be promoted. Mhm. Okay. Kann sein. Dann gibt es so seltsame Praktiken wie, wenn man irgendwelche Leute hat, die ausländisch aussehen, ausländische Wurzeln haben, also nicht amerikanisch, sondern, was weiß ich, haben vielleicht pakistanische Wurzeln beispielsweise, dann werden die bevorzugt in so Länder wie, ich sag einfach mal, Pakistan geschickt, um dort ihrer Agententätigkeit nachzugehen. Und das würde dazu führen, dass sie halt nicht so schnell befördert werden wie andere Leute. Ich meine, das hat natürlich nur was damit zu tun, dass die Leute Rassisten sind. Keinerlei anderen Gründe hat das. Ja, weil fällt ja überhaupt nicht auf, wenn da halt so ein weißer Midwest-Typ in Pakistan auf einmal rumläuft. Der fällt da gar nicht auf. Ne? Jetzt kommt auch das mit der Yale University. Es gibt so einen Spruch, wie man so Leute erkennen kann in diesem Geheimdienstumfeld. Und zwar Pale, Male, Yale. So, weil wo rekrutieren die Geheimdienste ihre Nachwuchs hauptsächlich an Universitäten, teilweise auch aus Militärkreisen und anderen Berufszweigen, aber hauptsächlich machen die halt Rekrutierungsarbeit an Universitäten. Und gerade Yale hat den Ruf, dass da ja, dass da sehr gut akquiriert wird. Und es gab jetzt mehrere Programme, wo man versucht hat, an anderen Universitäten, die ja, die historisch gesehen halt stärker besetzt sind mit ja, schwarzen Afroamerikanern, da gibt es ja auch bestimmte Universitäten, wo bevorzugt Schwarze hingehen, wo halt auch fast nur schwarze Studenten sind. Die haben nicht so ein Problem mit der Quote da. Ja, Recruitment efforts at historically black colleges and universities have not been effective. Kann man sich jetzt gar nicht denken, warum. Ja, the underrepresentation of racial, ethnic minority officers and officers with a disability at the senior ranks is not a recent problem and speaks to unresolved cultural, organizational and unconscious bias issues. Ja, also gerade, dass die Disabled-Leute nicht großartig Karriere machen in den Geheimdiensten, das ist natürlich ein Skandal. Kann man sich auch gar nicht erklären, warum. Ja, und eine andere Sache ist dann halt auch, wenn sich irgendwelche Leute bewerben, man kann sich auch freihändig bewerben, dann gibt es halt bei gewissen Leuten mit einem gewissen ethnischen Hintergrund Verzögerungen, bis die ihre Security-Clearance bekommen. Und bei Frauen natürlich auch, weil wenn die Kinder haben oder sowas, dann machen die kurz Pause und dann verzögert sich das Ganze. Und das hat natürlich gar nichts damit zu tun, dass die eine Babypause machen, sondern das ist einfach nur unconscious bias. Ne? The months or years a clearance can take can push away applicants who can't wait that long. Das heißt nicht, dass sie nicht genommen werden, sondern dass sie sich dann einen anderen Job suchen, wenn gesagt wird, okay, wir müssen jetzt deinen ganzen sozialen Background erstmal durchleuchten. Das kann 1-2 Jahre dauern, bis du deine Clearance bekommst. Gut, dann bewerben die sich woanders. Ach du Schande. Aber das hat natürlich keinerlei Gründe, die irgendwie in der Realität verankert sind. Das ist alles unconscious bias. Ja, es gab dann auch einen Skandal. Ja, und zwar, da gibt es ein Office für Personal Recruitment von Geheimdiensten. Bei der NSA ist das, glaube ich. Und die hatten ein Logo. Die Abkürzung von diesem ist ICCAE. So, the program also got a new logo after ODNI officials heard that the previous ICCAE insignia appeared to spell out ICE, an unintended reference to US Immigration and Customs Enforcement. Die bösen, bösen Leute, die die Kinder in die Käfige sperren, kennt ihr, ne? So, also die haben ja echt Probleme bei den Geheimdiensten. Okay, das Schild von der einen Behörde hat ein bisschen so ausgesehen wie das von der anderen Behörde. Nein. Es hat aus. Das, wie gesagt, IC, Leerzeichen, CAE. Zwei Wörter. Aber manche Leute haben drauf geguckt und dachten, da steht ICE. ICE. Was halt die du meinst Immigration Blinde Customs Enforcement. Und ist. Menschen, die nicht so gut aus der Nähe sehen. Oder? Mhm. Ja, ja, last year's class of new senior executive was the most diverse in the agency's history, with 47% women, aber nicht 50, böse, böse, and 27% people from minority backgrounds. Ja, also, ne, Bevölkerungsrepräsentation übererfüllt, aber das reicht alles noch nicht. Ja, Advocates for diversity have to break through enduring skepticism inside and outside government that diversity goals undermine the intelligence mission or require lower standards. Nein, the narrative that we have to sacrifice excellence for diversity or that we are somehow compromising national security to achieve our diversity goals is ridiculous. Wer wird auch sowas behaupten? Gibt's ja gar keine Begründung für. Ja, also es ist schon lustig. Die Geheimdienste sind da tatsächlich gerade sehr mit sich selbst beschäftigt und machen halt mehrere Programme, um sich quasi zu läutern, dass sie nicht mehr ihren unconscious bias irgendwie so in Geheimdienstkreisen vortragen, vor sich hertragen. Und ja, das schadet der Effektivität von Geheimdiensten natürlich gar nicht. Also, kennen wir ja. Das wird alles nur effizienter, wenn je mehr Diversität und je mehr komplexe Auswahlverfahren nach Quote, das steigert immer die Qualität. Ja, und was soll man dazu sagen? Ich finde das alles ganz lustig. Ne? Pale, male, Yale. Ne? Wie gesagt, das ist ja immer der Spruch gewesen, wie man einen Spook spotten konnte. Das heißt, Indian Pale Male heißt es da. Indian Pale Male, ah, der war gut. Ja, also die Diskussion ist da jetzt mittlerweile auch angekommen. Das Militär haben sie ja schon durch. Jetzt sind die Geheimdienste als nächstes dran. Mhm. Wunderbar. Ausweisdokumente sind überbewertet. Vielfalt ist immer toll. Und biologische Geschlechter gibt es nicht. So arbeitet die Ampelregierung am Umbau der deutschen Gesellschaft. Genau. Okay. Ist ja mal wieder ein also keine Artikel. Fingerabdrücke mehr, keine biometrischen Daten mehr oder wie jetzt? Nee, das ist eins von den Beispielen hier, das ist von Herrn Kiesler, Alexander Kiesler von der NZZ. Und da geht es um so ein Beispiel, wo ein, ich glaube, Senegalese irgendwie eingebürgert werden sollte und der hat keine Ausweisdokumente. Und die Leute haben sich dann darüber aufgeregt, warum man denn Ausweisdokumente braucht. Es würde doch reichen oder sollte doch reichen, wenn die Verwandten von dem sagen, dass der und der ist. Das muss doch reichen. Das war irgendwie so ein Beispiel. Jups. Und ja, generell schreibt er hier halt eben, Ampel macht Gesellschaftsumbau. Und vor allem das mit der Zivilgesellschaft ist halt sehr schön, weil das ist ja auch so ein Buzzword, mit dem wir uns ja auch schon seit Jahren auseinandersetzen, kritisch. Die engagierte Zivilgesellschaft als das Maß aller Dinge. Bis Ende Jahr, okay, soll ein gemeinsam mit dem Familienministerium erarbeiteter Gesetzentwurf vorliegen, Initiativen und Vereine, die bisher auf kurzfristige Projektförderung angewiesen waren, dürften sich dann auf regelmäßige Zahlungen aus dem Staatshaushalt freuen. Juhu! Deutschland, heißt es im Diskussionspapier der beiden Ministerien, brauche demokratisches Engagement sowie überzeugte Demokratinnen und Demokraten. Darum sollen Projekte im Bereich der Demokratieförderung, Vielfaltsgestaltung und Extremismusprävention verlässlich unterstützt werden. Familienministerin Paus von den Grünen präzisiert, die engagierte Zivilgesellschaft verdient jede staatliche Unterstützung. Ist bereits die Zivilgesellschaft ein seltsamer begrifflicher Bastard von Staat und Gesellschaft, die sich in fruchtbarer Spannung gegenüberstehen sollen, so ist die engagierte Zivilgesellschaft vollends ein hölzernes Eisen. Gemeint ist die Gesellschaft, sind gesellschaftliche Akteure, die im Sinne der derzeit regierenden Parteien agieren und dafür vom Staat bezuschusst werden. Der Genau. Staat will sich eine Gesellschaft nach seinem Bilde formen. Letztlich wird der Bürger unter Vorbehalt gestellt. Und da kann ich nur sagen, Bravo. so ist es. NZZ mal wieder, ne? Ist klar. Antifeministen und andere Menschenfeinde. Die engagierte Zivilgesellschaft soll sich gegen Rassisten und Extremisten jeglicher Couleur wenden, wenngleich deren rechtsextreme Ausprägung sehr oft erwähnt wird und die islamistische Form fast nie. Befremdlich stimmt auch, dass Faeser Antisemiten und Antifeministen in einem Atemzug nennt. Offenbar hält die SPD-Politikerin den Hass auf Juden und die Ablehnung des Feminismus unter überzeugten Demokratinnen und Demokraten für gleichermaßen verabscheuungswürdig. Ja, ganz offensichtlich tun die das, weil sie auch immer alles in einen Topf werfen und ganz doll umrühren und meinen, A führt zu B und Leute, die das kaufen, kaufen auch das und anders kann es nicht sein. Aber wobei, ich bin mir bei der Faeser halt auch nicht sicher, dass sie den Schuss gehört hat. Ganz ehrlich. Um beides gar nicht erst entstehen zu lassen, plädiert Faeser für frühkindliche Demokratieerziehung. Der Kindergarten soll zum Ja, politischen Raum sicher. werden, Ja, in dem die sicher. Jüngsten spielerisch den Kampf gegen Rechtsextremismus erlernen. Nimmt Ja. man weitere Einlassungen Faesers, die auch Heimatministerin ist, für bare Münze, muss in der Kita ebenfalls der Kampf um den tradierten Heimatbegriff ausgefochten werden. Ja, das finde Ach ich nicht du so interessant. Scheiße. Früh krümmt man, was an Haken Schon werden soll, oder Vierjährige was? sollen die richtige Haltung zeigen. Der gesellschaftliche Umbau der Ampel hat zwei Ziele. Das Leben soll erstens zerfallen in einer Abfolge richtiger Entscheidungen, vom Kindergarten bis zum Sterbebett. So entsteht ein langer Fluss der Bekenntnisse und damit der ideologischen Normenkontrolle. Zweitens bestimmt Wow, nicht mehr das das ist Sein aber des ein echt guter Text. ja. Zweitens bestimmt nicht mehr das Sein des Bewusstseins, sondern das Tun, das Dasein. Das ist auch absolut richtig, weil das ist dieses ganze Ding, wir müssen die Stereotype ändern und dann ändert sich auch die Gesellschaft. Anstatt dass die Stereotype einfach nur die Wahrnehmung von Sachen sind, vielleicht auch die falsche Wahrnehmung von Sachen sind, aber auf jeden Fall die Wahrnehmung von Sachen sind, die man halt wahrnimmt. Und nicht umgekehrt, die Stereotype bauen die Gesellschaft. Ne? Und das ist ja auch so ein Ding, was sie immer meinen, wir ändern einfach die Stereotype. Also, ne? Das Sein bestimmt nicht das Bewusstsein, sondern das Tun, das Dasein, ja. Wer nicht permanent mitmacht, mitzieht, der hat keinen Anteil an der Gesellschaft der Engagierten. Unser Zusammenhalt, sagt die Familienministerin, gilt den Unpolitischen nicht, ja nicht einmal denen, die Heimat bereits heute für einen positiven Begriff halten. Schon Vierjährige sollen im Kindergarten die richtigen von den falschen Haltungen unterscheiden lernen. Dazu empfiehlt das vom Familienministerium betriebene Regenbogenportal, das wir ja auch schon hatten, ein Lesebuch mit der Geschichte der männlichen Meerjungfrau. Individualität, Diversität und Bestimmt. Vielfalt sollen die Kleinen so schätzen lernen. Die Kindheit darf keine Insel der Zweckfreiheit mehr sein und somit keine Kindheit im bisherigen Sinn. Politik überwölbt jede Lebensstufe. Auch absolut richtig. Auch das, was wir schon lange beobachten. Mit 14 Jahren weiterhin, also im minderjährigen Alter, soll dann jeder Jugendliche auf dem Standesamt frei entscheiden dürfen, welches Geschlecht er habe. So sieht es in zwei im Sommer 2020 gescheiterten Gesetzentwürfen von Grünen und FDP, die nun in das von der Ampelmehrheit noch vor der parlamentarischen Sommerpause angestrebte Selbstbestimmungsgesetz einfließen. Da darf man doch selbst bestimmen, hä? Ja. Abermals feiert der Wille zu Willkür Triumphe, selbst um den Preis ins Absurde abzuwiegen. Diese Meriten erwarb sich der Querbeauftragte der Bundesregierung, der Grünen-Politiker Sven Lehmann, als er kürzlich behauptete, die geschlechtliche Identität könne prinzipiell nicht von außen begutachtet werden, auch nicht von Ärzten. Ja, das hatten wir ja auch. Also bei dieser ganzen Diskussion hatte ich die Woche wieder so einen Aluhut-Moment, wo es mir echt heiß auf den Kopf geworden ist, aber schlag mich, aber irgendwie sieht es für mich auch so ein bisschen so aus, als wolle man Kultur, wie wir es bisher verstehen, verdrängen und der Ersatz sind dann halt diese Kategorien, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, irgendwas. Also es wird in der Welt, in der dir nichts gehört und du trotzdem alles super findest, in dieser Welt wird es halt keine Kategorie mehr geben, die irgendwie eine lokale Kultur bedient, sondern es wird nur noch diese Metakategorien aus dieser Queerforschung geben, weil darüber schmiedest du nicht wirklich Gesellschaften oder irgendwas oder vielleicht oder Gesellschaften, die sich über sowas keine Gedanken machen, wie ihre kulturelle Herkunft und ihre Geschichte, die mucken auch nicht auf. Die haben auch keine Vorbilder. Also, je länger man in diesen komischen Teich guckt, umso komischere Sachen sieht man. Wie gesagt, das ist nur ein Aluhut-Moment bei mir, aber... Ja, ich finde, man sieht das so ein bisschen zurückkommen eher, dass Sachen, die eigentlich jemand für gegessen gehalten hat, dass die nochmal wiederkommen, so, also ein bisschen voraufklärerisch teilweise. Ja, aber warum werden die mit so einer Vehemenz vom Establishment gefördert? Das frage ich mich halt. Keine Ahnung, kann ich mir auch eigentlich nur damit erklären, dass sie die Leute dumm halten wollen. Teile und herrsche. Ja. Und die Faeser ist echt eine super Sprechpuppe für die. Kann nur zwar nur 2-3 Sätze, aber die macht die schon gut. In einer Rede Ende April verdeutlichte die Außenministerin den Epochenbruch, den die Ampel ins Werk setzen will. Identität im 21. Jahrhundert, sagt Frau Baerbock, bedeute vor allen Dingen zivilgesellschaftliches Engagement, eingebunden sein in die Gesellschaft. Eine solche Definition bricht mit anthropologischen Gewissheiten und ist mit den Bedingungen eines liberalen Rechtsstaats kaum zu vereinbaren. Identität wird demnach nicht vom Ich, sondern vom Kollektiv geprägt. Und jeder Einzelne muss sich, um sie zu erlangen, engagieren. Erst das politische, erwünschte Engagement macht den Menschen aus. Nur die Gesellschaft sorgt für Individualität. Warum eine FDP, die sich als liberale Partei begreift, diese etatistischen Motive teils toleriert, teils begrüßt, wird sie ihrer Kernwählerschaft und diversen Weltraumaffen noch erklären müssen. Schwer verständlich ist auch das ohrenbetäubende Schweigen von CDU und CSU, die der Austreibung des Bürgerlichen bis jetzt nichts entgegensetzten. Ja, im Gegenteil, Merz schwenkt ja so auf die grüne Linie ein auch. Ne? Ja, das ist der Wille zur Macht. Richtig, ja. Ja, die müssen halt auch das gewünschte politische Engagement zeigen, sonst werden sie halt auch nicht mehr Teil der Gesellschaft sein. Ja. Ja, das sehen wir jetzt schon, die Ausläufer davon. Ja, das ist ja auch sowas, was ja auch in der Sowjetunion, DDR, sehr stark gepusht wurde, dass man halt die Familie nicht mehr als Orientierungspunkt hat, sondern die Gesellschaft. 1984. Das ist doch genauso. 2 Minutes Hate. Große Happenings, wo man hingeht und Regenbogenfahnen schwenkt. Und wenn man nicht hingeht, kriegt man am nächsten Tag einen Verweis auf der Arbeit oder so. Also, Ja, und das passiert auf der einen Seite, das gewünschte politische Engagement. Aber wenn es dann wieder an die Realpolitik geht, dann kann man sich von seinen eigenen Prinzipien ganz schnell verabschieden. Ja, wie wir jetzt ja gesehen haben, bei dem schönen Entlastungsgesetz ist Paket, wo noch ein paar andere Sachen mit durchgewinkt wurden, die alle ja politisch gewünscht sind anscheinend, aber halt irgendwie die propagierte Kernideologie nicht so ganz unterstützen. Wenn wir da ein bisschen durchgehen, ne, die Energiepreispauschale, die halt die am härtesten Betroffenen abfedern soll, ne, bekommen die Rentner nicht. Weil arme Rentner gibt es nicht in Deutschland. Es existiert nicht. Ne? Das sind alte weiße Leute, die interessiert sowieso niemand. Ne? 300 Euro Energiepreispauschale bekommen Angestellte mit dem Gehalt überwiesen. Selbstständige können das bei der Steuervorauszahlung abziehen. Heißt im Endeffekt nur, mehr Ausgaben vom Staat und weniger Steuereinnahmen vom Staat gleichzeitig. Heißt, mehr Kreditaufnahme. Schuldenbremse? Ne, brauchen wir doch nicht mehr. Ne? Der Grundfreibetrag wird erhöht, was eine sinnvolle Angelegenheit ist. Allerdings auf einem Niveau, was nicht mal ein aktueller Inflationsausgleich ist. Ja, also 363 Euro wird erhöht auf 10.347 Euro. Und wie gesagt, das ist nicht mal ein Inflationsausgleich. Deswegen fragt man sich, okay, das wäre eine sehr sinnvolle Entlastung. Allerdings auch hier wieder weniger Steuereinnahmen. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Die Pendlerpauschale wird erhöht, was ich persönlich begrüße, weil das sinnvoll ist. Ist schon längst überfällig, dass es mal stärker erhöht wird. Aber auch wieder weniger Steuereinnahmen. Die Werbekostenpauschale wird von 1.000 auf 1.200 Euro erhöht. Okay, gut. Ne? Weniger Steuereinnahmen weiterhin. Aber natürlich auch nur die überhaupt diese Werbungskostenpauschale auch ausnutzen können. Heißt auch wieder in der Regel nur Angestellte. Ne? In einem gewissen Gehaltssegment. Ne? Aufstocker oder sowas, die haben davon nicht sehr viel. 9-Euro-Ticket. Ja, das ist ja ein Husarenstück, das. Ach ja, das, die arme Bahn. Also erstmal, dass es jetzt erst im Juni kommt, ne? Also das hätten die schon vor Monaten machen sollen. Dann nur auf 3 Monate begrenzt, was so viel komische Sachen nach sich zieht, weil die Bahn da ja nicht effektiv planen kann. Die können ja nicht für 3 Monate mehr Kapazitäten schaffen. Das heißt, die können nicht das Netz ausbauen, die können nicht neue Busse, neue Bahnen irgendwie anschaffen. Für 3 Monate lohnt sich das nicht. Gleichzeitig kostet das ja nochmal 2,5 Milliarden Euro rund. Und diese 2,5 Milliarden Euro, gut, weniger Steuereinnahmen, das heißt, da werden nochmal mehr Schulden für aufgenommen werden müssen. Und ja, das wird teilweise auch so refinanziert, dass gesagt wird, okay, die Kosten muss auch irgendwie im Betrieb eingespart werden. Das heißt, die Betriebskosten der Nahverkehrsbetriebe, da haben die jetzt auch Auflagen bekommen, dass die halt bestimmte Wartungsarbeiten verzögern müssen, was dann im Endeffekt zur Folge hat, dass noch weniger Material zur Verfügung stellt, um die Leute durch die Gegend zu fahren. Wobei man ja davon ausgehen kann, dass das Fahrgastaufkommen stark zunehmen wird, wenn sehr viele Leute sich das 9-Euro-Ticket einfach holen. Ja, dann wird die Benzinsteuer wird gesenkt. Ja, die Energiesteuer wird gesenkt. Wo man sich sagt, Moment mal, die haben doch die Grünen an der Regierung. Also das ist quasi genau das Gegenteil von dem, was sie ja wollen, weil die Energiesteuer ist ja einerseits eine Steuer, die für sehr viel Steuereinnahmen sorgt, aber es ist ja auch immer ein Mittel der Grünen gewesen, um Autofahren bzw. den Bürger dazu anzuregen, weniger fossile Brennstoffe zu benutzen. Aber ja, nee, und jetzt, ne, dafür wird 3,5 Milliarden ausgegeben. Nochmal im Hinterkopf, für den öffentlichen Personennahverkehr wird 2,5 Milliarden ausgegeben, aber der Sprit wird um 3,5 Milliarden billiger gemacht. Effektiv. Und es fehlen halt wieder 3,5 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Heißt wieder mehr Steuern. Schuldenbremse? Ich glaube nicht. Dann der nächste Punkt. Pure grüne Politik. Nach mehr als 20 Jahren fällt die sogenannte EEG-Umlage ab Juli weg. Sie wurde im Jahr 2000 eingeführt, um die Förderung von Wind- und Solaranlagen zu finanzieren. Genau. Und was passiert da jetzt? Auch wieder genau das Gegenteil von den politischen Forderungen der Grünen, und die zahlen das jetzt durch. Drücken das jetzt durch, drehen das zurück. Das ist faszinierend. Also alles, was die Grünen politisch anderen Parteien, während sie an der Regierung waren, abgezwungen haben, dass sie das einführen, drehen sie jetzt selber zurück, während sie selber an der Macht sind. Das ist wirklich faszinierend. Also gut, Sozialhilfe, bei Sozialhilfegeldempfänger bekommen eine Einmalzahlung für 200 Euro, Kinder bekommen nochmal 100 Euro extra. Okay, sage ich jetzt nichts zu, warum nicht? Und dann kommt natürlich noch das schöne Energiesicherungsgesetz, was dazu kommt, wo die Grünen wieder, ne, die Grünen, die Umweltpartei, das jetzt halt auch durchwinkt, dass dafür, dass jetzt diese Flüssiggasterminals und andere Energieinfrastruktursysteme aufgebaut werden, das wird jetzt einfach im verkürzten Genehmigungsverfahren durchgedrückt, ne, heißt Umweltverträglichkeitsprüfung, irgendwie Anhörung von Verbänden, von Bürgervereinen und solche Sachen, alles Sachen, die ja größtenteils auch, wie gesagt, von den Grünen, dem politischen Gegner, irgendwie abgepresst wurden, während sie nicht in der Regierung waren, das drücken jetzt auch zurück. Die erfüllen jetzt in der AfD die Wünsche oder so, ne? Es ist ein bisschen seltsam, ja, und dann auch das Thema, was ich ja schon angedeutet habe, dass halt diese ganzen Sachen mit der Krisenversorgung, bevorzugten Krisenversorgung von bestimmten Unternehmen bei einer Energieknappheit, dass da voll in den Markt, in den marktwirtschaftlichen Prozess eingegriffen wird, dass da halt gesagt wird, okay, wir können jetzt Preisbindungen für diese Unternehmen festlegen. Und sollten die nicht in der Lage sein, das wirtschaftlich umzusetzen, dann können wir die unter Treuhandverwaltung stellen. Das heißt, der Staat entscheidet und kommt halt auch für die Verluste dann wieder auf, kostet auch wieder Geld. Ne? Und das schöne Wort der Enteignung fällt auch in diesem Kontext. Ne? Aber gut, das ist ja schon wieder ein Kernthema der Grünen, wo sie dann ihrer Ideologie treu geblieben sind, so gesehen. Da haben sie noch nicht drauf verzichtet. Also ein Schelm, wer sich dabei was denkt, diese ganze Angelegenheit. Also, man ist ja gewohnt, dass die Regierung bei solchen Notfallprogrammen handwerklich nicht besonders geschickt vorgeht, aber das ist schon wirklich krass, was die da jetzt für einen Blödsinn gemacht haben. Ne, alles hört sich erstmal gut an, aber wenn man sich genauer anguckt, es wird das Gegenteil von dem bringen, was die sich dadurch erhoffen. Ja, die Flüssiggasterminals, die werden schnell gebaut werden. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch beim Bauschutz und bei anderen Qualitätssicherungsverfahren nicht so ganz genau hingeschaut werden, dass sie wahrscheinlich nicht so effizient arbeiten werden und auch nicht so schnell gebaut werden können, wie sie es wollen. Und wenn sie einmal laufen und in ein paar Jahren die Krise vielleicht nicht mehr ganz so groß ist, dann kommen die ganzen Umweltverbände wieder an und legen die vielleicht still. Ja, dann kriegen die vielleicht sogar vor Gericht recht, dass halt das nicht so ganz im Sinne der Rechtsstaatlichkeit war, diese ganzen Sachen so durchzudrücken, wie sie jetzt durchgedrückt wurden. Und also nachhaltig sieht anders aus. Ne? Nachhaltig sieht anders aus. Ganz schön. Und es wäre gar nicht so schwierig gewesen, die ganzen Sachen ein bisschen krisenfester zu machen, ja, oder die ganzen Sachen etwas langfristiger zu machen. Man hätte ja die Energiesteuer reduzieren können, nicht um das Maß, wie es jetzt gemacht wird, weil der Preisanstieg bei den Mineralölkosten wird dadurch auch nicht kompensiert. Der Preisanstieg wird nur ein bisschen verlangsamt. Einen richtigen Inflationsausgleich bei dem Steuerfreibetrag gab es nicht. Die EEG-Umlage ist weg, allerdings die Förderung von den erneuerbaren Energien läuft ja weiter, heißt, das läuft jetzt rein auf Pump. Ja. Also buchhalterischer absoluter Wahnsinn. Und die Bahn und die ÖPNV wird dadurch nicht gestärkt. Ja, die Menschen werden nicht irgendwie daran hingeführt zu sagen, okay, ich lasse mein Auto mal stehen und fahre ein bisschen mehr mit Bus und Bahn, weil es attraktiv ist für mich, nicht nur aus preislicher Sicht, sondern weil es gut funktioniert und ich vielleicht schneller am Arbeitsplatz bin oder so weiter und so fort. Nee, die Qualität wird sinken, weil die können ihre Sachen nicht mehr reparieren. Es wird eine totale Überlastung geben, weil einfach sehr viel mehr Menschen den ÖPNV nutzen werden. Und wenn das Programm ausgelaufen wird, werden sich vielleicht viele Leute, die jetzt mit der Bahn zur Arbeit fahren, davon verabschieden, weil die einfach so negative Erfahrungen damit gemacht haben. Das ist eine absolute Katastrophe. Aber hey, politisch, ideologisch gewollt. Ne? Kommen wir wunderbar nun zum Thema Corona und als Einstieg erstmal hier die Polizei Hannover. Am 14.05. fanden wieder mehrere Versammlungen in der Innenstadt Hannover statt. Dabei blieb es durchweg störungsfrei. Insgesamt wurden 3 Strafanzeigen gefertigt. Die mit Abstand größte Versammlung stellte Querdenken 511 dar. Unter dem Motto Rücknahme der einrichtungsbezogenen Impfpflicht 1, 2, 3 Ausrufezeichen. Aufarbeitung der niedersächsischen Corona-Politik jetzt sofort mit 3 Ausrufezeichen. Versammelten sich in der Spitze ca. 2550 Personen. Diese hielten ab 14 Uhr am Opernplatz erst eine Kundgebung ab und zogen dann weiter durch die City zum Tramplatz. Wo die Versammlung gegen 19 Uhr und so weiter und so fort, bla bla bla. Die Bergpartei hatte im Vorfeld mehrere stationäre Gegenversammlungen mit dem Thema Antisemit-Doppelpunkt-Innen bekommen ja viel zu wenig Aufmerksamkeit innerhalb des hannoverschen Cityrings angezeigt. Diese verlief mit etwa 40 Teilnehmern friedlich. Und so weiter. Insgesamt verlief der Versammlungstag sehr friedlich in Hannover. Einzig auf der Versammlung Querdenken 511 kam es zu mehreren Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. In 2 Fällen wurden Strafanzeigen gemäß Paragraf 90a StGB gefertigt, da Versammlungsteilnehmende verunglimpfende Nationalflaggen bei sich trugen. Verunglimpfende Nationalflaggen. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich so die Banane auf dem Grund der Deutschlandflagge gewesen sein. Das wird es tatsächlich sein. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch das Verbreiten eines Inhaltes die Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder oder ihre verfassungsmäßige Ordnung beschimpft oder böswillig verächtlich macht, oder die Farben, die Flagge, das Wappen oder die Hymne der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder verunglimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das gibt's ja noch nie, dass irgendjemand die deutsche Flagge veräppelt. Also, ja, wundervoll, ne? Ja, dann haben wir noch, in einem Fall musste ein Redner auf der Versammlung in Begleitung der Polizei von der Bühne kommen, nachdem er den politischen Zustand in der Ukraine mit dem nationalsozialistischen Unrechtsregime Nazi-Deutschlands verglich, dessen Ende forderte und damit den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine unterstützte. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeit wegen Verstoßes gegen die geltenden Beschränkungen der Versammlung und eine Straftat wegen Belohnung und Billigung von Straftaten eingeleitet. Wisst ihr Bescheid? Ja. So läuft das. Während der Rede muss er runterkommen, so jetzt Mundverbot. Ja. Oh mein Gott. Scheinbar. Ja. Also ich kenne das so von den Nazi-Demos, dass sie das filmen und dann mitschneiden und so weiter und dann hinterher die Aussagen entsprechend raussuchen, die strafbar waren, und denen dann entsprechende Bescheide schicken über Bußgelder. Peng. Ja, nicht so in dem Fall. Next. Ja, Impfsurvey oder wenigstens kein Sternchen. Charité will Studie zu Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen binnen 14 Tagen prüfen. Ja, das hat ein paar Wellen geschlagen. Da hat sich ein Herr Dr. Mattes quasi selber hingesetzt und hat eine Umfrage online gestellt. Wenn Sie Impfnebenwirkungen haben, schildern Sie doch mal, was da passiert ist mit Ihnen. Weil er davon ausgeht, dass es er beklagte eine massive Untererfassung gesundheitlicher Probleme durch Corona-Vakzine und forderte mehr Anlaufstellen für Betroffene. Die Zahl schwerer Komplikationen nach Impfungen gegen SARS-CoV-2 sei 40-mal höher, als durch das Paul-Ehrlich-Institut bislang erfasst wurde. Das hat er auch im Mitteldeutschen Rundfunk gesagt, der da eine kleine einen Einspieler hatte in einem Gesundheitsmagazin, darüber berichtet hat. Und ja, daraufhin hat die Charité gesagt, ja, Moment mal, das läuft über unsere Webseite hier und wir nehmen das jetzt mal offline und prüfen das innerhalb von 14 Tagen, ob das gewissen Kriterien entspricht. So, es wird geprüft, ob dabei die Regelungen für gute klinische Praxis, gute wissenschaftliche Praxis sowie die Auflagen der Ethikkommission für die Untersuchung eingehalten wurden. Wenn man so Anekdoten eingesammelt hat, wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, ich meine, es ist ja auch keine Studie, wie es hier steht. Es ist ja nur eine Umfrage gewesen, die er gemacht hat, um quasi Munition zu haben, um seiner Forderung nachzukommen, dass das doch mal bitte vom Paul-Ehrlich-Institut ein bisschen ernsthafter untersucht werden sollte, weil es seiner Meinung nach halt nicht ausreichend geschieht. Und MDR steht zu der Reportage. Unsere Beiträge zum Thema Impfnebenwirkungen sind Ergebnisse langer und intensiver Recherchen. Also die hatten auch einige Verweise im Internet kurzzeitig entfernt, die wieder da sind. Die Beiträge sind weiterhin in der Mediathek zu gucken. Der Herr Dr. Mattes, der beruft sich halt auch auf seine Forschungsfreiheit. Und die Charité sagt, ja, das ist ja keine Studie, das ist ja nur eine Umfrage und deswegen ist das ja, ne, kritisiert wurde auch, dass die Teilnahme an der Umfrage technisch manipuliert und die Ergebnisse so verzerrt werden könnten. Auch dieser Aspekt des Studiendesigns wird von der Charité nun offenbar noch einmal überprüft. Also wie gesagt, das ist ja keine Studie, es ist einfach nur eine Umfrage. Dementsprechend, ja. Das ist relativieren wahrscheinlich. Ja, also der Mattes, gut, ich meine, der will das Thema halt vortragen und den Leuten das bewusst machen, dass es geht. Aber er hat sich da jetzt nicht so total aus dem Fenster rausgelehnt mit. Er selber spricht halt auch nicht um eine Studie. Ne? Bei dieser Untersuchung handelt es sich um eine nicht abgeschlossene Internetumfrage im engeren Sinn, also nicht um eine wissenschaftliche Studie, sagt er selber. Aber ne, über das Thema darf man nicht reden, anscheinend. Ja. Ich meine, warum soll das nicht ordentlich wissenschaftlich untersucht werden? Ich meine, die bieten doch nur Futter für alle Leute, die da Zweifel haben, damit, dass sie das so einfach abwürgen. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde auch, dass die Kriterien beim Ehrlichen Institut doch ganz schön hart sind. Da, wenn man eine Woche Migräne hat oder so, dann ist man nur eine leichte Nebenwirkung und die wird gar nicht aufgenommen, so wie ich das verstanden habe. Das finde ich schon ganz schön hart. Also eine Woche Migräne ist eine Ansage. Ja, also ich meine, warum soll man das nicht ordentlich wissenschaftlich untersuchen? Ja. Eine richtige Reaktion auf diese Sache wäre jetzt, wenn halt andere Doktoren, andere Wissenschaftler an anderen Instituten sich das quasi jetzt als Auftrag sehen, okay, der hat das nicht ordentlich gemacht vielleicht, dann mache ich das jetzt mal ordentlich. So. Aber ich glaube, da durch diese harte Reaktion soll dem auch vorgebeugt werden. Und nochmal, warum? Da gibt man doch nur irgendwelchen Leuten Munition. Ne? Das muss doch wissenschaftlich aufgeklärt werden. Warum auch nicht? Ja, warum nicht, weil man dann zum Beispiel diese Impfpflicht hier nicht durchdrücken könnte. Da hat er jetzt wohl, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auch das Verfassungsgericht nochmal bestätigt, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Ordnung wäre. Das ist auch nicht ganz unumstritten, aber davon mal ab. Hat man hier im Rhein-Pfalz-Kreis, ist man schon dazu übergegangen, eben Bußgelder zu verhängen. Das dauert jetzt wohl noch eine Weile, aber sie haben schon einige Leute aufgefordert, der Impfpflicht nachzukommen. Auch wenn es Leute gibt, die da sagen, das ist keine Impfung, aber davon abgesehen, wie gesagt, geht es hier um Geld und sie wollen irgendwie 200.000 Euro ansagen, wenn ich das richtig verstanden habe, den Leuten, die sie eben hartnäckig weigern, ja, das jetzt noch nicht gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht angesichts der Nebenwirkungen, von denen wir gerade geredet haben, der eine oder andere von denen vielleicht auch einfach nur Angst hat und dann vielleicht den Job verlässt. Ich weiß nicht genau, ob die Arbeitgeber das so weit treiben, das wundert mich ein bisschen. Ich glaube, da würde ich es doch vielleicht auch mal drauf ankommen lassen und irgendwie mich verklagen lassen oder so, dann Gericht ziehen oder so. Ja, es ist ja einerseits so, dass die Krankenhäuser und die Arbeitgeber oder die Behörden dann das ja melden müssen an die Gesundheitsämter. Dann prüfen die Gesundheitsämter das, sprechen die Leute an, machen denen noch ein Impfangebot und können die dann entweder mit einem Bußgeld belegen oder ein Berufsverbot aussprechen. So wie ich das verstanden habe, ist es bis jetzt in keinem einzigen Fall so gewesen, dass ein Berufsverbot ausgesprochen wurde. Und Bußgelder kommen halt jetzt noch, wie es gerade in dem Artikel steht. Okay. Ne, deswegen, das Thema ist noch nicht gegessen. Bis jetzt ist es halt so, dass die Leute weiterarbeiten. Ich meine, wenn die die Bußgelder bezahlen, dann werden sie auch weiterarbeiten können, dürfen, wenn sie das wollen. Wie gesagt, Berufsverbote wurden bis jetzt noch nicht ausgesprochen, was sie allerdings dürfen, aber vielleicht kommt das ja noch. Ne? Das kann schon noch kommen, ja, glaube ich auch. Mhm. Es wird halt interessant so sein, wenn halt Leute sagen, ich will hier weiterarbeiten und der Arbeitgeber sagt auch, ich will auch, dass er hier weiterarbeitet und das Bußgeld nicht bezahlen wollen und dann dagegen klagen. Wie gesagt, das Verfassungsgericht hat gesagt, das ist alles richtig, ja, aber das heißt ja nicht, dass im Einzelfall dann nicht doch nochmal dagegen geklagt werden kann, ob das Bußgeld jetzt rechnen ist oder nicht. Also das ja, auf jeden Fall machen komische, sie das schön komische Thematik auch. In der Salamitaktik, dass sie so ein bisschen unter dem Radar fliegen können. Ne? Davon. Ja, und unterm Strich kommt dabei auch nur raus, wenn die Leute halt Angst haben und sich oder aus irgendwelchen Gründen nicht machen wollen, dann verlierst du da eine qualifizierte Arbeitskraft in einem Berufsfeld, was total unterbesetzt ist. Da werden ja händeringend Leute gesucht, ne, werden ja eingeflogen aus allen Herren Ländern und dann trainiert, ne, und dann jetzt bekommen die sogar auch ihre medizinischen Abschlüsse aus dem Ausland anerkannt, was ja sehr lange überhaupt nicht der Fall war. Es gibt ja genug Pflegekräfte, die Ärzte in ihrem Ursprungsland waren und hier einfach ihre Anerkennung nicht bekommen haben und deswegen jetzt nicht Arzt sind, sondern einfach nur Pflegekraft. Ne, die finden das bestimmt auch alle sehr lustig. Ne? Und streiken tun sie auch nicht ohne Grund, ne? Infografik, ein internationaler Pandemievertrag. Hier haben wir eine Webseite von, vom Europäischen Rat, wo dieser internationale Pandemievertrag kurz vorgestellt wird, wie er entstanden ist, was dahinter steckt. Und kurz gesagt ist es ja so, dass dann die Weltgesundheitsbehörde umfangreiche Befugnisse bekommt, dass sie selber einschätzen können, in einer gewissen Region besteht halt jetzt Gefahr und wir haben einen Maßnahmenkatalog zur Pandemiebekämpfung, der dann jetzt direkt durchgeführt wird und die teilnehmenden Regierungen verpflichten sich quasi, das direkt umzusetzen, weil das ja einfacher ist mit der Koordination, wenn es eine internationale Gesetzgebung gibt, weil man dann ganz genau weiß, was zu tun ist, ne? Mögliche Vorteile eines internationalen Pandemieübereinkommens, politisches Engagement auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs und globale Inklusivität durch ein neues rechtsverbindliches Übereinkommen, das auf der Satzung des WHO fußt. Komischer Satz, ist das ein Vorteil? Festgelegte Grundsätze, Prioritäten und Ziele, die den Staaten helfen, sich besser auf künftige Pandemien vorzubereiten und darauf zu reagieren. Das ist wenigstens ein vollständiger Satz. Stärkung der nationalen, regionalen und globalen Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Pandemien und der Kapazitäten zu deren Bekämpfung. Weil? Mehr Gerechtigkeit beim Zugang zu hochwertigen medizinischen Gegenmaßnahmen, Impfstoffe, Therapeutika und Diagnostika. Und dann nochmal, Impfstoffe, Therapeutika und Diagnostika. Da sind echt Profis am Werk gewesen. Austausch von Überwachungsdaten, genetischen Daten, Proben, Technologie mit den damit verbundenen Vorteilen, die da wären, Punkt, Punkt, Punkt, steht ja auch nicht. Das Konzept eine Gesundheit, das eine Verbindung zwischen der Gesundheit der Menschen, der Tiere und des Planeten herstellt. Hey, der Witzka, und dann fassen wir uns alle an den Händen und tanzen am Lagerfeuer herum. Jetzt hat das eine mit dem anderen noch gar nichts zu tun. Warum ein internationales Übereinkommen? Ein solches Instrument würde Folgendes gewährleisten: ein dauerhaftes und langfristiges politisches Engagement. Was man ja sonst nicht haben könnte. Klare Verfahren und Aufgaben. Das versteht man wenigstens. Langfristige Unterstützung durch öffentliche und private Stellen auf allen Ebenen. Also quasi auch verpflichtende, ne? Und Förderung eines gesamtstaatlichen und gesamtgesellschaftlichen Ansatzes, bei dem Gesundheitsfragen in allen relevanten Politikbereichen, Forschung, Innovation, Finanzierung, Verkehr und so weiter berücksichtigt werden. Okay, also quasi, ne? Verbindliche Regeln für alle Sachen. Ne? 194 Länder sollen beteiligt werden. Bis jetzt haben das über 110 Länder quasi schon zugesagt, dass man das machen wird, sobald das einmal mit allen Details vorgestellt wurde. Am 3. März 2022 gab es grünes Licht vom Rat der Europäischen Union für die Aufnahme von Verhandlungen zum Abschluss eines internationalen Pandemieübereinkommens. Noch gar nicht so lange her. Und ja, wie gesagt, es ist halt noch nicht so ganz klar, was da alles drinstehen wird. Aber was klar ist, dass die Regierungen sich selber verpflichten, allen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation dann eins zu eins umzusetzen. Ne? Ja, das ist ein totales Kontrollinstrument, ne? Ja, also muss man erstmal gucken, was da wirklich konkret drinsteht. Also diese parlamentarische Hoheit über diese Verfahren, die dann der Bevölkerung aufgelegt werden, aus der Hand zu geben und das zu rechtfertigen mit, es ist einfach einfacher, das dann international zu koordinieren. Das ist das einzige Argument, was irgendwie nachvollziehbar ist, was in diesem ganzen Konvolut drinsteht, ist halt... Ist das nur sinnvoll? Ja, ob das sinnvoll ist, weiß ich ja nicht. Ja, also ich meine, das habe ich auch nicht einzuschätzen, aber es ist halt schon ein bisschen, es ist halt schon so ein bisschen seltsam, dass halt die Parlamente quasi das ihre eigene politisches Schwert abgeben an die Weltgesundheitsbehörde. Die Weltgesundheitsbehörde ist ja mittlerweile auch in den letzten Jahren hat die sich ja auch sehr verändert. Ich meine, klar haben die eine geballte Expertise und es gibt die internationale Koordination und so weiter und so fort. Aber es war ja beispielsweise so, dass die Weltgesundheitsbehörde sich immer finanziert hat aus Beiträgen von Staaten. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Die Hauptgeldgeber von der Weltgesundheitsbehörde sind halt NGOs mittlerweile, die teilweise auch wieder staatliche Fördergelder bekommen. Okay. Aber wenn die Regierungen die Geldgeber haben, die Geldgeber sind und auch bei den Regelwerken der WHO maßgeblich mitarbeiten, fände ich das nicht so schlimm, wenn die dann das Heft der Entscheidung außer Hand geben würden, weil sie ja dann auch diese Kontrolle haben. Aber diese Kontrolle haben die über die Weltgesundheitsbehörde ja mittlerweile nicht mehr. Ja, das heißt, es wäre wirklich eine Abgabe von hoheitlichen Rechten der Parlamente, der verschiedenen Länder. Die sind ja nicht alles Demokratien, aber zumindest in Demokratien ist das meiner Meinung nach ein Rückschritt von demokratischen Werten. Und ein Rückschritt, der auch auf jeden Fall überhaupt mal vom Souverän abgesegnet werden müsste. Aber bei diesem Plan hat man ja ähnlich wie bei diesem Migrationspakt das Gefühl, dass der heimlich still und leise auch von den Medien nicht begleitet oder so an uns vorbeigeschoben wird. Und wir werden das erst merken, wenn er unterschrieben ist. Wir wissen noch genau, wie man uns gesagt hat, ja, dieser Migrationspakt ist ja nicht bindend. Und jetzt haben wir auf einmal Resettlement-Kontingente. Also, ja. Ja, also ich meine, wenn du noch ein bisschen runterscrollst, da siehst du auch die nächsten Schritte. Bis 1. August, Tagung eines Verhandlungsgremiums auf Ebene der Regierung, um die Fortschritte in Bezug auf einen Arbeitsentwurf für ein internationales Instrument zur Pandemieprävention, Vorsorge und Reaktion zu erörtern. Dann im nächsten Jahr, das Verhandlungsgremium wird in der Weltgesundheitsversammlung einen Fortschrittsbericht vorlegen und im Mai 2024, in Anführungszeichen erst, das vorgeschlagene Instrument wird der Weltgesundheitsversammlung zur Annahme vorgelegt und dann müssten halt das Europäische Parlament darüber abstimmen, ob das akzeptiert wird oder nicht. Das steht hier seltsamerweise nicht, aber so ist ja der Prozess. Und wenn die dem zustimmen und die Kommission dem dann zustimmt, dann ist es verpflichtend auf europäischer Ebene. Also für mich wird da eines ziemlich klar, dass es für jeden so eine Art Impfnachweis geben wird und den muss er auch mitführen. Ja, also ich finde es sehr seltsam, aber man muss auch wirklich sagen, man kann sich ja ungefähr vorstellen, was in diesen Pandemieplänen drinsteht. Wir haben ja alle die letzten 2 Jahre miterlebt, so, aber es ist halt alles noch nicht konkret gefasst. Es kann auch sein, weil es halt so ein supranationales Konstrukt ist, dass halt da gar nicht so krasse Dinge drinstehen werden. Ja, das ist halt alles nur, ich sag mal, auf einem relativ geringen Niveau ist. Wie gesagt, wir haben ja alle die letzten 2 Jahre erlebt, da sind ja schon krasse Dinge passiert. Und vielleicht stehen dann da supranational verpflichtende Dinge drin, die nicht so stringent sind wie das, was wir die letzten 2 Jahre explizit in Deutschland erlebt haben. Weil andere Länder weltweit haben es ja nicht so weit getrieben wie wir, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber ich denke mal, Befürchtungen sind gerechtfertigt. Man muss da ganz genau hingucken, was da passiert. Ne? Und man müsste die Politiker da halt auch wirklich aufrütteln und sagen, hier, wenn ihr die Souveränität von uns auf andere Leute auslagert, dann passen wir auch bitte auf, dass da kein Blödsinn drinsteht. Ja, weil wenn die Weltgesundheitsbehörde einfach sagt, okay, wir haben jetzt Affenpocken, ne? Sag ich noch als letzten Satz dazu, wir haben jetzt Affenpocken und wir sehen, dass das sich zu einer Pandemie entwickeln kann, deswegen mach mal bitte Lockdown und bleib mal alle 14 Tage zu Hause und so werden dann ganze Wirtschaftsräume einfach lahmgelegt von der Weltgesundheitsbehörde und das, ne, wenn das Parlament das entscheidet, das ist eine Sache, aber wenn das halt so eine supranationale Organisation macht, das ist halt bedenklich. Ne? Ich sag nur, Blankoschecks haben in der Vergangenheit ja schon einiges angerichtet. Ne? Deswegen sollte man Blankoschecks nicht ausstellen, wenn man nicht weiß, was schreibt die Person denn dann da wirklich rein. Also, ja, es dauert ja noch 2 Jahre, bis das alles spruchreif ist. Ja. Das heißt, da wird ja auch noch genug, gibt es ja auch noch genug Zeit, darüber zu reden, aber in der politischen Kommunikation ist es ja jetzt schon so, dass die Leute jetzt schon gesagt haben, hier, wir werden denen zustimmen, wir werden denen zustimmen. Ne, da ist es dann ja auch schwieriger in 2 Jahren zu sagen, wenn der Text wirklich vorliegt, okay, wir haben zwar gesagt, wir stimmen zu, aber wir machen es jetzt doch nicht. Es ist schon sehr bedenklich, das ganze Thema, auf jeden Fall. Und es wird ja damit auch zu einem wirtschaftlichen Druckinstrument, wenn dann wie jetzt zum Beispiel beim Menschenrechtsrat gewisse nicht ganz so menschenrechtsfreundliche Staaten die Nase vorn haben und da viel Einfluss haben, könnten sie das auch im Gesundheitsrat erreichen und dann lässt China Taiwan halt mal zumachen, weil da jemand genießt hat. Ja, also, weißt du, ich habe so eine gute Idee. Tja, ja. Meiner Meinung nach geht es auch darum, dass man jederzeit nämlich kontrollieren kann auf seinen Status und kann. Es bietet halt sehr viel Missbrauchpotenzial. Deswegen muss man da ganz genau hinschauen. Ja, das mit der Kontrolle ist ein Punkt. Also es wird ja wieder davon geredet, dass es immer um Überwachung gehen würde. Aber das ist ja Quatsch, wenn alle Leute sowieso alles freiwillig auf Facebook veröffentlichen, so ungefähr. Aber Kontrolle, das ist was ganz anderes. Ne? Kontrolle darüber, wann wer wohin geht und mit was für einem Status er unterwegs ist und so weiter. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, wollte ich eine Weisheit weitergeben, die ich auf Twitter gelesen habe. Das K in Monkeypox ist übrigens still, also silent. Ne? Okay. Nicht Monkey B-Pox? Nee, Moneypox. Mhm. Ja, auf jeden Fall vermuten, wie im Titel ja auch steht, spanische Behörden, den Ausbruch auf Gran Canaria, den Herd. Und zwar gab es da eine Party, die Mas Palomas Pride, wo eben das der Ursprung gewesen sein soll. Da haben sie auch entsprechend Befallene gefunden. Ich glaube, Italiener waren es. Die spanischen Behörden gehen der Vermutung nach, dass ein Event auf Gran Canaria ein weiterer Ansteckungsherd für Affenpocken gewesen sein könnte. Also irgendwo anders gab es das dann wohl auch schon mal jetzt in der letzten Zeit. Ja, es war doch irgendwie in Belgien ein Fetischfestival oder sowas. Haben ja, gesagt, ja auch. Also passt ja. Okay. Ich meine, ja, ungeschützter Rudelbums ist gefährlich. Ja. Das ist aber doch nur ein Märchen. Hätte man doch eigentlich irgendwie verstehen können, auch nach AIDS und so, dass man bei manchen Sachen vielleicht vorsichtiger ist. Ja, aber Zoonose ist doch so selten. Das ist doch bestimmt ein Märchen. Das ist doch nichts dran. Das kommt doch nicht von Affen oder so. Das ist nur vergleichbar. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall weiß ich, dass das eigentlich ein seltener Vorgang ist. Das ist so nicht mit den Affen. Da hat ja auf Twitter auch jemand darauf hingewiesen, dass es halt in Ländern, zum Beispiel in Afrika, teilweise so ist, dass homosexueller Sex verboten ist. Sex mit Tieren, aber nicht. Okay. Ja, aber deswegen läuft es trotzdem nicht über das Hauspark, dass die Viren dann überspringen oder so zwischen Mensch und Tier. Ja, aber das ist einfach eigentlich nicht. Du weißt doch, die haben die Fledermaus gegessen. Mhm. Dann wissen wir auch noch nicht, wo genau das herkam, ne? Also. Wir werden uns jetzt genau die gleichen Fragen dazu stellen. Wobei halt die gute Nachricht ist, das ist ja wohl, dass das wohl wirklich, auch wenn es gruselig aussieht, nur einen relativ milden Verlauf mit sich bringt. Aber ja, ich hoffe nicht, dass das man war uns nur, damit weil die dreimal geimpft sind. sag es. Dieses Meme die ganze Zeit auf Twitter mit den Simpsons. Tja, ja. Ja, ja, ich hoffe einfach mal, dass sie das nicht benutzen, um uns die nächsten 2 Jahre einzusperren. Dann drehe ich durch. Toi, toi, toi. Tja, wir sind ja sowieso als Weltraumaffen immun dagegen. Umstrittene Chatkontrolle. Werden Sie jetzt zur Zensur über Frau Kommissarin? Das ist so eine Anlehnung an die Zensur Sola, ne? Die unsere allmächtige. Oh. Ja, ja, unsere allmächtige. Wir haben auch nicht verstanden, dass das nur lustig war, weil er das Ende von Zensur der Anfang von Ursula war, ne? Aber gut. Ja, also ich will das jetzt gar nicht mal so relativieren, weil das ist ein Interview mit der. Wenn die schmerzmittelsüchtig wäre, könnte sie die Fentanyl-war sein. Fentanyl-war. Aber ist sie ja nicht. Ja, die ist ja nicht Gesundheitskommissarin, die ist die Innenkommissarin für Innen, also Sicherheit und solche Sachen. Und das Interview ist tatsächlich auch, es werden harte Fragen gestellt. Allerdings die Frau Ylva Johansson ist geschult und weicht allen Fragen komplett aus. Es geht im Endeffekt um die sogenannte Chat-Kontrolle, was ja eine Sache ist, die von vornherein immer ausgeschlossen wurde. Ne, man kann sich ja noch an die Artikel 13 Demos erinnern, wo immer gesagt wird, ach, ihr übertreibt doch nur, sowas wird doch nie kommen. Slippery Slope isn't real. Und es geht hier konkret um die Digital Single Market Richtlinie und Artikel 10 und Artikel 17 explizit. Weil böse kriminelle Leute, die ganz böse kriminelle Taten machen, ich sage es jetzt explizit nicht, ihr könnt es ja alle lesen, wir müssen die Kinder schützen. So, wir müssen die Kinder schützen und deswegen müssen wir die Chat-Kontrolle einführen. So, ihr Plan sorgt in Deutschland für erheblichen Wirbel. Der digitalpolitische Sprecher der SPD sprach von einer Idee, die eher nach Russland als nach Europa gehört. Was sagen Sie dazu? Antwort, da hat offenbar jemand nicht unseren gesamten Gesetzesvorschlag gelesen. Ich halte unseren Plan für bahnbrechend, denn wir schützen sowohl die Privatsphäre der Internetnutzer als auch die Kinder. Uns ist es gelungen, beides unter einen Hut zu bringen. Das ist die erste Frage und die erste Antwort und das ist quasi exemplarisch für das ganze Interview. Ja, da hat offenbar jemand nicht unseren gesamten Gesetzesvorschlag gelesen. Ich glaube, der hat den selber nicht gelesen bei so einer Sache, ja. Dann immer wieder, es ist meine Pflicht, Kinder besser zu schützen, als wir das besser tun. In Demokratien brauchen wir natürlich eine Debatte über geeignete Maßnahmen und der stelle ich mich. Mhm. Mein Vorschlag ist technologieneutral. Es geht darum nicht um Verschlüsselung. Nochmal, mein Vorschlag ist technologieneutral. Es geht darin nicht um Verschlüsselung. Also verschlüsselte Chatnachrichten, wie soll man die kontrollieren? Da muss man die Verschlüsselung irgendwie knacken, sonst kann man das nicht kontrollieren. Aber das ist alles gar kein Problem. Unser neues EU-Zentrum wird helfen, technische Verfahren zu entwickeln, die Eingriffe in die Privatsphäre minimieren, aber trotzdem effektiv sind, um Missbrauchsbilder zu finden. Es geht hier um den Kampf gegen Kindermissbrauch im Netz. Das sagst du immer wieder. Denkt denn keiner an die Kinder? Ja. Und, also und die Leute, die sowas machen, werden ihnen noch keinesfalls immer einen Schritt voraus sein. Nee. Das ist noch nie so gewesen bei digitalen Verbrechen. Mhm. Ja, also Punkt 1, den sie ja halt sagt, dass die Gegenargumente sind, ja, wir fassen es ja technisch so schwammig, dass ihr uns nicht sagen könnt, wir machen Hintertürchen oder wir knacken irgendwie die Verschlüsselung oder sowas, weil wir haben das ja so allgemein formuliert, dass wir das ja nicht sagen. Ne? Und Ausrede Nummer 2, hab ich ja auch schon mal drüber gesprochen, es wird quasi gesagt, ihr müsst das machen und wie ihr es genau macht, ist nicht unser Problem. Außerdem gelten die Anordnungen für die Firmen nur für eine begrenzte Zeit und müssen von einem Richter oder einer legitimierten Behörde des Mitgliedstaats erlassen werden. Das heißt, nicht unser Problem. Wir sagen nur, was gemacht werden muss, wie das umzusetzen ist, müssen die einzelnen Staaten regeln und mit was für einem System das gemacht wird. Das sagen wir nicht, aber wir haben schon eine neue Behörde geschaffen, die jetzt da so ein System entwickeln soll. Und zu welchem Zweck, sagen sie wahrscheinlich auch nicht, oder? Doch, ich will aber Kinder schützen. Das bringt keine wirtschaftlichen Vorteile oder höhere Profite. Aber ich meine, dass sie jetzt, also dass es festgeschrieben ist, dass es dann nur in diesem Fall geht und nicht mit anderen Dingen, die denen dann irgendwie einfällt. Ja, aber man muss doch erstmal gucken, ob es überhaupt um so einen Fall geht. Man kann es ja nicht wissen, ob es ganz böse, böse Kriminalität ist, wenn man es nicht erstmal vorher gecheckt hat. Ne? Es ist so ein Henne- und Ei-Problem, weißt du? Weil es darf generell nicht passieren, deswegen muss es halt generell gecheckt werden. Ne? Hier, unser Problem an der automatischen Inhalteüberwachung ist ihre Unzuverlässigkeit. Es gibt viele Fehlerkennungen, sogenannte False Positives. Das bedeutet, dass künftig viele Menschen fälschlicherweise in einen schlimmen Verdacht geraten können. Beunruhigt sie das gar nicht? Antwort, das ist einer der Gründe, warum ich so großen Wert darauf lege, unseren Vorschlag technologieneutral zu halten. Ne? Also, ich sag doch gar nicht, dass das gemacht werden muss. Ich sag doch gar nicht, wie das gemacht werden muss. Also kann ich mich diesem Vorwurf gar nicht stellen. So, ne? Apple hat ähnliche Pläne für ein sogenanntes Client-Side-Scanning auf seinen Geräten nach massiver Kritik jüngst wieder begraben. Was sagen Sie dazu? Antwort, es zeigt, warum wir Gesetze dafür brauchen. Wir sollten das nicht den Unternehmen überlassen. Wir müssen als Politikerinnen unsere Verantwortung wahrnehmen und sie mit klaren Regeln in die Pflicht nehmen. Und jetzt kommt der Knall. Also erstmal die klaren Regeln. Ich habe es absichtlich technologieneutral formuliert. Und ja, wir werden da schon irgendeine Lösung finden. Und wir sagen ja gar nicht, dass es so sein muss. Aber es zeigt, warum wir Gesetze dafür brauchen. Und jetzt kommt der Knaller. Im Übrigen werden auch Sie davon profitieren. Also die Kritiker. Frage, inwiefern? Jetzt kommt der Knaller. Bislang haben Sie wenig Feedback darüber bekommen, wie gut und effektiv Ihre Filter arbeiten. Oder ob ihre Informationen dazu geführt haben, dass Täter ermittelt und verurteilt wurden. Nur wenn sie dieses Feedback bekommen, werden sie ihre Systeme anpassen und besser machen und Fehlerkennungen verringern. Der Knaller. Also quasi, ist das nicht ein Problem, dass irgendwie falsche Leute beschuldigt werden? So, nein, das ist gut, wenn wir das machen, weil nur dann wissen wir, ob überhaupt Leute falsch beschuldigt werden. Und das ist ernsthaft ein Argument, was die gibt, um den Kritikern die Wind aus den Segeln zu kommen. Und dann immer wieder, wir müssen die Kinder besser schützen, als wir es bisher tun. Die Kinder haben ein Anrecht darauf, geschützt zu werden. Ne? Ja. Ne? Denkt denn keiner an die Kinder? Ja. Das ist auch eine schöne Story. Third-Party-Web-Trackers, log what you type before submitting. Kennt ihr das auch? Ihr seid auf einer Homepage, dann tippt ihr euer Passwort ein und das Passwort wird dann quasi per Keylogger an Werbepartner von der Webseite geschickt. Kein Witz. Genau, ja, das liegt halt daran, weil die halt irgendwelche Skripte da einbinden, ne, um zu ermitteln dann meistens, wo man angeklickt hat und so, ne, und die haben dann halt ihren Horcher auf den Mauszeiger, aber die können den halt auch auf die Tastatureingaben natürlich legen. Genau. Und ich meine, das widerspricht allem, was irgendwie mit EU-DSGVO oder sowas eingeht. Ne, ihr kennt ja die ganzen Cookies, weil ihr müsst immer aufgeklärt sein und aktive Zustimmung geben. Ne? Active Consent. Many of these third-party trackers are using scripts that monitor for keystrokes when inside a form and save the content even before the user presses the submit button. Heißt, auch eure Passwörter. Ne? Und wer kriegt die dann? Taboola, Adobe, Fullstory, Arwin, Yandex, Adroll, Glassbox, Oracle, LiveRamp, SalesCycle, Facebook, Salesforce. Alles natürlich sympathische Firmen. Ne, Verizon ist auch dabei, ne, und verschiedene andere. Ja, finde ich schon ziemlich krass. Also hier hat The Researchers tested 2.8 million pages on the world's top 100,000 highest ranking sites. We found 1,844 websites. Also okay, 1,8% der 100,000 meist angeklickten Websites im Internet, that let trackers exfiltrate email addresses before submission when visited from Europe. So. When visited from the United States, 2950. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie stark da jetzt der Unterschied zwischen die könnten das potenziell machen und die machen das schon ist. Oder wie sie das ermitteln wollen. Aber ja, und was ich auch noch anmerken will, ist, dass sie hier natürlich schreiben, ja, man kann das natürlich alles rausschmeißen, dass die externen Sachen halt nicht mehr geladen werden. Genau. Ja, das kann man machen. Aber da sehe ich dann schon das Problem, dass ja heutzutage schon ganz viele Sachen auch auf dieses ganze Single Sign-On Autorisierungsverfahren irgendwie setzen. Also, dass du irgendwie dich mit deinem Facebook irgendwo anmeldest, dich mit deinem Twitter irgendwo anmeldest oder solche Sachen. Und das wiederum ist natürlich alles wieder darauf angewiesen auch, dass da ja halt irgendwelche Weiterleitungen und irgendwelche Sachen da wieder funktionieren. Und es könnte halt sein, dass sich das dann beißt. Also dass es dann wieder nicht geht und das sind alles wieder so Komfortdinge, die man dann da halt nicht hat. Allerdings ist das ja auch eine Sache, die du ja selber erstmal aktivieren musst. So, es ist ja nicht so, du gehst einfach auf eine Webseite, was weiß ich, www.google.de und dann gibst du dein Passwort ein, dann merkst du, huch, das ist ja gar nicht Google und dann ist es zu spät, du hast die Daten eingegeben und die sind weg. Ja, und dann haben die dein Passwort und können sich bei Google einloggen. Also ich male jetzt einfach mal ein Horrorszenario an die Wand, weil sowas kommt ja in der Realität nie vor. Und wir reden ja aber auch über Webseiten, die halt größeren Traffic haben, ja, und auch offizielle Webseiten, die das halt aus Werbegründen machen. Das, was du gerade meinst mit log dich mit Facebook ein oder sowas, wie gesagt, das hat auch sehr viele Probleme, weil da wirst du ja mit deinen Userdaten getrackt über die Webseiten, wie du dich bewegst, das ist ja nochmal ein Thema ganz für sich, aber das hast du ja wenigstens schon mal aktiv aktiviert. Und wie gesagt, gerade im europäischen Raum ist es einfach total bedenklich, weil du musst ja für alles deine aktive Zustimmung geben, laut DSGVO. Und das passiert ja nicht. Das wird ja direkt, sobald du die Tastatur andrückst, wird es einfach weitergegeben. Ne? Also ist das auch total illegal. Und diese Researchers, die da das gemacht haben, die haben halt auch ihren ganzen Datensatz und die ganzen Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt. Die haben halt auch die betroffenen Websites halt schon darauf hingewiesen. Nicht per DSGVO-Beschwerde, sondern einfach nur, hallo, könnt ihr das mal abstellen, weil wir machen jetzt keine offizielle DSGVO-Beschwerde bei euch, aber stellt das doch bitte mal ab, weil es ist ein Sicherheitsrisiko, offensichtlich. Ja, interessant. Also ich meine, überrascht mich nicht so sehr, aber das mit den Passwörtern, ja, das war nur auf 52 von den 100.000 am meisten aufgerufenen Seiten der Fall, auch mit Passwörtern. Aber das geht ja mal gar nicht klar. Das geht ja einfach mal wirklich gar nicht klar. Ja, also unseriöser geht es gar nicht mehr. Tja, man sollte sich nicht so sicher fühlen mit solchen Sachen. Hier haben wir einen Artikel vom alten Netzaktivisten und Internet-Technologie-Afficionado Cory Doctorow. Hatten wir schon länger nicht mehr, aber jetzt mal wieder mit einem etwas längeren Artikel. Es geht über Kill-Switches in Traktoren. Ja, da gab es ja eine Sache, wo in der Ukraine Traktoren von John Deere deaktiviert wurden von der Firma, weil halt Russen die irgendwie sonst benutzen könnten oder irgendwie sowas. Und wo die Gebiet erobert haben. Ja. Und das ist zwar einerseits in diesem Kontext eine positive Meldung gewesen, aber das ist halt auch ein ziemlich schwierige Problematik mit diesen Kill-Switches, ja. Wenn es das zum Beispiel gibt, um Diebstahl zu verhindern, ist das eine sinnvolle Angelegenheit. Allerdings bietet das natürlich sehr viel Missbrauchpotenzial. Die Systeme wären auch leicht zu hacken und es ist ein Angriffsvektor, wie vielleicht böse russischen Hacker irgendwie unsere Wirtschaft lahmlegen könnten, indem die einfach die ganzen Traktoren ausschalten. Ja, aber diese ganze Technologie wird halt auch genutzt, um die Kunden zu knebeln. Ja, um bei dem Beispiel vor diesen Traktoren zu bleiben, da arbeitet er sich halt dran ab. Es ist so, dass es halt auch genutzt wird, um zu gucken, werden nur Originalteile bei der Reparatur von solchen Traktoren benutzt und werden die Traktoren auch von lizenzierten Technikern, in Klammern, die teuer sind, Klammer zu, auch durchgeführt. Ansonsten erlischt nicht nur die Garantie, sondern die Dinger werden einfach gebrickt, wie ein Handy. Und dann funktionieren sie nicht mehr. Kill-Switches. Ja. Und diese ganzen anderen Systeme bieten halt noch weiteres Missbrauchspotenzial. Wie gesagt, Erpressung, schlechte Sicherheit, einfach nur Fehler. Ja, die Farmer können ihre eigenen Traktoren nicht mal reparieren, was schlimm ist. Aber diese Thematik gibt es auch bei medizinischen Geräten in Krankenhäusern. Wenn da eine Notfallsituation ist und das Gerät muss funktionieren, dann kann man das nicht mal eben vor Ort reparieren, sondern muss man warten, bis ein Servicetechniker kommt. Oder man muss halt irgendwie, ja, die Software auf den Maschinen austauschen. Ja, da gibt es Open Source Projekte, die explizit bei solchen auch Traktoren, aber auch medizinischen Geräten, die quasi den Endbenutzern eine Software-Alternative zur Verfügung stellen, dass die Maschinen auch funktionieren. Wenn du beispielsweise von einem medizinischen Apparat einfach nur den Monitor austauschst, weil der kaputt gegangen ist, kannst du schnell abschrauben, wieder dran schrauben. Aber das ist generell ein schwieriger Trend, der halt bei Traktoren so ist, bei Autos ist der so, bei medizinischen Apparaten ist der so. Und ganz nebenbei sind halt auch noch andere Softwares verbaut, die quasi Daten auslesen, beispielsweise medizinische Daten bei den Medizingeräten. Und diese Daten gehören dann nicht dem Krankenhaus, den medizinischen Apparat hat, oder den Patienten, sondern die gehören halt der Firma. Und die Firma verkauft die entweder zurück an die behandelnden Ärzte oder an die Patienten oder verkauft die halt an irgendwelche anderen Unternehmen, die ein Interesse an den Daten haben. Bei Traktoren ist es beispielsweise der Fall, dass die ganz viele Sensoren eingebaut haben, die überprüfen, wie feucht ist die Erde und wie welche Parameter hat das Feld. Und das sind ganz viele Daten. Wenn man diese Daten hat, kann man effizienter das Feld bestellen. Aber diese Daten müssen die Bauern halt wieder von der Firma kaufen. Oder diese Daten werden an Finanzspekulanten verkauft, weil die wissen, okay, in der und der Region sieht es so und so aus, da ist gerade Dürre oder Feuchtigkeit und so, und die können dann halt auf dem Finanzmarkt da mit Schabernack treiben, indem die halt Spekulationen machen oder vielleicht auch mal gewissen Bauern einfach keine Kreditlinie mehr geben, weil sie halt sehen, okay, es könnte nicht so gut klappen mit der Ernte in der nächsten Saison, weil dein Boden hat nicht so gute Nährstoffwerte. Kriegst jetzt keinen Kredit und ja, kann man ganz viel Schabernack betreiben. Komische Angelegenheit. Ja, NATO's Navies prepare for the threat of Russian aggression. Es läuft gerade ein NATO-Manöver. Das heißt, wie heißt es nochmal gleich? Das muss ich selber nochmal gucken. Neptune Shield, das ist Teil von Neptune Spear, das ist ein mehrjähriges Programm, wo quasi trainiert wird, wie funktionieren die Kommandostrukturen, wenn europäische NATO-Kommandeure amerikanische Truppen befehligen. Ja, in dem Fall ist es jetzt so, dass eine Flugzeugträgergruppe einem sogar deutschen NATO-General unterstellt werden. Und quasi die ganze, General Jörg Vollmer, so, der hat quasi das Kommando, auch über die amerikanischen Flugzeugträgergruppen. Und da wird einfach trainiert, wie gut läuft die Kommunikation und die Truppenkoordination, wenn nicht die Amerikaner den Hut aufhaben, sondern andere NATO-Länder. Amerika, Türkei, England, Spanien, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, Holland, Deutschland, Dänemark, Bulgarien, Kroatien, Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Portugal und Frankreich nehmen daran teil, also nicht alle NATO-Länder. Und die Deutschen haben den Hut auf. Und wo findet das Training gerade statt? In der Ostsee. Ne? Direkt vor den Grenzen von Russland. Da ist jetzt quasi eine ganze Flugzeugträgergruppe von den Amerikanern, die da, ja, ich sag mal, mit dem Säbel rasseln und ihre Manöver durchführen. Was sie konkret für Manöver durchführen, wird nicht immer so bekannt gegeben, aber offiziell heißt es halt, es wird getestet. Das ist jetzt Neptune Shield, die dritte Sache, die da durchgeführt wird. Es wird quasi ein Verteidigungsszenario simuliert. Ja, ein lustiges NATO-Manöver zu einem interessanten Zeitpunkt. Aber langfristig geplant. Ich habe da einige Sachen drüber gelesen, dass das irgendwie eine Vorbereitung ist, jetzt, keine Ahnung, dass man sich auf einen Angriff von Russland vorbereitet und dass deswegen das Training da stattfindet. Das ist schon vor 2 Jahren geplant worden. Deswegen wäre das schon, ne? Ich weiß ja nicht, ob die eine Glaskugel haben und das so gut timen können. Also, ne, wenn jetzt gesagt wird, oh Gott, da, die bereiten sich darauf vor, dass Russland angreift, das ist einfach nur eine ganz normale Übung. Also keine Panik. Aber ein bisschen Panik verbreitet gerade die Bank of England. Ja, der Chef der Bank of England, ne, also Zentralbankchefs sind in der Regel sehr zurückhaltend in ihren Äußerungen, weil alles, was sie sagen, extreme Auswirkungen auf die Märkte hat. Aber der Andrew Bailey, der Gouverneur, wie es so schön heißt, der Bank of England, der englischen Zentralbank, der gibt eine etwas komische Rhetorik für Zentralbank an den Start. Prices are rising at the fastest rate in 30 years, creating a very big income shock that is expected to intensify in the coming months, with a risk of double-digit inflation before the end of the year. Wie gesagt, Zentralbanker sind normalerweise sehr zurückhaltend in dem, was sie sagen, und so eine konkrete Aussage ist beängstigend. So, the risk I'm going to sound rather apocalyptic about the food crisis is there. Ne? That is a major worry. It's not just a major worry for this country, it is a major worry for the developing world. I am by no stretch of the imagination a military strategist, but whatever can be done to help Ukraine get its food out would be a huge contribution. Ja, apokalyptische Lebensmittelknappheit, sagt der Chef der Bank von England. Asked by the MPs on the Treasury Select Committee if he felt helpless to control inflation, Mr. Bailey just said yes. Wie gesagt, Zentralbanker sagen normalerweise nicht solche Sachen. Ich glaube, der... Ne? This is the biggest test of the monetary policy framework that we have had in its 25 years. Ne? Also, ja, ich glaube, da wird es bald knallen bei der Bank of England. Weil sonst wird er das nicht so explizit sagen. Also, ja. Die werden die Zinsen erhöhen müssen, dann wird es auf jeden Fall in England eine Rezession geben. Eine richtig gewaschene. Plus die ganzen anderen Probleme, die die haben. Das wird nicht lustiger. Supply chains are never returning to normal. Hier haben wir einen Artikel von CEO von Freightwaves. Das ist ein Magazin, die machen alles mit Handel und Wandel und Logistik und anderen handelsrelevanten Themen. Und der nimmt auch sehr klare Worte in den Mund. Ne? Supply chains will remain under constant threat of disruption for the next decade. So, normalerweise haben wir ja weltweite Supply chains, die relativ stabil sind. Ja, natural disasters, terrorism, economic cycles and capacity shortages have created challenges since the beginning of trade. Also es gibt immer Naturkatastrophen, Terrorismus, regional begrenzte Kriege, ökonomische Bear Markets und Bull Markets und kurzfristige Lieferprobleme regional beschränkt. Allerdings ist es jetzt so, dass das normale Wirtschaftsmodell nicht mehr funktioniert. Normalerweise ist es so, du hast Länder, wo du billig produzieren kannst, weil die Rohstoffe billig gefördert werden können, weil die Arbeitsbedingungen nicht so gut sind und die Lohnniveaus nicht so gut sind wie in anderen Ländern, ne? Das heißt, komplizierte Arbeiten werden in Deutschland gemacht, Vorarbeiten werden in anderen asiatischen Ländern beispielsweise gemacht. Allerdings ist das jetzt nicht mehr so ganz der Fall aus 2 Gründen, beziehungsweise aus 3 Gründen. Ja, zum einen hat der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland halt das gesamte internationale Handelsnetzwerk mit den Zahlungsströmen und sowas in Frage gestellt, weil sich die Länder einfach nicht mehr darauf verlassen können, dass ihre Rechnungen gezahlt werden. Oder dass, wenn es politische Sanktionen gibt, nicht einfach die Gelder eingefroren werden und damit man jahrelang umsonst quasi Rohstoffe an ein anderes Land geliefert hat beispielsweise. Dann Punkt 2, cheap labor is becoming scarcer. This is largely due to aging populations. Also quasi nicht nur bei uns, nicht nur wir haben ein Demografieproblem, die meisten Länder der Welt haben ein Demografieproblem. Was halt dem Paradoxon geschuldet ist, dass wenn Länder wohlhabender werden, sei es auch nur in gewissen marginalen Maßen, haben sie weniger Kinder. So, und das heißt, es gibt halt weniger Menschen, die man ausbeuten kann in Entwicklungsländern, die billig für uns arbeiten können, sagen wir es, wie es ist. Und Punkt 3 sind die ESG-Requirements. Heißt, Environmental und Social Governance. Heißt, es muss ja, wie es beim deutschen Lieferkettengesetz auch bald der Fall sein, es muss ja geprüft werden, okay, wir kriegen die Waren billig aus diesem Land. Warum sind die so billig? Sind die so billig, weil die gut wirtschaften? Oder sind die so billig, weil die Umwelt zerstört wird, weil Leute ausgenutzt werden, weil Arbeitsschutz nicht eingehalten wird und so weiter und so fort? Und das macht einfach dieses Modell, dass man günstig am anderen Ende der Welt was produzieren kann und dann hier in Anführungszeichen teuer verkaufen kann. Das funktioniert einfach nicht mehr. So haben wir die ganze Zeit gewirtschaftet und viele Leute denken jetzt, nach der Corona-Krise wird alles wieder so laufen, wie es vorher laufen wird. Aber aus diesen Gründen wird das nicht mehr der Fall sein. Supply chains have operated relatively smoothly because companies could source from around the world and not have to worry about global military conflict or autocratic regimes shutting down manufacturing oder halt Sanktionen. So, und das sind im Endeffekt die Gründe, dass Folgendes nicht mehr passiert. Es gibt nicht mehr genug Spielraum im System. Ja, es ist immer so gewesen, du hast billige Länder und die haben eine Überproduktion. Die haben ganz viel produziert und von dieser Überproduktion haben wir einiges abgenommen, aber die haben immer mehr produziert, als wir abgenommen haben, weil es einfach billig war, da zu produzieren. Und wenn man jetzt nicht mehr vom anderen Ende der Welt die billige Überschussware bekommt, sondern nur noch zielgerichtet genau in Nachbarländern mit sehr hohen Standards produziert wird, gibt es diese Überschüsse nicht mehr. Das heißt, wenn irgendwas passiert, ein Natural Disaster, also ein Umweltschaden oder ein regionaler Konflikt oder was weiß ich, ein Corona-Lockdown oder sowas, dann hat man einfach nicht mehr diese Überschusskapazitäten. Alles ist auf Kante genäht und das heißt, die Industrie wird total stilllegen. So, jedes Mal, wenn irgendwas ganz Kleines passiert. So, natürlich kann man sich als Unternehmen darauf einstellen, aber das heißt nur, man muss halt so nah wie möglich am Endverbraucher alles produzieren und alles zu gewissen hohen Standards produzieren und das heißt, es wird alles teurer. Zwangsläufig. Die billige Produktion mit hohen Gewinnen, das funktioniert in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht mehr, laut Einschätzung von diesem Experten hier. Und ehrlich gesagt teilen diese Einschätzung sehr viele Leute, unter anderem halt auch der Chef des IFO-Instituts, der Clemens Fuest. Ja, er sagt, hohe Inflationsraten, Kriegsunsicherheit, anhaltende Lieferkettenprobleme führen dafür, dass wir in die größte Krise gehen, die zumindest wir alle zu Lebzeiten erlebt haben. Was weiterhin sein wird, ist, Regierungen haben in der Pandemie Geld vom Himmel regnen lassen. Das war das Streichholz, mit dem die Inflation entzündet wurde. Schulden sind unmittelbar inflationär. Weitere Schulden werden weiterhin aufgenommen. Das heißt, die Inflationsspirale wird weiterlaufen. Zinsen werden steigen. Und das wird dazu führen, dass die Steuereinnahmen sinken werden, dass die Finanzierungskosten der Staaten höher werden. Der Staat wird überfordert sein mit den sozialpolitischen Aufgaben. Die sozialen Sicherungssysteme sind nicht in der Lage, die Entwicklung des Lebensstandards so fortzuführen, wie wir es gewohnt sind. Gute Aussichten. Gute Aussichten, nicht wahr? Ja, hier haben wir noch einen Artikel von einem Herrn Fuster aus der Neuen Zürcher Zeitung. Die hohe Inflation ist das Resultat von Leichtsinn und Ignoranz. Und was hier vor allen Dingen interessant ist, ist, dass er halt eben schreibt, dass wohl diese Zentralbanken auch von der Politik vereinnahmt werden, um irgendwelche politischen Ziele zu machen. Das wäre dann wohl in Amerika Gerechtigkeit für irgendwelche Minderheiten und in Europa Klimawandel. Und der Autor meint dann halt eben, dass sie jetzt woke werden. Also, und generell kritisiert er halt die Ja, die Politisierung davon, weil sie eigentlich unabhängig sein sollen und sich darum kümmern sollen, um ja, Inflation, dass die nicht ausufert und meint halt eben, dass zum Beispiel unter Trump, der sich da irgendwie reingemischt hat und den da irgendwie entlassen wollte, der da irgendwie der Chef war von dem Laden, das wäre dann gewesen, quasi Inflation in Kauf nehmen auf Kosten von, also man wollte die Aktienmärkte irgendwie nicht abstürzen lassen und deswegen hat man dann Inflation in Kauf genommen, sagt der Autor hier von dem Artikel. Was absolut richtig ist. Modern Monetary Theory. Ja. Scheint doch nicht zu funktionieren. Das klappt doch nicht so gut, oder? Ich auch sonst hätten wir jetzt nicht die Inflation, die ja jetzt offensichtlich ist. Wurde ja immer behauptet, wir können ja immer mehr Geld drucken, weil der Markt das alles absorbieren kann. Ja, der Flassbeck meint ja, es gibt einfach Engpässe bei bestimmten Waren. Da hat er natürlich nicht ganz unrecht, aber dass sich die Inflation dann wieder in Luft auflösen wird, wenn die Engpässe weg sind, das glaube ich auch noch nicht, ne? Das ist ja irgendwie auch noch nicht sicher. Ja, Leute, es ist 9:30. Macht genau, jetzt esse ich hier durch. The Rebalancing. Muss denn Eier oder was? Ist das gleiche Thema. ESG, wie wir es vorhin schon hatten. Im Endeffekt sagen wir, wir haben ganz hohe Anforderungen. Die müssen erfüllt sein, sonst werden Unternehmen geknechtet und haben Nachteile. Wenn du einfach mal ein bisschen runterscrollst, da sind zwei Übersichten über zwei Firmen. Die untere Grafik ist interessant. Da geht es darum, welche Firmen erfüllen die ESG-Kriterien nicht. Verzeihung, nochmal zwei runter. Entschuldigung, ich habe die Graphen da vergessen. Das sind erstmal die guten Firmen, ne? Apple, Amazon, Microsoft, Exxon Mobil, das sind die guten Firmen, ne? Die ESG-Kriterien, das ist jetzt irgendwas mit Klima auch oder so, wie war das? Das ist alles, was gut und politisch erwünscht ist. Weil diese Kriterien, die sind politisch festgelegt, mehr oder weniger. Und welche Unternehmen sind nicht gut? Tesla ist ganz böse, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Home Depot, Chevron, Wells Fargo und Co. Weil die erfüllen entweder nicht irgendwelche Umweltkriterien oder die haben irgendwelche bösen Skandale wie Tesla, dass da einer gesagt hat, oh Gott, hier in einem Werk Teslas Lack of Low Carbon Strategy ist ein Punkt, Code of Business Conduct ist ein anderer Punkt, Claims of Racial Discrimination and Poor Working Conditions at One Factory. Hat ausgereicht, dass die jetzt quasi dieses ESG-Logo wegbekommen haben und nicht mehr in dem schön gepushten ESG-Index sind. Und viele Unternehmen haben sich quasi selber auferlegt, dass sie nur noch ESG-konforme Investments tätigen. Und deswegen hat das einen monetären Nachteil für Tesla. Im normalen S&P-Index ist er mit 2% drin. Aus dem ESG-S&P-Index ist er rausgeflogen. Verstehe ich das richtig, dass Sie jetzt die Kriterien zur Bewertung von Erfolg und Misserfolg von Firmen ändern? Oder wie? Ja, beziehungsweise ein Kriterium. Ne? Also es geht nicht nur noch um dein hast du einen Gewinn oder hast du keinen Gewinn? Die Frage ist, wie machst du deinen Gewinn? Hältst du dich auch schön an die ganzen politischen Regeln und an die sozialen Regeln und ne? Ähnlich wie mit dem Lieferkettengesetz, es muss alles eindeutig nachgewiesen sein und zertifiziert sein, dass du auch nicht dich böse verhalten hast. Zertifiziert ist gut, ja. Ja, und wir in Deutschland machen das auch, allerdings nicht so ganz extrem. Es geht im Endeffekt darum, dass es neue Regeln, es gibt halt ein neues MiFID-Gesetz. Das ist eine EU-Richtlinie. Wenn du zu deiner Bank gehst und Aktien oder andere Wertpapiere kaufen willst, dann musst du eine Beratung haben. In der Vergangenheit war das so, dass halt Kostentransparenz da sein musste. Das heißt, dass du weißt, was zahlst du tatsächlich für dein Investment an Gebühren und dass du nicht irgendwelche sehr stark risikobehafteten Titel bekommst, ja, irgendwelche Aktien aus China, ohne dass du weißt, okay, das ist ein bisschen schwierig mit dem Risiko, ist nicht so ganz einzuschätzen. Vielleicht doch nur irgendwie deutsche Aktienindex, Aktien, die nicht so ein hohes Risiko haben. Und da werdet ihr bald von eurem Banker Fragen hören wie, achten Sie beim Einkaufen auf Bioprodukte oder Energiesparlabels? Haben Ihre Kinder an Klimademonstrationen teilgenommen? Bereiten Ihnen die Folgen des Klimawandels Sorgen? Haben Sie von den Waldbränden in Kalifornien gehört? Social Credit, ich höre die Trumps. Ja, von den Waldbränden in Kalifornien habe ich gehört. Nämlich von dem einen YouTuber, der da mal im Gefängnis war und, und im Wald das Laub auffegen musste, was sie da nämlich immer gemacht haben. weil das nämlich zu dieser Waldbrandverhütung beiträgt. Und der Gouverneur, der aktuelle, der soll das angeblich unterlassen haben. Und das hat dann dazu geführt, zu dieser Geschichte da. Also der Vorwurf lautet, dass sie das da in Kauf genommen haben, um diese Bilder zu produzieren und dann irgendwie zu sagen, hier Klimawandel. Tja, ist aber böse, böse, Und ne? das Und sollen die dann. sich da schon von den Ureinwohnern abgeguckt haben, dieses Aufräumen da von dem Laub, weil die das nämlich auch schon wussten, dass das eine Waldbrandgefahr ist. Ja, wenn sowas ignoriert wird, ne? Ich meine, wenn irgendwelche Umweltauflagen bei irgendwelchen Gasterminals jetzt auch nicht eingehalten werden, vielleicht haben wir da auch ein paar Waldbrände. Aber das ist jetzt natürlich alles weit hergeholt. So, Frage hier. Für Anleger sind Rendite, Sicherheit, Liquidität wichtige Kriterien. Im zunehmenden Maße existieren aber Anlagemöglichkeiten, bei denen zusätzlich die Frage gestellt wird, was bewirkt mein Geld? Man spricht von Nachhaltigkeitskriterien bei Finanzprodukten. Haben Sie grundsätzlich Interesse an solchen Produkten? Ne, da sagst du ja, vielleicht, nee oder gar nicht. Das ist jetzt gesetzliche Vorschrift, was ich jetzt gerade sage. Dann haben Sie bereits konkrete Vorstellungen, welche Nachhaltigkeitsaspekte Ihnen besonders wichtig sind, welche Investitionen Sie zum Beispiel gezielt fördern oder vermeiden wollen. Ne, dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, ich will Alles Investitionen vermeiden. vermeiden, was mit Feminismus zu tun hat. Und Genau, oder aus Rassismus. kein Feminismus, keine ausbeuterische Kinderarbeit, die Waffenindustrie. Oder ich möchte mein Geld in Unternehmen, die zu den Best in Class gehören. Ich sehe mein Geld auch als positiven Gestaltungsfaktor und will in Unternehmen investieren, die sich als Vorreiter im Bereich ausgezeichnet haben. Das heißt, sie haben irgendwelche Siegel von irgendwelchen NGOs bekommen. Ne? Oder es interessiert mich gar nicht. Ne? Dann, es gibt verschiedene nachhaltige Anlagestrategien bei der Anlage ihrer Gelder. Die bedeutendsten Möglichkeiten stelle ich Ihnen kurz vor, damit Sie sich eine Meinung bilden können. Ne, und dann kriegst du die ganze Liste vorgelegt. Hier Alkohol, Tabak, Rüstung, Unternehmen, die schwerwiegende Verletzungen von Menschenrechten gemacht haben. Weiß. Kohle und Fracking ist böse. Kontroverse Branchen wie Öl, Kreuzfahrtbranche, Flug. Dann kommen die Sustainable Development Goals, die dein Banker dir dann vorstellen muss. Ne? No Poverty, Zero Hunger. Also dann muss er diese ganzen 17 Kriterien dir erstmal vortragen, bis du dann irgendwann endlich mal Aktien kaufen darfst. Ne? Und dann sind ihnen zusätzliche externe Bewertungs- oder Transparenzanforderungen hinsichtlich der Nachhaltigkeitsperformance des Produktes wichtig. Dann kannst du sagen, nein. Also sag mal so, du kannst zu allem immer sagen, nein, nein, nein, nein, nein. Dann ist alles gut. Aber sobald du einfach nur sagst so, ja, das könnte mich interessieren. Dann muss der Banker dir diese ganzen Kladderadatsch, den ich jetzt einfach mal überspringe, vortragen, bevor du deine Ja, Aktien kaufen kannst. da gibt es aber keine Rendite mehr. Ja, also wie gesagt, das ist die MiFID II-Richtlinie, europäische Richtlinie, die umgesetzt wird in deutsches Recht. Und es ging ursprünglich darum, dass der Kunde nicht übers Ohr gehauen wird mit den Kosten, beziehungsweise dass er nicht in irgendwelche Unternehmen investiert, die dann pleite gehen, weil der Banker halt ein paar Aktien loswerden wollte, die gerade schlecht laufen. Jetzt soll Einfach. man aber in welche investieren, die woke sind. Ja, jetzt sind die verpflichtet. Sobald du sagst, ich habe mir da schon mal Gedanken drüber gemacht, dann musst du dir die ganze Liste Obwohl die vorlegen. immer broke gehen. Genau. Full Circle. Ja, das ist lustig. Ne? Die armen Vertriebler, also das heißt die armen Vertriebler, aber. Ja, die machen ja nur Schnitt, wenn sie was verkaufen, aber die haben Leute, ne? Tja, ich meine, man muss halt, ne, man muss halt irgendwie die Sachen attraktiv halten, damit die Kunden die kaufen, beziehungsweise vielleicht. Dürfen die Kunden die ja nur kaufen, wenn sie bestimmte Klassifizierungen haben, sowas wie Green Investment. Ne? Hier sagt jetzt Großbritannien, okay, Erdöl und Gasförderung in der Nordsee gilt jetzt als umweltfreundlich, weil sonst dürften alle Unternehmen, die diese ESG-Kriterien haben, da nichts mehr investieren. Ja, it comes amid concerns that banks and pension funds are ditching natural gas projects because of the implications for climate change and ESG guidance. Ja, und da sagt England jetzt, okay, Gas ist ganz wichtig, um den Klimawandel zu bekämpfen, weil nur so können wir auf erneuerbare Energien umstellen mit Gas als Übergangstechnologie. Hat man schon mal irgendwo gehört, ne? Sagt man hier auch. Ne? Also. Europäische Union sagt auch, gewisse Investments in Gas, natürlich nicht in Russland, aber gewisse Investments in Gasinfrastruktur, so wie jetzt die Liquid Natural Gas Terminals, die jetzt ganz schnell gebaut werden sollen, das ist auch Green Investment. Sonst dürften bestimmte Firmen wie Pensionsfonds und andere Firmen, die sich diesen ESG-Kriterien unterworfen haben, da nicht mehr rein investieren. Ne, so kann man es machen. So schützt man die Umwelt. Einfach zu sagen, das ist jetzt grün. Ne, und Katar ist nicht genug. Ne, deswegen haben wir jetzt massive multinationale Förderungsmaßnahmen in Senegal, Angola und was war es jetzt nochmal? Senegal, Angola und Mauretanien und Nigeria. Da gibt es riesige Gasvorkommen, die sind allerdings in einer Tiefe von 3,5 Kilometern, glaube ich, unter dem Meer. Das wäre vor 10 Jahren ein Grund gewesen, dass man sagt, okay, das lohnt sich nicht, das da rauszuholen, das ist technisch zu komplex, aber mit der fortschreitenden Technologie wird jetzt tatsächlich da ein schwimmende Floating Production Story and Offloading gemacht. Davon holen wir ja auch 4 Dinge für Deutschland. Ne? Das sind die Gasterminals, die quasi Schiffe sind auf dem Wasser, nicht stationär. Und die sollten 2024 fertig sein mit der ganzen Sache. Aber weil da jetzt so viel Push drin steht, fangen die an, Ende des Jahres zu fordern. Die Gasvorkommen sind schwer zugänglich. Das Meer über dem Feld ist gut 2,8 Kilometer tief. Eines der tiefsten explorierten Gasfelder weltweit. Deswegen war es, wie gesagt, vor ein paar Jahren überhaupt nicht interessant, aber das ist jetzt super für Senegal, weil Senegal akquiriert jetzt extrem viel Finanzierung. Ne, die konnten jetzt schon Flughafen bauen, ne, die haben Wirtschaftssonderzone gemacht, wo keine Steuern gezahlt werden. Ne, BioNTech wird dort eine Fabrik hinbauen, wo dann der gesamte afrikanische Kontinent mit Covid-Impfstoffen versorgt werden kann. Ein Plan langfristig, sage ich mal. Und ja, schön für Senegal, aber teuer, teuer, teuer. Alles teuer, aber Hauptsache kein Russengas. Ne? Und wie gesagt, die können ab Ende des Jahres schon an uns liefern. Katar liefert erst ab 2026. Ja. Das habe ich schon heute in meinen Augen, aber okay. Wer bin ich, dass ich das beurteilen könnte? Ja, und ich meine, da, wir kennen ja, Afrika ist ja für seine Stabilität bekannt. Da passieren ja nie irgendwelche Dinge, die irgendwelche Wirtschaftskreise. Ja, du hattest letztens ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass der Habeck für komisches Zeug erzählt. Ja, und letztens war dann auch mir so ein Ding, wo er meinte, das und das müssen wir dann schon machen, wenn wir Putin schaden wollen. Und ich weiß, das ist nämlich nicht so mein Ziel. Ich teile das leider nicht so ganz. Ja, Hauptsache teuer. Teuer scheint dem wichtig zu sein. Ja, das kommt auf jeden Fall raus, sagen wir so, ja. Ja. Über Sri Lanka hattet ihr auch letzte Woche, glaube ich, geredet. Mhm. Und ja, ich hatte ja auch mal schon mal angesagt, so Sri Lanka ist ganz böse, böse, böse dran. So, und mittlerweile ist es so, dass der Präsident noch nicht zurückgetreten ist, weil der komplett durchs Militär gedeckt ist. Das Militär hat auch schon gesagt, hier, wir verteidigen Präsidenten bis zum letzten Soldaten, wenn er nicht selber zurücktritt. Aber der Premierminister ist zurückgetreten und da gibt es mittlerweile schon einen neuen. Der Herr Wickremesinghe, Verzeihung, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Und der sieht die Lage ein bisschen düster, sage ich mal. The next couple of months will be the most difficult ones of our lives. I have no desire to hide the truth and to lie to the public. Although these facts are unpleasant and terrifying, it's the true situation. Ne? Erstmal, doppelt so viel Staatsausgaben wird es geben, wie es Steuereinnahmen gibt. Dann, das funktioniert nur, weil Indien, Sri Lanka sehr große Kreditlinien einräumt, die irgendwann zurückbezahlt werden. We only have petrol stocks for a single day. Also wir haben noch, ne, wir haben Reserven für einen Tag. Sollte es irgendeine weitere Unterbrechung geben, haben wir einen Tag und dann gibt es gar nichts mehr. We managed to bring in one diesel shipment yesterday. 2 more diesel shipments under the Indian credit line. 2 petrol shipments. We are working to obtain dollars in the open market to pay for these shipments. Ja, also die Inder haben mal das Geld vorgestreckt, aber die wollen in Dollar bezahlt werden. Mhm. Wahrscheinlich, damit die Dollar an Russland weitergeben können, damit die irgendwie ihre Staatsschulden zurückbezahlen können, weil die kaufen ja Öl von Russland. Ja, anderes Thema. Electricity. A quarter of electricity is generated through oil. Power outages will increase to 15 hours a day. Oh Mann. Ja. We urgently require 20 million US dollars to buy gas for our consumers. Because, weil wir haben keins, ne? Und keine Reserven mehr. Das heißt, alle Leute, die jetzt noch Gasvorräte haben, können es weiter benutzen, aber es gibt kein Gas, es gibt kein Gas mehr, dass die Leute Gas kaufen können in Sri Lanka, um ihre Öfen zu betreiben und so weiter. Ja. Last Thursday, when I accepted office as the Prime Minister, I did not do so only as a political leader, but also as a national leader who has benefited from free education. I will fulfill my duty towards our nation. That is my promise to you. Aber er weiß noch nicht so ganz genau, wie das funktionieren wird. Das ist jetzt eine Zusammenfassung von einer größeren Rede, die er gemacht hat. Da hat er noch irgend so ein ja, hört sich ziemlich verzweifelt an, was er da sagt. Ne? Er hat halt auch noch die internationale Community gebeten um Hilfe. Aber im Moment hat keiner irgendwas übrig, was er denen helfen kann. Und ja, die sind in einer ziemlich krassen Situation, weil die sind quasi, ja, Staatsbankrott ist schon vollzogen, nur der Gerichtsvollzieher war noch nicht da. Ja, letzte Woche auf dem Ministertreffen für den europäischen Landwirtschaftsminister haben die Deutschen auch noch richtig Ärger gekriegt, weil sie eben so eine ähnliche Linie fahren, dass sie da viel leer machen wollen oder nicht bestellen, Feld nicht bestellen wollen für Ökolandwirtschaft oder sowas. Und ja, da könnte man durchaus noch mehr rausholen. Und das wäre vielleicht in so einem Jahr, wo es eben allgemeine Engpässe gibt, vielleicht auch nicht schlecht, ne? Aber wie gesagt, die Deutschen mussten sich da ein bisschen anmachen lassen, weil sie eben dran festhalten an ihrem komischen Ökokurs, ne? Angeblichen Ökokurs. Ja. Ja, aber nochmal, alles, was ich gesagt habe, das ist so krass. Die müssen um 20 Millionen US-Dollar betteln. 20 Millionen, das ist nicht so viel Geld. Nee. Das ist nicht so viel Geld. Und darum müssen die betteln. Kann uns irgendjemand 20 Millionen US-Dollar geben, damit die Gaslieferanten uns Gas per Schiff bringen, weil die bestehen darauf, vorab bezahlt zu werden, weil wir die letzten Rechnungen schon nicht bezahlt haben. Ja, aber die Probleme sind halt nicht von Putin verursacht. Und dafür haben wir kein Geld. Tut uns leid, das ist wie mit dem Hunger und all den ganzen Sachen. Wir haben nur Geld, wenn es um politische Ziele geht. Sorry. Ja, ja, böse, böse, böse. Sehr böse. Und wie ich es ja schon gesagt habe, ne, müssen jetzt ja auch Lebensmittel importieren. Ja, aber wenn sie kein Gas haben, um die Lebensmittel zu kochen, müssen sie auch keine Lebensmittel importieren. Ne? Also es ist so traurig, was da gerade passiert und es interessiert niemanden. Es ist so schlimm. Naja, long hypothesized. Next generation wonder material created for first time. Mal was Gutes. Ihr kennt ja vielleicht Graphen. Es gibt auch Graphyn. Das ist ein ähnliches Material, was ähnliche Eigenschaften ausweist, nur es ist noch besser geeignet, um Elektrizität zu leiten, da es nicht noch manipuliert werden muss und es einen Elektronenfluss direkt gewährleistet. Es ist nicht so hart und so widerstandsfähig wie Graphen, aber es ist leichter zu produzieren. Bisher war das nur ein theoretisches Metamaterial, wo man gesagt hat, das müsste es doch eigentlich geben. Es müsste diese Eigenschaften haben. Es gab nur keinen mechanischen technischen Prozess, es herzustellen. So. Jetzt hat man das herausgefunden, wie es funktioniert. Und wie gesagt, es ist leichter herzustellen als Graphen. Es hat teilweise bessere Eigenschaften, um für Computerchips oder andere elektrische Geräte genutzt zu werden. Deswegen einfach eine positive Nachricht. Wir haben wieder was gefunden, wo man lange nicht so ganz wusste, gibt es, rein theoretisch müsste es das geben, aber wir haben es noch nicht herausgefunden, wie wir es machen, aber jetzt können wir das machen. Das ist schön. Vielleicht haben wir dann doch irgendwie, ne, die Japaner haben ja gesagt, bis 2050 bauen wir einen Weltraumaufzug. Vielleicht klappt das ja tatsächlich. Würde mich freuen. Würde mich sehr freuen. Ja, Ghostly Mirror World might be cause of Cosmic Controversy, ja. Es gibt ein Problem bei der Kosmologie, was man sich nicht so ganz erklären kann. Das hat was damit zu tun, wie schnell sich das Universum ausdehnt. So, weil da passen die mathematischen Modelle nicht so ganz zusammen. Aber man hat im Endeffekt jetzt herausgefunden, woran das liegen kann. Und haltet euch fest, es gibt quasi ein Paralleluniversum zu unserem Universum, was wir haben. Ne? Also ihr kennt das vielleicht irgendwie von Star Trek oder sowas. Ne? Da gibt es eine Paralleldimension, wo alle Bärte haben und so. Und tatsächlich ist das so. Es gibt ein Mirror World, wo jedes Partikel, also jedes Atom, jedes Partikel, was in unserem Universum passiert, existiert in diesem Paralleluniversum auch so. Das hat jetzt nichts mit Multiverse zu tun, das ist nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Aber es ist eine Spiegeldimension, wird es ja immer auf Deutsch so genannt, eine Spiegelwelt, wo alles umgedreht ist. Ne, gut ist böse, böse ist gut und sowas. Okay, das ist jetzt philosophisch gesehen, aber rein auf physischer Basis passiert das. Ja, finde ich auch sehr lustig, eine sehr interessante Sache. This might seem crazy at face value, but such mirror worlds have a large physics literature in a completely different context, since they can help solve important problems in particle physics. Our work allows us to link for the first time this large literature to an important problem in cosmology. Und damit ist jetzt nicht Science-Fiction-Bücher geschrieben, wie ich es gerade schon gesagt habe. No, it's really a thing. Ne? Zeitreisen funktionieren, haben sie rausgefunden. Jetzt haben sie rausgefunden, okay, es gibt auch Spiegeluniversen. Mal gucken, was sie als nächstes rausfinden. Wie geht das mit Zeitreisen? Ja, Zeitreisen funktionieren, nur wenn du in der Zeit zurückreist, dann kannst du nichts verändern. Wenn du dann wieder in der Zeit, also dann würde es so. Ja. Also kannst nicht Hitler töten und dann ja, so weit kannst dann du in die Zukunft und dann bist du halt in einem Paralleluniversum. Man kann in der Vergangenheit nichts ändern. Aber das ist alles, sind alles mathematische Modelle. Ne? Also man hat jetzt noch keine Zeit. Im Paralleluniversum haben die Weltraumaffen alle so hochgeschminkte Augenbrauen und Schnurrbärte. Sind linksradikal. Heißt das denn jetzt, dass das Universum sich doch nicht so schnell ausdehnt und das mit der Rotverschiebung irgendwie nicht ganz richtig ist, oder wie? Ja, man hat genau dieses Problem jetzt herausgefunden, warum war da immer ein mathematischer Fehler, haben wir uns verrechnet oder sowas, und das passt quasi perfekt, dass die Theorien jetzt übereinstimmen können. Ich glaube, das war das mit der Rotverschiebung. Mhm. Aber es geht über meinen Horizont hinaus. Ich fand das so lustig mit dem Paralleluniversum, Spiegeluniversum. Absolut. Eine etwas leichter nachzuvollziehende Sache, man hat herausgefunden, dass man auf Mondgestein bzw. Monderde Pflanzen anbauen kann mit gewissen Methodiken, die natürlich anders sind als mit Erde. Ja. Und das ist sehr gut, weil das heißt, man könnte Photosynthese betreiben und man könnte Sauerstoff, Wasserstoff und verschiedene andere Sachen herstellen, die so natürlich nicht auf der Mondoberfläche vorhanden sind, wie sie auf der Erde vorhanden sind. Das heißt, wenn es irgendwann die Mondbasis gibt, die sollte ja 2024 fertig sein, aber Trump ist ja weg. Jetzt sagen sie 2026 vielleicht. Dann könnte man dort auch Pflanzen anbauen und müsste nicht irgendwelchen Erdhumus nach oben schippern, nur um da Pflanzen anzubauen. Man kann das mit Monderde machen. Eine Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, wir sind doch in den 60er Jahren auf dem Mond gewesen. Warum hat man das jetzt erst rausgefunden? Okay. Ich meine, Monderde ist ja auch irgendwie ein beklopptes Wort. Sind die Chinesen nicht auch irgendwie momentan oben auf der Rückseite oder so? Ja, die Chinesen haben das halt auch mit ihrer Monderde-Probe quasi herausgefunden. Da würde wie gesagt, ich da ich, noch wir mal haben ja genug Mondgestein und Monderde hier. Ja. Deswegen wundert mich das, dass wir das nicht vorher rausgefunden haben. Weil so kompliziert, die haben da jetzt keine besonders neumodische Technologie gemacht, die mussten nicht irgendeine KI-Algorithmus drüber hauen. Ja, wäre ich skeptisch. Ach ja. Vielleicht haben die Amis Gatorade draufgekippt. Ach ja, ist das nur eine Behauptung, damit sie da die ganzen Genossen umsiedeln können auf den Mond. Die haben die Endlösung gefunden für Xinjiang, meinst du? Ne, ich meine, wir dürfen ja bald nichts mehr von da importieren, wenn wir die Lieferkettenrichtlinie haben. Ne? Aber Shanghai hat angeblich jetzt wieder die ersten U-Bahnen geöffnet und so. Also da scheint es gerade ein bisschen Entspannung zu geben, glücklicherweise für die Leute. Sagen die dann so, ihr habt Hunger auf Erde, dann geht Mond, Photosynthese, kein Problem mit sozialistischer Hilfe. Technologie. Ja, Tja, das waren die Weltraumaffen. 10 Uhr, alter Schwede. Moment, Sehr Moment, Moment. stark. Wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen, dass Eintracht Frankfurt die Europa.